Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Gamer im Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich heiße euch willkommen im Namen von, Moment, mal sehen, ob ich die alle zusammenkriege, Simon, Chris, Felix und Sebastian zum zweiten Teil des großen Grand Theft Auto Podcasts. Wer den ersten gehört hat, dort haben wir uns sehr ausgiebig über die Anfänge der Serie bis hin zu Grand Theft Auto 3 ausgelassen. Jetzt geht's natürlich weiter mit allem ab Vice City, San Andreas natürlich bis hin zu GTA 4 und dem Trailer von GTA 5. Zusätzlich gesellt sich noch als very special guest die liebe Anne zu uns. Also ohne Umschweife, weiter geht's. All the songs you were tired of 20 years ago. Flashback FM. Flashback FM. This is Flashback. Push it to the limit, people. Push it to the limit. GTA 3 wurde natürlich durch den Erfolg, den es gehabt hat, hat es, sagen wir mal, zwei Erweiterungen bekommen, die aber nicht mehr klassisch als Erweiterung zu sehen waren. Ich meine, GTA London war damals ein Map-Pack für das erste GTA und natürlich aus der Ära, wie man das von früher vom PC und Computerspielen eben kannte, dass du für 20, 30 Mark kriegst du nochmal eine Disc dazu, du musst das Original besitzen und dann hast du einen neuen Level, eine neue Welt. GTA oder besser gesagt Rockstar haben sich dazu entschlossen, während sie Liberty City als Setting für das erste GTA 3 verwurstet haben, die haben die ganze Grundlage ja noch da. Die haben das Grundsystem, die haben das Spielsystem, die haben die Grafiktools, womit sie was bauen können. Haben zwei weitere Sequels sozusagen, oder besser gesagt, ja, Sequels möchte ich dir nicht gerne nennen. Für mich sind Sequels. Also ich kann sie nicht als Spin-Offs sehen, weil sie sich auch regelmäßig weiterentwickelt haben. Ja, für mich gehört das zur großen GTA 3 Trilogie sozusagen. Das hat ja auch Rockstar dann auch unter dem, doch natürlich erst im Nachhinein, ne, weil viele haben den kommenden Titel und was wahrscheinlich mein liebstes GTA von allen ist, einfach als Kind der 80er, 90er, ich habe alle Folgen von Miami Vice auf DVD zu Hause. Ey, ich habe letztes Jahr im Winter hat mich irgendwie der Vogel gebissen und ich habe auf einmal Miami Vice Folgen geguckt ohne Ende. Ja, und ich habe da mal in DVD und mal 2, 3, 4 Stück am Tag geguckt. Das lief ja auch. Lief Freitag nachts auf ZDF. Genau, Freitag nachts auf ZDF. Das lief sogar eine Zeit lang jede Nacht auf ZDF. Echt? Ja, ich hatte ja zu der Zeit Diplom geschrieben und bin ins Bett gegangen zu Zeiten, wo andere Leute erst aufstehen und habe dementsprechend auch relativ viel nachts Fernsehen geguckt und Miami Vice wurde vom ZDF so weggesendet. Eben, und da ist bei mir bei Miami Vice wieder das ein bisschen hochgekrochen, einfach diese Liebe zu der Ära, zu der Musik, zu dem anderen. Ja. Und mich hat es dann umso mehr gefreut, wo ich in den Zeitschriften dann gelesen habe, okay, GTA 3 erfolgreich, ist ein Spiel, mit dem ich sehr viel Spaß habe. Rockstar entwickelt einen weiteren Teil, für viele noch damals als GTA 4 bekannt. Na, das wisst ihr ja mittlerweile, dass es ein bisschen anders ist. Aber es wird sein GTA Vice City. Grand Theft Auto in den 80ern in einem Miami, was sich Rockstar selber vorgestellt hat. Ne? Und von den ersten Screenshots, von den ersten Artikeln, da war bei mir der Hype längst gewächst. Auf jeden Fall. Und es gab wenige Spiele, auf die ich mich so hingefreut habe, wie dann es Vice City gewesen ist. Ich check nochmal nach, wann genau es rausgekommen ist, weil das hat das doch könnte, schon... Könnte jetzt 2003 sein, wenn GTA 1, GTA 3 auf jeden 2003 Fall rauskam. Das, was du erzählst, Wahnsinn. War halt eben dann für mich nachher San Andreas. So. Und wo du das sagtest, dass es ja halt eben nicht mehr als Updates sind, also mit minimalen Veränderungen, wobei ich sagen muss, die größte Veränderung kam aus meiner Sicht bei, also von den drei Teilen für PlayStation 2, nachher bei San Andreas. Also da kommen wir dann gleich noch dazu. Genau. Das ist da sieht man aber, die machen ja, oder Rockstar hat quasi ein Spiel immer weiter iteriert. Die haben sich dran gesessen und immer weiter gefeilt und weiterentwickelt. Und jedes Spiel, ob es Vice City, ob es dann aus San Andreas gewesen sind, hat Sachen weitergeführt, größer gemacht. Schöner, manchmal besser, manchmal nicht besser, je nachdem, wie man manche Elemente interpretiert. Wie Assassin's Creed zum Beispiel in der Form, kommen immer mehr Sachen dazu. Vice City tatsächlich 2002, GTA 3 2001, Vice City war ein Jährchen später. Ja, also knapp eineinhalb Jährchen später ist es rausgekommen. Für mich war das ein unglaublicher Sprung. Ich dachte wirklich, das käme mindestens zwei Jahre später. Und es war auch so ein Riesending. Das müssen ja quasi dann eine Zeit lang parallel entwickelt haben. Ich glaube, die haben einfach schon mal Leute für Assets bereitgestellt dann hier die Sachen fertig gemacht. Warum ich Miami Vice vorhin angesprochen habe, natürlich Vice City, hat es auch gleich hier im Namen. Miami Vice, das Drumherum, sogar teilweise für die Story, stand Pate für Vice City. Der Grundgedanke dort ist, du bist Tommy Vercetti, Ex-Mafia oder quasi Mafia-Mitglied, was in Ungnade gefallen ist. Weil es so einen Cook-Stil beigewohnt hat, der komplett kapeister geht. Genau, man sieht's im Intro, er hat den quasi angeleiert, zusammen mit Vic Vance, glaube ich, war der... Vic Vance ist sein Bruder, der gestorben ist im Intro, der erschossen wurde. Lance kann es spielen nachher. Vic Vance ist der dann bei Vice City Stories, der dann der Hauptcharakter gewesen ist. Hat diesen Drogenziel vermasselt, die Drogen waren weg, er ist in Ungnade gefallen bei der Mafia und ist jetzt in Vice City sozusagen gefangen, hat nur Ken Rosenberg, den prototypischen jüdischen Anwalt. Synchronisiert übrigens von William Fick, ne? Da fängt es schon an mit der Promi-Dropperei. William Fickner, wenn ihn viele Leute nicht kennen, Prison Break, zweite Staffel zum Beispiel. Der Bösewicht aus Prison Break. Drive Angry. Drive Angry. Drive Angry zum Beispiel, aber jetzt so die meisten müssen wahrscheinlich aus The Dark Knight kennen, als der Typ in der Bank mit der Pumpgun, der sagt, hier, bei mir, mich raubt ihr nicht aus. Sehr, sehr markantes Gesicht und halt auch eine tolle Sprecherstimme. Und mit Tommy Vercetti auch der erste sprechende Held synchronisiert. Wer ist der Hauptcharakter? Von Ray Liotta. Der einzig wahre Ray Liotta. Der Goodfella, genau. Nicht Standard Mafia-Film-Nase, aber er hat halt schon einen sehr, sehr großen Genre-Standardwerken. Ja, wie perfekt ist es eben? Natürlich Tommy Vercetti seine Rolle selber leicht an Scarface angelehnt. Ja. Ne? Also er ist eindeutig eben ein du hast ja dann später auch die Scarface-Villa. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, das Ende ist natürlich komplett Scarface und alles. Er ist eben Tony Montana quasi oder dort eben Tommy Vercetti, aber gemischt mit durch die Stimme, durch die Art, ist eben nicht ganz Tony Montana. Scarface als Grundlage genommen für Tommy Vercetti. Ihm zur Seite stellt sich dann Lance Vance oder Lance Dance Vance. Synchronisiert von Philip Michael Thomas. Wer ist Philip Michael Thomas? Der Sidekick von Don Johnson aus Miami Vice. Genau, und der Sidekick von Bud Spencer aus Bud Spencer Film, wo er als Missionar im Dschungel unterwegs ist. Ja. Ja, muss ja auch Geld verdienen. Nicht nur im Dschungel, die haben ja auch so eine Cop-Serie später gehabt, glaube ich, ne? Zusammen. Oh, ja. Das also ganz, ganz schlechte 90er Cop-Filme mit Philip Michael Thomas und so weiter. Aber perfekte Besetzung. Ja, klar. Ja, weil Philip Michael Thomas eben Ricardo Tubbs. Er ist der einzig wahre Ricardo, spielt dort auch eine ähnliche Rolle. Er ist der Bruder des verstorbenen Vic Vance, der beim Drogendeal am Anfang sein Leben lassen musste und sucht jetzt Rache, sozusagen. Ja, das Interessante ist, bei Tommy Vercetti und Lance Vance, dass Lance immer so ein bisschen der vernünftige Part in der Beziehung ist. Und Tommy Vercetti, der Geldgeile, der immer so ein bisschen das nach vorne pusht, größer zu werden in seiner Gangsterhaftigkeit und immer noch ein bisschen, also krassere Verbrechen zu begehen und so weiter und so fort, weil Tommy Vercetti wahrscheinlich auch den Druck hat durch diesen Coke-Stil, aber ab einem bestimmten Punkt hast du nicht mehr das Gefühl, dass er durch diesen Druck motiviert wird, sondern durch Machtgeilheit, und das wird im Spiel selber auch nachexerziert, dass du dann wirklich am Ende in einer richtig krassen Luxusunterkunft unterkommst. Es ist der Bogen, den auch eben Scarface eben ein bisschen so nimmt. Ja. Ne? In Vice City wurde Tommy Vercetti quasi vom eigentlich situierten Mafia-Typen dann runter, ganz unten ans untere Ende dann gepackt in der Karriereleiter, muss sich da hocharbeiten, aber dadurch, dass er sich hocharbeitet und dieses Gefühl von, wie sie auf Englisch so sagen, Self-Entitlement, ja. Ich hab mir das alles verdient. Ich bin eigentlich ein arroganter Sack, ich mach das einfach mal. Ne? Mhm. Die Wandlung, die Tony Montana im Film macht, erlebst du hier eben auch an Tommy Vercetti mit, natürlich ein bisschen anders gesteuert, mit den Miami Vice Elementen dazu jetzt sich dran, mit Lance Vance, mit du hast ja sogar als Gag ein Cop-Duo, was dich teilweise hier und da mal verfolgt. Die sind nicht sehr in den Vordergrund gestellt, aber da sind quasi die Äquivalente von Crockett und Tubbs in ein paar Missionen mit dabei. Werden die nicht auch von zwei Promis synchronisiert? Ich weiß nicht mehr, die sind aber so runtergedrängt dort in den Rollen, aber die sind als kleiner Gag auch nochmal mit dabei. Ne? Ja. Und die Welt, die mit Vice City geschaffen wurde, mich eben als Fan, Mafia-Filme, 80er Jahre Musik. Das, was du vorhin gesagt hast, dass du dich in ein Auto dann packst bei GTA 3 und manchmal fährst du eben diese Straße, fährst dieses Auto dort entlang, läuft diese Musik. Die haben tatsächlich aus dem Miami Vice Soundtrack Crockett's Theme reingezahlt. Ja, Crockett's Theme. Ja, aber auch so andere 80er Sachen, so Smuggler's Blues oder also diese ganzen Rockklassiker, ich höre den Soundtrack von Vice City heute noch gerne. Und Blondie. Der ist super. Blondie ist das, was bei GTA 3 dann angefangen wurde mit personalisierten Radiosendern, dass dann nicht nur eben mal Pop, mal das und das gelaufen ist, sondern auch wesentlich mehr Radio-DJs da dabei sind. Jeder hat dem eigenen einen eigenen Charakter gegeben. Es gab mehr Talk-Radio. Laszlo war zwar als Laszlo nicht mehr da, sondern der hat WeRock dann moderiert, den Rocksender in den 80ern war eben noch Rockmoderator und hat versucht, sich zu finden, bevor er zum Talk gegangen ist. Fernando Martinez, ja, der Talkhost, der Liebestipps gegeben hat bei Emotion 98. Ja, ich erinnere mich. Hello, I am Fernando Martinez. People always say to me, Fernando, when I want to kill myself or cry into my pillow or my wife has just left me for my sister, I don't have no music to play, assuming I am not near a radio and can't listen to you on the radio. Because, Fernando, you are a genius and it is the only station I ever listen to. Da wurde so eine stimmige, wirklich eine super stimmige Welt rumgemacht mit der Story, mit den Charakteren, mit der Stadt selber. Ich kenne heute noch jede Kurve auswendig bei Vice City. Ja, gut. Ich habe das so oft gespielt. Bist ja auch Hardcore. Ich habe insgesamt, ich und mein Bruder haben in, also GTA 3 haben wir es nicht gezählt, wie viel es investiert wurde, aber wir haben bei den Countern dann gehabt, wir haben getrennt gespielt, Vice City auf der PS2 und dann auf der Xbox nochmal. Ich habe, glaube ich, so 200 Stunden insgesamt in Vice City nur alleine mit einem Save verbracht. Amtlich. Und ich hatte nicht 100%. Hatte ich nicht. Du hast nicht das T-Shirt bekommen. Ich hab's nicht bekommen. Ich hab's nicht. Vice City and All I Got. Und All I Got Lost ist lousy T-Shirt. Aber ich habe das Einzige, was ich fast auf 100 gehabt hätte, wäre San Andreas gewesen, aber da war leider ein Bug, der es verhindert hat. Leider. Nee, aber Vice City selber hat evolviert. Der Formel, die GTA 3 dann angefangen hat, hat jetzt nicht so viel spektakulär viel super Neues gemacht. Du konntest Property jetzt vernünftig, oder konntest du auch im ersten dann Häuser kaufen? Ich glaube, im ersten hast du die bekommen automatisch. Entweder hast du die automatisch bekommen oder konntest die kaufen, aber du hast keine Auswahl zwischen den Dingen. Es gab immer nur eine Unterkunft, die du dir zulegen konntest in einem Stadtteil. Und in Vice City hattest du wirklich die Auswahl aus mehreren Domizilen und konntest dann auch wirklich mehrere von denen kaufen und genau. Was halt nicht so festgelegt. Oder gab's das auch vorher in den alten? Oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob es bei GTA 3 bei GTA 3 war es automatisch zugewiesen. Genau, da konntest du keine Häuser kaufen und nachher ausgefallen wurde es ja bei San Andreas, wo du ja nachher auch das Casino kaufen konntest. Da konntest du sogar Geld verdienen. So. Genau, davon ab, ich muss leider mich verabschieden, weil ich noch wegfahre und dir gerne noch deine Kameratasche packe. Okay, das wäre sehr cool. Schade, ich hätte gerne noch was zu San Andreas gesagt, aber ich denke... Aber gib uns doch mal kurz dein Abschluss, was sollst du San Andreas nochmal sagen, weil sonst kriegen wir die Gelegenheit nicht mehr, wenn wir alles fertig haben. Also sag kurz zu San Andreas, bevor du dich verpieseln musst. San Andreas kam halt eben raus, wo ich meine krasse Hip-Hop-Zeit mit Wu-Tang Clan hatte und NWA. Ich stelle mich dir gerade in der krassen Hip-Hop-Zeit hier vor. Filme wie Boys in the Hood oder hier Menace to Society mein Leben geprägt haben und meine Welteinstellung als Dorfkind. Nee, und von daher war es halt eben echt so das Spiel für mich schlechthin, halt eben in dieser Hip-Hop-Gangster-Szene. Ich habe es natürlich auch nicht sehr ernst genommen, aber kurz und knackig, was mir halt eben neben dieser Hip-Hop-Gangster-Szene und neben dem coolen Soundtrack aus, entweder richtig cooler Rap-Mucke oder halt eben auch spanischen Rap gefallen hat, war einmal ein bisschen das Gang-System, obwohl das ein bisschen untergegangen ist, dass du halt eben mit NPCs Missionen machen konntest und dass du halt eben auch um Stadtteile kämpfen konntest, dass du Flugzeuge hattest. Also richtig schöne Jets, dass du dann natürlich nachher auch noch dir ein Casino kaufen konntest. So dieser ganze Kram irgendwie mit, dass du essen gehen konntest, dass du daten konntest, dass du Klamotten, das war für mich eigentlich alles egal. Genauso habe ich zum fetten Muskelmann werden. Genauso habe ich auch ignoriert, dass die eine scharfe Polizistin im zweiten Abschnitt unbedingt einen Fettsack haben wollte. Das war mir dann auch egal. Was mich aber richtig geprägt hatte und was mich, glaube ich, heute noch prägt, ist die eine verdammte Mission, wo es zurück nach Liberty City geht. Oh, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöner Callback. Wenn du mal drüber gewesen. Fliegst, ne? Ja. Das war cool. Ich habe mich ein bisschen schwarz geärgert, cool. Dass ich dann in Liberty City nicht herumlaufen kann. Vor allen Dingen, du kamst ja dann bei dem Restaurant an, wo die Autobombe gelegt wurde, genau. Über die wir eben gesprochen hatten. Genau, also das war für mich halt eben echt so ein Magic Moment in meinem Leben. Und San Andreas ist natürlich einfach, weil das ist mein Vice City, so für dich, Gregor, ist natürlich einfach weiterhin, glaube ich, immer noch das beste GTA von allen. Also das toppt aus meiner Sicht sogar immer noch GTA 4. Und da ja San Andreas das GTA 5 wird, beziehungsweise Los Santos, freue ich mich da schon. Kommt das alte Kribbeln wieder hoch, was vielleicht so ein bisschen verloren geworden ist. Es seien die sagen mir jetzt auf einmal, haha, verarscht, das spielt 1930. Wahrscheinlich nicht, aber das ist ja nicht ganz, es sah nicht danach aus. Jetzt Zeit spielen werde. Und ich auch hoffe, so ein paar alte Charaktere wieder zu treffen in GTA 5. Also bin ich doch wirklich schon ein bisschen hibbelig darauf. Okay. Subi, von daher. Danke dir. Danke dir, Sebastian. Viel Spaß noch. Ja. Komm gut nach Hause. Sehr schön. Ah, die Arme, ich kann direkt reinsprengen. Boah, ist das hier eine Luft. Oh. Ah. Alter. So, Pause machen und lüften. Wo ist denn der Puma? Warte mal hier. Alter Schwede. Oh. Wir machen kurz eine Pause, sind gleich wieder da. Ich liebe hier, oder? Boah, Leute. He was a man of peace, living on a quiet farm in North Dakota. Till one day, all hell broke loose. Tim, we need you. I'm a man of peace. I'm done killing. I want to raise a family. That's just it, Tim. They've got your family. No! Da liegen ganz viele Visitenkarten auf dem Boden. Die gehören alle Quark Mambusch. Ja, wer bist du eigentlich? Wer, ich? Ja. Du sitzt einfach hier und sprichst ins Mikrofon. Ja, ich habe mich einfach hier reingeschlichen. Stell dich doch mal vor für die Leute, die nicht wissen, wer du bist. Ach, wir nehmen schon auf. Wir nehmen schon auf, rein zufällig. Ja. Machen wir noch ein paar Max Handbuch. Stealthy, ganz schön stealthy. Ich habe einfach auf Aufnahme gedrückt. Ja, ne, echt. Wie gemein. Nee, ich bin Anne, hi. Anne, danke, dass du dich mal wieder zu uns hier gesellt hast. Gerne. Wie der Felix gerade gemerkt hat, ist gerade hier so wie bei so einer Drehtür, wo einfach die Leute rein und rausgehen, kreuz und quer. Aber zu GTA hat nun mal jeder was zu sagen. Du hast vorhin gehört, wir wollten über GTA. Man sieht auch sehr, sehr viele Penisse hier. Ich will es gar nicht wissen. Ja, du möchtest es gar nicht wissen. Du hast ja vorhin gehört, dass wir den GTA-Cast machen. Und das hast du gleich mit leuchtenden Augen und Mickey-Maus-Ohren gestrahlt. Ja. Du hast auch GTA gespielt. Ja, allerdings. Ja. Ja. Allerdings. Welches GTA? Ich habe den ersten Teil gespielt und zwar sehr, sehr exzessiv. Also aus, wirklich. Da aus war ich Zwang, irgendwie, oder? Nein, ich habe das von dem Bruder meiner besten Freundin bekommen. Und da war ich ungefähr, weiß ich nicht, 13 oder so. Und hab das dann bei mir installiert. Das war alles auf Englisch, kein Wort verstanden. Weil mein Englisch war da noch nicht so geil. Und hab's aber trotzdem gespielt, hab Missionen versucht. Ich war nicht so gut. Wie gesagt, ich hab halt nie verstanden, was sie von mir wollten. Und das hat dann immer so ein bisschen gedauert. Aber es war halt meistens relativ offensichtlich, was die Aufgaben waren. Irgendeine Person verfolgen, umbringen, keine Ahnung, Auto stehlen. Solche Sachen halt. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe meinen Eltern erklärt, dass ich da jemanden spiele, also dass ich da einen Polizisten spiele, der Leute jagt. Sonst hätten sie es mich nämlich nicht spielen lassen. Achso, dann war es okay, dass du dann die Leute sozusagen überfährst und platt machst und kaputt hast und explodieren lässt. Verblüffend, wie sich die Erinnerungen dann doch irgendwie ähneln. Ja, ja, also jeder musste, stimmt, also so ein Spiel wie GTA musste man seinen Eltern eben schmackhaft machen, weil sonst haben sie einen zu der Zeit nicht gelassen. Das war auch der Kniff von Driver eben, dass die gesagt haben, du bist ein Polizist, ein Undercover-Polizist und machst diese ganzen Verbrechen. Dann ist auch okay. Ja, dann ist cool. Ja, dann haben deine Eltern auch nicht gemotzt, dass du dann die kleinen Pixelmännchen kaputt gehauen hast? Nee, gar nicht. Ich habe das dann immer so dargestellt, als wäre ich ein ungeschickter Fahrer. Ja. Oh, ich... Aber natürlich... Du bist so perfide, Anne. Ja. So perfide. Ich habe es natürlich mit voller Absicht gemacht. Vor allem habe ich immer diese Jogger umgefahren, weil ich dachte, das wäre eine Sekte, weil die so am Singen waren. Es gab ja auch, es gab Hare Krishna-Leute, die waren ja auch in der Sekte. Ja, und, waren das die mit diesen orangen Pullis? Genau. Ja, danke. Irgendwer hat nämlich gesagt, das wären Jogger gewesen. Es gab auch Jogger, die hatten blaue Anzüge. Ach so, okay. Das ist, wieso fahrt ihr Jogger um? Ich mag Jogger. Naja, aber es ist also schon diese Jogger, die in einer Reihe Zehner hintereinander laufen, na gut, die es nicht gibt im richtigen Leben. Wenn es Nordic Walker gewesen wäre. Ja, die hätte ich aber zweimal überfahren, wenn nochmal zurückgesetzt. Bei GTA 5 erwarte ich auch, dass es Segways gibt und diese Segway-Touristengruppen, die man alle umlässt. Oh, Segway wäre so lustig. Dann eine Mission, weil der Präsident von Segway ist ja mit dem Ding in die Schlucht gestürzt. Ja, so der ironischste Tod von allen. So 20 Segway-Idioten schön mit Fahrradhelm alle umknallen. Das wäre sehr gut gewesen. Also du hast es dann gespielt, Anne, und hauptsächlich aber so Leute kaputt gefahren, Action gemacht. Ich war ganz groß im Autohandel, sag ich dir. Ja. Da gab es ja immer diese gelben Docks, wo du die Autos hinbringen konntest und dann hast dann Kohle dafür bekommen. Ich habe, weiß nicht wie oft, Autos geklaut, wie viele Stunden am Stück, einfach irgendwelche geilen Karren gesucht, die dann zu diesem Dock gebracht und ordentlich Knete kassiert. Also es war irgendwie, das konnte ich Stunden machen. Das war nicht der Sinn des Spiels, aber doch, egal. Doch, die heißt ja Grand Theft Auto. Ja. Genau. Und im Grunde, das ist ja, wir haben es ja zwar noch nicht direkt, Grand Theft Auto ist, glaube ich, der Polizeicode sozusagen für Autodiebstahl. Das ist der Polizeibegriff, ja, für Autodiebstahl. Genau, okay. Genau. Und du hast es natürlich genau richtig dann gemacht. Du musstest ja auch Geld verdienen, um dann dort weiterzuspielen und irgendwie in die nächsten Stadtteile zu kommen, glaube ich. Ne? Du musst ja immer genug Geld dann dran schaffen. Ja, das stimmt. Ja, hast dich also sehr ausgearbeitet, aber du hast nach dem ganzen Erlebnis mit GTA 1, du hast nicht dann so dran gesagt, ich möchte das nächste auch spielen und die nächsten 15 Teile, die kommen. Nee, das, ich weiß nicht, ich glaube, es lag daran, ich weiß nicht, 2 kamen auf PS1 raus, kann das sein? Ja, 1 und 2 kamen auf PS1. Und ich hatte keine PS1 und da war das irgendwie schon für mich zu Ende. Hast du auch ein Nintendo 64-Kind? Nee, hatte ich auch nicht. Habe ich mir ja letztens erst gekauft. Eben. Anne holt momentan viel nach. Ja, ich hole viel nach. Ocarina of Time mittlerweile durch? Oder? Ja, schon. Wo seid ihr denn gerade momentan dran? Ich bin durch. Ja, ach, du bist durch mit allem. Du spielst mit momentan. Allem. Also momentan, ich habe gestern Assassin's Creed Brotherhood angefangen. Brotherhood erst, nicht Revelations? Nee, weil ich muss den erst spielen, um Revelations spielen zu können. Wäre der Zweier nicht der Erste? Den habe ich ja schon. Achso, dann hast du also, jetzt, ich will gar nicht auch drauf sagen, ich muss Revelations spielen am Wochenende vorbereiten. Also. Und ich habe Brotherhood auch nicht exzessiv gespielt bisher. Ja, also habe ich da nicht so viel, noch. Was ich da erwartet. Mass Effect 2 davor durchgespielt. Ach, sehr gut, fand das ich ist auch so gut. Sehr, sehr, sehr cool, ja. Ja. Jetzt mal richtig Kompetenz zu bolzen. Assassin's Creed ist ja eigentlich Grand Theft Auto im Heiligen Land. Der Meister der geschickten Überleitung. Ja. Nee, aber sehr gut, Anne. Sehr die gut. Anderen Teile sind komplett an mir vorbeigegangen und bei 4 bin ich wieder eingestiegen. Mhm. Das war mir aber zu geil. Also es war zu neu alles. That's what she said. Und indeed. As a matter of fact, she did. Ja. Und das war mir auch zu kompliziert, weil dann hast du ständig dieses Telefon gehabt und Leute haben dich angerufen. Die haben genervt, ne? Genau. Und du musstest von A nach B gehen. Du konntest zwar alles machen so, aber das war nichts für mich. Das war mir zu Open-World-mäßig. Du hättest dann mehr deinen Spaß gehabt, einfach wenn du nicht dann erschlagen wirst von sehr vielen Sachen, sondern einfach, ich mache jetzt Wahnsinn, ich mache jetzt Action. Genau. Aber ist doch sehr gut, das ist doch sehr gut. Guck mal, und da schleicht sich... Was kommt von hinten rein? Ich wollte gerade das Telefon anschmeißen. Ja? Da kommt wir sind noch nicht ganz bei GTA 4, aber Anne hat uns noch mal kurz breit erklärt, warum GTA 1 das geilste Spiel aller Zeiten ist. Ihr seid schon drauf eingegangen, was sie anhat. Nein, absolut nicht. Nee, Gregor hat gerade ein Foto von ihr getwittert, wie sie eine von diesen Riesenwummen... Ja, ich hab ein Foto von ihr getwittert, und deshalb bin ich sehr gespannt, was das Feedback jetzt sein. Deshalb brauchen wir es hier nicht nochmal thematisieren. Das sieht ja auch keiner dann. Nein, muss man nicht. Ich wollte nur wissen, ob ihr es schon und ihr habt. Nee, haben wir auf jeden Fall noch nicht. Wir waren gerade in der Diskussion, bevor das alles über uns hereingebrochen ist, dass wir über Vice City noch ein bisschen gesprochen haben und dann in die anderen Sachen gehen wollten. Also Anne, hast du noch was du uns erzählen wirst? Nö, also San Andreas hatte ich auch, aber das hat dir keinen Spaß gemacht. Habe ich angefangen und ich kam nicht weiter. Lustigerweise, weil ich irgendwie zu blöd dafür war. Das war wahrscheinlich an der Stelle, wo die Gang Wars anfingen, oder? Ja. Ja, genau. Ja. Ja. Damit das Bild ich bin dann da bis heute der Blog-Eintrag dann sein. Ja. Ja, sehr schön. Das ist ein sehr schönes Bild. Ja, dann danke ich das dir. Das war meine Kompetenz für hier. Sehr schön. Ich danke dir, dass du uns deine Zeit geopfert hast. Sehr gerne. Ich komme gerne wieder. Demnächst mal. Ja. Do you have dry mouth? I sure do! It protects your teeth, fights infection, and lubricates your food. But what happens when you run out of saliva? Help me, I can't talk! For personal dryness upstairs, it's Salivex. Wow, I can spit again! Und jetzt wieder fliegender Wechsel. Das ist der Podcast mit den meisten Wechseln heute hier. Das ist ganz komisch, ja. Muss am Ort liegen, dass wir hier in einem kleinen Mini-Büro so am Rande, wo nicht alle durchlaufen, aber doch. Ja, ich hab mittlerweile viele Leute vorbei müssen. Genau. Ich habe mittlerweile nicht mehr mein Büro eben, wo es vorher war, sondern in einem anderen Gebäude. Und jetzt haben wir uns in einem anderen Raum hier versteckt und alle Leute laufen bei und gucken rein, was machen die denn da? Ja, und sagen dann vor allen Dingen, hier stinkt's aber ganz schön. Ja, ich habe ihnen sogar das Fenster aufgelassen. Nee, ich habe gerade gemerkt, als ich reinkommen bin, dass ihr gelüftet habt. Das war nicht so schlimm, wie erwartet. Ja, man redet sich ein bisschen in Rage eben jetzt hier, wenn das hier soweit ist. Simon, wir waren gerade so bang und wir haben uns gerade quasi orgasmiert über Vice City unterhalten. War ja einmal dabei, als wir du orgasmiert quasi hast. Orgasmiert. Ja. Stimmt. Über beide Spiele orgasmiert. Gleich. Über ja. Nee, wir waren gerade dabei. San Andreas und ja, San Andreas, also City, genau, zu San Andreas wollten wir gleich hingehen. Vice City eben, habe ich gesagt, Felix, ging es da eh nicht, ein Spiel, was uns total geflasht hat damals. Wie hast du Vice City erlebt? Du hast ja ein bisschen was, glaube ich, im PS2-Cast gesagt, also du kannst gerne noch mal ein bisschen ausführen. Ist auch eigentlich mein Lieblingsteil, obwohl ich wirklich jeden einzelnen GTA-Teil wirklich auch mag, weil die es geschafft haben, dass jeder, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesagt, jeder seinen eigenen Style hat. Klar, es wäre nicht Rockstar, wenn sie das nicht machen würden und hinkriegen würden. Vice City, am meisten habe ich in Erinnerung natürlich Scarface-Anlehnung am Ende und so. Und ich weiß noch, dass ich für diesen Porno-Kollegen ganz viel gemacht habe. Ich weiß nicht mehr genau, was das war mit dem Sportflugzeug. Oh, ja, du hast das Sportflugzeug, die Mission Jenna Jameson. Oh, grundgütiger, Jenna Jameson war Jenna Jameson hat das synchronisiert und ey, ganz großes Tennis. WTA Vice City. GTA Vice City ist wahrscheinlich auch das GTA mit den meisten Promisprechern, wo du sie wirklich alle dabei hast. Muss man dazu sagen, ich bin wirklich ein totaler Noob offensichtlich, was diese Synchro-Stimmen angeht, weil ich das alles nicht wusste. Auch das war jetzt gerade wieder für mich neu. Ja, ja. Das geht ja noch weiter mit Ricky Gervais, den ich nicht erkannt habe, im vierten, Du mir das erst sagen musstest, das ist Ricky Gervais und ich dachte, okay, krass, hätte ich halt auch nicht gedacht irgendwie, ja. Ja, mittlerweile weiß man natürlich, ich hatte auch nicht so präsent, dass das alles jetzt so bekannte Stimmen sind. Den einzigen, den ich, glaube ich, erkannt habe damals, weil ich damals auch nicht so sehr präsent der O-Ton-Filmgucker war, also Ray Liotta habe ich nicht gleich erkannt als Hauptcharakter in Vicetti, aber Danny Trejo hat dort als, glaube ich, Auftraggeber dort bei den Slums fast schon um die Ecke, in der Nähe von dem Autohändler, der dort Aufträge, hey, big cojones. Hey, Lee! You know what I'm gonna do? I'm gonna kill me a Haitian. And then I'm going to make love like a man. You know that, Chica? Something like this. He's so gross. Loser. Prick. Hey, baby. I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Humberto Romina, he likes the ladies. So not funny. Some goat in a skirt. Zu Zeiten von Vice City kanntest du schon Jenna Jameson, oder? Natürlich nicht. Ich weiß ja nicht mal, wer das ist. Man hat nicht erwartet, dass sie sprechen kann. Das ist, glaube ich, eher das Ding. Jenna Jameson jetzt mittlerweile auch echt so eine alte Größe. Eine Grande Dame in ihrem schon. Metier ist. Ja, muss sagen, ich habe es nicht an der Stimme erkannt, weil die hatte ausnahmsweise mal nichts im Mund gehabt. Ich sage, es ist oft ein wenig vernuschelt. Ja, sie hat vor allem jetzt nicht ganze Sätze. Also das spricht sie nun wirklich nicht. Sie ist, glaube ich, eher einsilbig. In ihren Werken. Du hast von den Missionen aber dort gesprochen, zum Beispiel. So Erinnerungsfotos. Das war genial, wo du mit dem Sportflugzeug rumgeflogen bist und Werbung anbringen musstest. Du musstest und irgendwie gab es nicht auch obszöne Plakate, die man aufstellen musste? Also, oder durchfliegen? Absolut. In dem Zusammenhang, das sind Sachen, die neu bei Vice City hinzugekommen sind, die dann verbessert wurden. Schwimmen konntest du zwar immer noch nicht, aber es gab Flugzeuge, mit denen du fliegen kannst. Es gab einen Hubschrauber, es gab Sportflugzeuge und mein liebstes Vehikel seitdem ist mein liebstes Vehikel in allen GTAs, ist das Motorrad. Ich liebe das fucking Motorrad. Stimmt, das hat da angefangen. Ey, es gab ja mehrere Motorräder. Mit dem Stuntkurs über dem Haus, wo du direkt das erste da an der Ecke da holen kannst, in der Nähe von der Strandpromenade. Ja. Und ich habe es fucking geliebt, mit dem Motorrad. Es gibt die Motocross-Maschinen, es gibt die Rennmaschinen und diese alten Harley-Davidson-Dinger. Die Faggio sind die die Motorroller. Dann hast du noch die Sanchez, das sind die Motocross-Maschinen und die NRG 500 oder NG 500 waren dann die fetten Super-Mechano-Bikes. Also ich habe die Hayabusa-Style. Wie ich dann irgendwann, ich habe ja erzählt, ich kannte irgendwann mal jede Ecke in- und auswendig. Ich konnte wirklich sagen, okay, jetzt muss ich nach rechts abbiegen, da noch antizipieren, dass da eventuell ein Auto ist und drüber. Daran merkt man, dass es ein guter GTA-Teil war, wenn du am Ende, wenn du durch bist, so da lang fährst und einfach jede Ecke kennst. Du weißt, wo du bist. Wenn sich die Stadt einprägt, und die Stadt ist ja der Hauptheld sozusagen von GTA immer. Tatsächlich, Chris Dann Gürn. Funktioniert. Obszöne Kisten. Ich habe gesagt, das ist ein Problem mit der Glastür hier. Ich bin auch deswegen nur hier angezogen worden, weil ich Reden gehört habe und dann habe ich das Kleid von Anne gesehen. Das ist so eine Signalfarbe. Einfach. Ja, gucke ich mal rein, ob die immer noch am Casten sind. Und ihr seid noch nicht mal bei GTA 4, ihr Honks. Ja, das ist ja auch der Schlussakkord in Moll. Ich saß oben schon die ganze Zeit wartend. Hab nebenbei sogar gearbeitet, weil es mir so langweilig war. Das hat zwar keine Arbeit. Nein, aber so erinnerungswürdige Sachen. Du konntest dein Auto fahren, viele Missionen sind mir auch ins Hirn gebrannt. Einfach weil ich die einfach so oft gemacht habe. GTA 3 habe ich x-fach gespielt. Ich konnte jetzt Vice City nicht mehr speedrunnen. Das konnte ich bei 3 dann ganz gut machen. Aber die Pornomissionen waren schon echt ein Highlight. Die Pornomissionen waren toll gewesen. Und das ist, finde ich, ein Nachteil von den neueren Spielen. GPS-Funktion oder mit dem Taxi irgendwo hinfahren, alles schön und gut. Aber GPS zerstört leider für mich das Kennenlernen der Stadt. Ich kenne die Städte bei Spielen, wo GPS mit dabei ist. Kenne ich nicht mehr. Das ist schon wahr. Ja, weil ich einfach dazu versucht bin, ach, das GPS leitet mich schon dorthin. Es hat nicht mehr so viel Charakter. Also ich muss dazu schon sagen, dass das GPS am Anfang. Nein, Entschuldigung, es tut mir leid. Ich war da nicht vorbereitet, Handy geht. Der dumme Ole Auge zu, der hat mir schon in ein anderes Video rein telefoniert. Unglaublich. Wirklich kein Witz. In Uncharted hat er mittendrin angerufen. Und da habe ich schon erzählt, dass der unbedingt, der war im Urlaub und wir haben Game Online zusammen mal Battlefield und Halo Wars gespielt. Und ich weiß, er hat Battlefield 3 daheim und will es unbedingt spielen. Und wartet drauf, wann kann er wartet drauf, spielen. Ja, und ruft mich heute an. Wie gesagt, zwei Sachen hat er schon gesprengt. Simon. Also Simon. Nicht ohne mich spielen. Was wolltest du ausführen? So, nee, ich wollte ausführen, dass, genau, wo bin ich stehen geblieben? Ich kann jetzt nicht mehr zurückspielen. Die Porno-Missionen waren ein Highlight und da kam es auch in die Serie rein, dass du Einnahmen generieren konntest. Wenn du dieses Porno-Studio, das hattest du irgendwann mal, war das dein Eigentum. Weil du so viel Werbung für die gemacht hast mit deinem Sportflugzeug, dass sie gesagt haben, ja, finanziere den ganzen Scheiß doch selber. Mhm. Und dann ist man halt, also es ist wirklich, ich finde einfach dieses Setting, die Kulisse, die Location super geil, weil das Pornostudio so ein bisschen so aussieht wie ein Hollywoodstudio, nur in ganz, ganz, ganz, ganz klein. In ganz, ganz klein. Das hat dann noch so ein richtiges Tor mit Pförtnerhäuschen und Kulissen aus alten 60er Jahre Sci-Fi-Filmen, die einfach da verrotten auf dem Hof. Und es ist unglaublich stimmig und mit viel Liebe zum Detail gestaltet, was die gesamte Serie auszeichnet. Diese kleinen Sachen, die sie dann echt gut hinkriegen. Das ist wirklich auch, jetzt wo ich weiß, wie GTA 5 aussehen wird, bin ich eigentlich fast traurig, dass sie nicht Vice City oder irgendwas in dem Style nochmal wirklich so auch diese Farben und vielleicht, es geht ja in Richtung Realismus, kommen wir später noch zu, aber dieses leicht mit so einem Zwinkern finde ich irgendwie besser auch. Wir hatten ja, bevor der Trailer released wurde, hatten wir darüber gesprochen. Eine kleine Diskussion. Ich habe es andersrum gesehen, ne? Weil ich eher mir dann, ich habe doch schon darauf gehofft, dass es nicht dann eben Vice City ist oder jedenfalls, ich hätte es zwar akzeptiert, ich hätte mich auch sehr darüber gefreut, wenn es dann da gewesen wäre, aber dieses Erlebnis Vice City, das ist für mich schon eine schöne Erinnerung, die ich dort gemacht habe. Ich habe ein bisschen das Gefühl, GTA 4 hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat aber ein bisschen so, ich will mir die Erinnerung nicht kaputt machen, dass durch ein Spiel, das vielleicht dann anders ist als das, was ich mir im Kopf behalten habe. So wie bei einer gewissen Reihe von Nintendo. Sag doch nicht schlechte Sachen über Zelda hier. Das ist doch ein tolles Spiel. Ich habe gar nicht über Zelda gesagt. Natürlich. Ich habe auf jeden Fall schon eine Menge schlechter Sachen über Zelda gehört hier. Gehört. Oh, nein, wir sind ja auch alles Meckerer. Und ich persönlich habe das nur gehört. Du hast es nur gehört. Ich trage das auch weiter, aber ich bin nicht. Seit über 10 Jahren hörst du solche Sachen wahrscheinlich. Der Ansatz, den Rockstar dann heute hat, mit den Spielen zu machen, und ich finde schon, das, was wir bei GTA 5 später gesehen haben im Trailer, ist schon auf jeden Fall wesentlich bunter als das, wie wir GTA 4 kennen, mit den Grau- in Brauntönen, die in Richtung Realismus gehen sollen. Ich glaube, so ein Vice City, weil die Ausrichtung der Serie mittlerweile ein bisschen mehr eben in Realismus geht. Ist auch okay, aber es wird dadurch doch auch immer ähnlicher allen anderen Spielen, weil Realismus ist ja der kleinste gemeinsame Nenner, wo sie sich am Ende alle treffen, ja. Und dann ist es, wo hat das dann noch ein Alleinstellungsmerkmal? Wir gehen gleich darauf, in der GTA 4 Diskussion nochmal drauf. Obwohl der Realismus, wie GTA 4 ihn umsetzt, der ist schon, Ich weiß. Wahrscheinlich hätte ich eher alles vergessen, wenn die Vice City 2 angekündigt hätten, wie ein kleines Schulmädchen kreischt und gesagt, ja, das beste Spiel. Ja, ich muss ja sagen, wenn jetzt was anderes gekommen wäre, nochmal als Setting, als das, was gekommen ist, wo ich ja jetzt immer noch nicht genau, es ist halt wieder so ein Mischmasch. Aber okay, genau. Dann hätte ich lieber Vice City gehabt. Aber ich hätte eigentlich lieber was ganz anderes gehabt, möchte ich noch dazu sagen. Eine ganz andere, was ich Tokio, Shanghai. Von mir egal, ja, von Miss Afrika. Von mir ist mir egal. Mal eben nicht Amiland. Ja, ich verstehe, warum man nicht. Es könnte auch mit Sicherheit cool sein. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, das wäre ein Schuss in den Ofen, weil. Für die große Masse sicherlich. Auch für die kleine Masse, weil da hatten wir auch drüber geredet. Die GTAs sind ja deswegen so gut und machen so viel Spaß, weil die sehr, sehr präzise in der Parodie dieses Kulturkreises sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein GTA in Tokio genauen Blick auf Tokio, auf das Land, auf die Mentalität und auf die Kultur hätte, dass es ankommen würde. Deswegen, also ich würde tierisch gerne ein Berliner GTA spielen, aber Ich kann mir nicht dann vorstellen. Das kannst du in Amerika nicht so gut verkaufen. Das kannst du in Amerika nicht so gut verkaufen. Aber es wäre doch super, so zu Zeiten der Mauer oder vorher. Du hast halt beide Seiten auf engstem Raum. Das wäre cool. Das hätte echt was. Und dann hast du auch die natürliche Trennung. Ja, und die Amis waren doch auch sehr aktiv. Ey, weißt du, wie geil das wäre, je nachdem, wie du spielst, du landest entweder auf der einen oder anderen Seite der Mauer, die dann währenddessen gebaut wird. Ja, und dann musst du die Mission in dem Teil nur dann ausführen. Hättest du dann so super lustige NPCs oder wirklich Figuren, die wirklich. Ja, aber darum geht es mir beim GTA. Ja, aber weniger die Kulisse als die Charaktere, weil... Das schließt es ja nicht aus. Es müsste ja nicht Klamauk gemacht werden. Genau, also was mich an der Idee reizen würde, wäre einfach die Möglichkeiten, die sich durch die Geschichte an sich schon ergeben. So Tunnel, versuchen mit irgendeinem Flugzeug rüberzukommen. Also jetzt nur als Teil der Mission. GTA, du musst halt manchmal einfach rüber über die Mauer und du bist dann halt geskillt und machst das so nebenbei, aber auf 1000 Jahre. Ich sag das mal neutral als Ausländer hier. Ihr seid zu betroffen da in der Hinsicht, die Deutschen. Ich glaube, ein anderer hätte mit dem Setting kein Problem. Ja, ich argumentiere ja jetzt immer innerhalb von GTA. Simon hatte gerade gesagt, dieses Grau in Grau und Brauntöne und so weiter, das fände er nicht so geil. Und gerade da ist halt das Berlin der Mauerjahre, also grauer in grauer geht's eigentlich nicht. Das heutige Berlin, das hätte ich gerne. Wirklich, das heutige Berlin mit einem restaurierten Prenzlauer Berg, mit einem Lambo einfach über die Schönhauser Allee düsen und irgendwelche Jagden machen. Meine Freundin wohnt ja an der Schönhauser Allee und da läuft so eine Hochbahntrasse lang und ich muss jedes Mal an New York denken und auch gleichzeitig an Liberty City, wenn ich da so lang latsche. Das ist einfach schön. Wir hatten ja so Weltkrieg und in der Richtung schon mit Saboteur gehabt, die schon versucht haben, eben ein solches Szenario drum zu machen. Das hat dort, für was es versucht hat, auch nicht schlecht funktioniert. Ne? Ich glaube, da habe ich den Abstand, dass ich jetzt nicht die Dümmen Französin oder sowas dann in Paris, das ist mir persönlich dann genug abstrakt gewesen, dass ich dort noch immer meinen Spaß dort haben kann. Aber diese ganze Diskussion um das Setting von GTA 5 leitet eigentlich auch direkt rüber. Neben Vice City selber gab es natürlich einen weiteren, ich habe es GTA 3 Spin-Off mal genannt, ne? Aber eigentlich könnte man die dann auch Sequels nennen. 2002 war GTA Vice City, ein Jahr später nur nach GTA 3. Zwei Jahre später hat es nochmal ein bisschen gedauert, dann kam der weitere Spin-Off, der nächste GTA 3 Teil raus. Ich war sicher, dass das 2004 war? Ich habe es nochmal nachgeprüft, 2004. Oh, was ist mit meinem Kopf los? Es ist schon ewig lange her. Ich hätte auch gedacht, dass es nicht so lange her ist. Es war Ende 2004, oder? Ende 2004. Also die Anekdote, die ich zu San Andreas beizusteuern habe, das Spiel kam raus und ich hatte Zivildienst und ein Kind, das ich neben dem Hauptschüler, den ich betreut habe, noch nebenbei, dem Main Klienten betreut habe. Der 26. Oktober 2004 war der PS2. Ja, genau. Dann habe ich es richtig in Erinnerung. Und da gab es dann so eine lange Nacht der Mathematik, so eine krasse Nerd-Veranstaltung. Da kann ich mich noch erinnern. Da warst du auch mit dabei. Natürlich, geblieben. Und die Nacht. Die ganzen Klassen wurden irgendwie dazu gezwungen, nachts da zu bleiben. Und ich als Betreuer war dann auch dazu genötigt, nachts da zu bleiben. Ich habe einfach mit meinem Dienstauto von der AWO meinen kleinen Kommunionsfernseher und meine Playse darüber geschafft. Und das Ganze dann halt, das war nicht meine Absicht, aber am Ende haben mich die Lehrer dazu gezwungen, das alles wieder abzubauen. Und ich habe dann so ein bisschen GTA San Andreas gezeigt, ohne dass ich jemanden getötet habe oder so. Das waren alles Siebtklässler. Aber die waren dann auch ziemlich weggeflasht. Und es hat meinem kleinen, zarten, zerbrechlichen Ego damals ganz gut getan, dass zumindest Siebtklässler mich mochten, weil ich ein tolles Playstation-Spiel hatte. Ja. Oh, komm in unsere Podcast-Runde, wir therapieren dich. Ja. Wir sind alle Arten von Nerds versammelt, wir haben jegliches Klischee erlebt. Ich hatte lange Haare. Ich hatte auch lange Haare. Ich hatte überhaupt Haare. Ihr hattet alle mal Haare, ja. Aber es auch bei mir irgendwann. Irgendwann schicke ich euch mal ein Foto in 20 Jahren, dann lacht ihr. Ja. Ich hatte lange Haare bis zum Bauchnabel. Da kann ich auch mal ein Foto schicken. Das ist kein Scheiß. Das würde ich zum Beispiel gerne sehen. Ich kenne deine lange Haare. Du kennst meine langen Haare. Felix kennt die nicht, ne? Warte doch, ich kenne die noch. Achso, du kennst sie noch? Ja. Ah, da werden Fotos rumgereicht. Ja. Wie anderorts Kinder. Wie anderorts Kinder. Nee, aber Alter, ich sehe auch, da war jetzt gerade mal ein Blick drauf geworden. Ja, ja, ja. Nicht so nah. Nicht das so das nah. Sieht tatsächlich so ein bisschen so aus wie ein bisschen Schläger oder so. Ne? Nee, nee, nicht Schläger, sondern Leadsänger von so einer 80er Jahre Heavy Metal Group, die ja, gut, das jetzt auf jeden noch Fall. Immer noch auf Wacken ist. Ja, ja, und, je, und ich sehe vor allem jetzt aus wie der Leadsänger einer 80er Jahre Metal Group, der nach 20 Jahren keinen Erfolg mehr hatte. Ach, so sehe ich noch, mittlerweile aus. Du hast noch lange Zeit, um 20 Jahre keinen Erfolg zu haben. Mach dir keine Sorgen. Ich kann mir das noch vornehmen für, ja, für nächste Woche. In der Richtung, ich hatte auch ähnlich, also Kontakt in Richtung San Andreas mit Kindern. Ich habe für 10 Jahre, bevor ich hier den Job angefangen habe, Kinder- und Jugendarbeit gemacht und dort Kindergruppen, ja, betreut und Computerspiele mit Kindern sozusagen gemacht und dann auch meine Xbox mitgebracht, um so Multiplayer-Sachen dann dort zu spielen. Also jetzt so, wie ist es doch mal, dieses Multiplayer-Game auf Xbox, so Kung-Fu-Chaos? Kennst du das? Chaos, ja. Kung-Fu-Chaos, kennst du das? Und ja, Simon, ja, wo du zu viert gleichzeitig gespielt hast. Ja. Und solche Sachen, die, wo du mit so Teenies und ab 12 Teenagern, die spielen kannst, aber natürlich... Die typischen Mario-Party-Sachen, so halt, genau, kleine Minispielchen. Ja. Genau, und sowas habe ich dort den Kindern dort angeboten, habe mit denen das gespielt, aber natürlich, da kommen die Siebjährigen dann an und sagen, ich bin zu Hause San Andreas, alle, weißt du? Ne, ich ist auch konkret Kinderkacke, weißt du? Ja. Also, für die Leute genau das falsche Spiel. Genau, da lernen sie nur, wie man es nicht machen soll. Also da, es ist natürlich sehr, sehr präsent bei speziell GTA durch den ganzen Hauch des anrüchigen Verbotenen, da kannst du alles machen und das ist ein Spiel ab 18, da spielen das recht die 7- und 8-Jährigen. Das die ganze Zeit. Das war schon sehr, sehr präsent zu der Ära. Das Geile ist ja, wir hatten schon zu den ersten beiden GTAs was zum Gewaltgrad gesagt und bei der GTA 3 Trilogie ist es ja so, dass in der deutschen Version das Blut fehlt. Stimmt, es fehlt das Blut, aber du kannst keine Leute mehr treten auf dem Boden sozusagen. Trick 17 war damals einfach das Spiel im Spiel auf Englisch umstellen. Das hat das Ganze umgangen. Da hattest du dann plötzlich die britische Importversion auf der Disc noch mit drauf gehabt. Da hattest du Blut. Bei der ersten PlayStation-Auflage, glaube ich. Bei der ersten PlayStation-Auflage von GTA 3 ging es noch. Das ging auch noch bei San Andreas so. Ich hatte bei San Andreas echt auch noch Blutfluss so? Und bei Vice City auch. Nee, okay, ich habe immer US-Importe damals schon geholt, also hat mich das nur peripher tangiert. Aber ein Glück, dass man immerhin, weil es nicht nur eine Sache ist, die den Gewaltgrad einschränkt, sondern auch das Spiel verändert. Ne? Dadurch, dass du keine Leute mehr sozusagen am Boden dann schlagen kannst und denen Geld dann rausziehen kannst. Ja, das ist keine automatisch Rampages schwerer. Du hast ja dann keine Amokläufe mehr und sowas. Ja, genau. Gameplay und Geldverdienungselemente und sowas sind dort rausgegangen worden. In Richtung, um die Diskussion auf San Andreas dann in der Hinsicht zu lenken. Vice City war für mich eigentlich schon das perfekte Setting für ein Spiel wie GTA. Als Kind der 80er, als Miami Vice-Fan, als alles drum dran, hat eigentlich schon alles gemacht. Ich war ganz ehrlich gesagt, obwohl ich großer GTA-Fan mittlerweile war, ein bisschen doch enttäuscht, dass wir jetzt so eine Gangbanger-Nummer sozusagen im ersten Blick bekommen, ja, von San Andreas. Auf den ersten Blick, genau. Auf den ersten genau Blick. Richtig, weil es war genau, die haben eine Phase abgebildet, die viel zu lange ging und immer noch geht, meiner Ansicht nach. So, oder? Also das war jetzt mein, rückblickend fand ich das völlig cool, dass sie das gemacht großartig. Haben, auch wenn es sicherlich auch viel abgeschlossen. Ja, hat. Das umfangreichste GTA da, überhaupt. Das hat das Terrain ja, beschritten. Das hätte sie mit allem haben können eigentlich. Die hätten ja quasi jedes Setting machen können und die Größe einbehalten. Ja, aber... Aber sie haben es auch geil gemacht und die Story darin eingebettet. Eben. Das ist schon cool, ist auf jeden Fall. GTA San Andreas ist für mich insofern toll, weil ich immer... ich habe mir immer gewünscht in einem dieser 3D-GTAs, dass du mehr Freiraum hast, dass du nicht nur eine Stadt hast, die quasi direkt an der Kante, an der Grenze zum Wasser aufhört und da ist dann nichts mehr, sondern so eine Region hast. Also wirklich eine Region, genau, und da hast du einen ganzen Bundesstaat mit 3 Städten, wo es auch Wildnis gibt, sich verändernde Fauna, Trecker. Verschiedene... Nur ja, es gibt kein Trecker. Yeti, aber... Was? Kein Yeti, den haben sie nicht mehr eingebaut. Den haben sie nicht mehr eingebaut, aber du hast im Grunde alles. Bis auf Schnee hast du, glaube ich, alles. Warum die haben gesagt, sie haben leider keine Zeit mehr gehabt, einen Yeti einzubauen? Nein, viele Leute sind bei GTA San Andreas in den Bergen rumgelaufen und haben gesagt, wir haben den Yeti gesehen und haben ihn fotografiert sozusagen, aber der ist eigentlich nie im Spiel drin gewesen. Wäre aber geil gewesen, wenn sie irgendwie quasi, weißt du, die Möglichkeit... Ich hoffe, dass das als Achievement... Nee, aber dafür hast du noch so viele... Also der Yeti wäre, selbst wenn er drin gewesen wäre, nicht eine der spektakulärsten Sachen in San Andreas gewesen. Du hast Area 51 drin. Fotografieren können, das wollte ich noch sagen, immer wenn du die Kamera rausgehst. Ja. Und die Kamera funktioniert nicht. nicht? Ja, ja, und da so steht so der Daumen davor. Ja, also wenn sie das alles eingebaut hätten. Ja, ja. Das wäre sehr cool. Hast du schon eine Kamera in nein, nur so als ja. Ich, wenn du ein Yeti einbaust, dann musst du natürlich auch eine Kamera einbauen. Ja, natürlich, die auch immer nur wirklich mit dem Daumen fotografiert. Nee, aber was du da gerade ausführst in der Richtung, das ist das, wo, glaube ich, ich GTA San Andreas am Anfang missverstanden habe. Ja. Einfach, weil ich dachte, das wäre, oh, okay, die gehen jetzt in dieses Gangbanger-Setting und machen so quasi ihr Abbild von Menace to Society. Ja, es fängt ja auch genauso an. Genau. Du hast dann diese Leute mit Fiddy Blunts im Mundwinkel, die Haar genauso aussehen wie Eazy-E. Ich bin großer Hip-Hop-Fan, aber diese West Coast-Sache ist mir persönlich geschmacklich so ein bisschen egal. Hat mich nie groß interessiert und auch diese Ära zur Zeit von Rodney King und den Riots in Compton und so weiter. Aber das trotzdem, ich bin auch kein großer Menace to Society-Fan, aber das haben sie super gut hingekriegt. Ja, ich bin auch kein Riesenfan eben wirklich, also wo ich sage, ich kenne die Filme auswendig, aber ich habe natürlich Menace to Society und alles dann dort gesehen. Was die an Voice-Actern wieder dazu geholt haben, du hast schon gesagt, den Ton haben sie wirklich gut getroffen. Du hast mit CJ, Hauptcharakter des Spiels, erstmals ein schwarzer Hauptcharakter, der von Liberty City zurückkehrt in seine alte Heimat Los Santos, weil seine Mutter gestorben ist und dort nimmt das ganze Spiel seinen Lauf, kehrt in seine alte Hood zurück und dort findest eben, da ist, glaube ich, Dr. Dre ist dort als einer der Sprecher. Ne? Oder ist Dr. Dre ist kein Sprecher. Du hast mehrere Hip-Hop-Größen. Du hast ja sogar Big Boy von Outkast als Moderator von so einem Radiosender. Zum Beispiel. Oder Samuel L. Jackson, meiner Meinung nach, in seiner Paraderolle als Tenpenny. Ja, nee, aber wirklich, das musst du echt mal sagen. Das ist eine richtig geile Figur gewesen. Ja, er hat einen Film ja bekommen, wo sowas Ähnliches gespielt hat. Ja. Ne? Wo er auch so einen schwarzen Cop dann gespielt hat, der dann drüber... Mein absoluter Favorit als Nebenfigur, die gesamte GTA-Serie übergreifend. Mal sehen. Ist Peter Fonda als verrückter Hippie, dessen Marihuana-Plantage du... Das ist Peter Fonda, oder was? Das ist Peter Fonda, ich kenne die Mission noch sehr, weil die haben wir bei Giga immer gespielt, weil es so schön illegal war. Aber das war auch... Plantagen abfackeln. Ja. Völlig absurd. Wo du dann so auch komplett dann benebelt bist, während du sie abfackelst. Der war lustig drauf. Also das... Moment, das wollte ich noch sagen. Im Gegensatz zu Vice City finde ich die Charaktere wesentlich besser ausgearbeitet. Wenn ich mir das jetzt zurückblickend nochmal so in Erinnerung rufe, aber besser ausgearbeitet als... Ja, aber es gibt abgefahrenere, mit kantigere, teilweise ihre eigene Persiflage und alles, das ist schon ein Schritt weiter. Hallo? Hallo, somebody in here? In here. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Yo, Drew, come here, man. Welcome, friend. Sup? Gab einfach mehr von diesen. Also ich mochte zum Beispiel, du hast ihn angesprochen, aus Vice City, Ken Rosenberg, der zugekokste Anwalt, der Unberechenbare, den gibt's auch, glaube ich, wieder in San Andreas. Du siehst ihn abgehalftert und der führt ein Telefonat, weil Tommy Vercetti nicht mehr seine Anrufe beantwortet. Aber auch cool, neben Peter Fonda und diesem komischen der Regierungsagenten The Truth, Sind Mecca und sein Kumpel. Das sind so zwei britische Musiker, denke ich mal. Ich habe nie ganz verstanden, was die so beruflich machen. Achso, das war so die Oasis-Persiflage, die da. Es war entweder eine Oasis-Persiflage oder so eine, wie hießen die nochmal? Stereosonics oder so? Stereophonics-Verarsche. Irgendwie so eine Verarsche von britischen Muckern. Und die haben für sehr, sehr viel Spaß gesorgt. Das war, wo du in Vice City noch Love Fist hattest, glaube ich. Love Fist, ja, fand ich aber auch sehr gut, die Herren. Hattest du halt diese zwei Idioten, die dir ständig in den unmöglichsten Situationen über den Weg liefen und die du auch mal aus der Wüste retten musst, weil die auf so einem Peyote-Kaktus-Drogentrip hängen geblieben sind und einfach super lustig. Ich merke jetzt gerade, all diese Sachen so kommen zurück. Ja, ja. Ich hatte die... Teilweise wüsste ich nicht mal, aus welchem Spiel jetzt welchen Teil sie werden, aber jetzt wurde das krass, dass du dir das alles erinnerst, weil das ist wirklich so, es wird gerade wie in einem Regal alles so geordnet. Ja. Ah, da war die Geschichte nochmal und der Drogenjunkie war da und der in die Wüste und Der blinde Jetpack Asiate. War natürlich auch der blinde Ideas. Asiate war auch aber super. Der blinde Asiate war auch awesome. Der blinde Asiate? Das war so ein Typ, für den hast du auch Missionen gemacht. Genau, mit dem bist du Rennen gefahren, ne? Ja, mit Cloud Speed aus Taiwan. Ja, und mit, die geilste Szene war wirklich, wo der gerade so ein Videospiel durchspielt, als du reinkommst. Und er ist blind. Ja. Ich wüsste gerade den, an den kann ich mich fast nicht erinnern. Also mir fällt der Name nicht mal, ich habe zuletzt noch ein Video mit San Andreas geschnitten und da nochmal diese Cutscenes dort gesehen. Aber es ich ist kein Nebencharakter, den man auswählen kann. Es ist jemand, der Missionen dir dann aufgibt. Okay. Ne, und du merkst dann später, dass der blind ist, glaube ich. Und der fährt ein Auto, du fährst ein Autorennen gegen ihn, ja, und auch gegen Claude Speed, den Hauptcharakter von GTA 3 und GTA 2. Der von 2. Catalina, glaube ich, vorgeschickt wird. Genau, da sieht man die Vorgeschichte, weil Catalina und Claude Speed haben sich am Anfang von GTA 3 zerstritten, dass sie ihn dann betrogen hat. Da waren sie noch zusammen als so marodierendes Paar. Nochmal kurz für die Timeline zur Vollständigkeit. Ja. GTA Vice City spielt 1986, 1996. GTA San Andreas spielt 1991 und GTA 3 spielt 2001. 2001, ja. Ich glaube, so um den Dreh ist es auf jeden Fall. Also GTA San Andreas sind die 90s, sind eben in diese L.A. Riot-Zeit gelegt, damit es auch von der Story her dort passiert. Weil so wie wir uns gerade dran erinnern, man sieht, es ist sehr, sehr viel in dem Spiel drin. Es ist eben dann so gewesen, dass das L.A. Gangbanger-Setup wirklich nur ein Setup gewesen ist. Das verlässt du sehr, sehr schnell. Ja. Du wirst gezwungen, es nochmal zu besuchen und nochmal abzuarbeiten in diesem Designfehler erster Güte, die nämlich die Gang Wars sind. Das fand ich schrecklich. Also, Ich fand es schön, dass man so das Terrain ein bisschen beeinflussen kann, auch weil man eben dann nicht mehr beballert wurde, wenn man da durchgefahren ist. Ich habe es auch gern gemacht, offen gesagt. Ich habe es nur nicht wirklich. Also ich habe es jetzt nicht zu Ende gemacht. So, ich habe nicht irgendwie Ich habe es zu Ende gemacht. Ja? Du kannst es aber nicht wirklich zu Ende machen, weil irgendwo. Ja, wenn du das wirklich da machst, dann bricht irgendwo irgendwas aus und du bist gezwungen, zu diesem Haus hinzugehen. Oder es gibt ja den offiziellen Cheat, sagen wir in der Richtung, sobald dann ein Gang War ausbrichst, wenn du nicht willst, dass da was passiert, geh in ein Haus von dir und pen und dann ist es wieder weg. Ja, das heißt, dein Gebiet hast du dann nicht verloren. Ja, ich habe es irgendwann mal gemacht, weil es hat schon Spaß gemacht. Es hatte dieses Element von, stell einfach mal Schwachsinn in der Stadt an, gleich mit was Sinnvollem verbunden. Ne? Dass du dann auch das dann mitnimmst. Aber es hatte keinen sichtbaren Effekt, außer dass dein Geld irgendwann mal komplett anstand. Das konntest du eh komplett wegcheaten mit Pferdewetten. Konntest du da unendlich viel Geld. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass auch nicht jeder diese kleinen Tricks und alles gefunden, ausprobiert hat. Manche möchten sowas auch nicht benutzen und sich selbst erarbeiten. Ich gehöre da auch eher dazu, sobald ich bei so einem Spiel dann unendlich viel Geld habe, ist der Reiz für mich erstmal auch weg. Wobei bei GTA das nicht das Wichtigste ist. Aber ich finde es immer scheiße, wenn man irgendwie sich Geld ercheatet. Nee, also man kann es ja ohne Schuld eigentlich, aber eigentlich dann doch. Das ist wie Wichsen unter der Bettdecke. Man weiß, man hat's gemacht, aber es hat vielleicht keiner gesehen. Und ich habe sowas ja noch nie gemacht. Wenn es keiner gesehen hat, ist der Baum im Wald umgefallen oder irgendwie so. Geht hier das Sprichwort. Viel zu schlechter Leumund, den die Onanie gerade verliehen bekommt. Was dann Andreas wirklich gemacht hat, war eben nicht nur sich auf ein Setting zu beschränken, sondern das aufzubrechen. Du hattest nicht nur das Gangbanger-Setting, sondern auch eben San Fierro, /70s Hippies-Kultur, die dort in dem modernen Kontext da gemacht wurde. Du hattest Area 51 und auf einmal ein Jetpack und Aliens. Du hattest so viel crazy shit. Ja. Du hast ja sogar noch einen Flugzeugträger überfallen, um deine Harrier zu klauen. Mit einem Schwert, mit dem Samurai-Schwert hast du einen Asiaten, glaube ich, bekämpft, damit du am Ende auf diesem Tanker dann den Düsenjet klauen kannst. Ja. Mithin du dann, was ich auch super fand, nachdem ich schon hunderte von Stunden gespielt habe, auch wirklich mit dem Düsenjet von einer Ecke in die andere der Map düsen kann innerhalb von einer Minute. Auf deinen eigenen Flughafen in der Wüste. Wie geil war das? Du hattest ja auch einen eigenen Flughafen in der Wüste am bestimmten Zeitpunkt. Ja, wo dann noch der Jetpack irgendwo. Und in den Hangars konntest du dir dann deine Harrier abholen, deinen Learjet oder sonstige Flugzeuge parken. Ey, das hatte ich auch alles. Das hat so einen Spaß gemacht. Diese Freiheit. Wirklich komisch, dass sie das, es war schon ein enormes Gebiet, dass sie das in der relativ kurzen Zeit nach dem letzten Teil hingekriegt haben und seitdem auch so aber detailliert. Nicht mehr zurückgekehrt sind dazu. Nee. Ich glaube, heutzutage ist es zu aufwendig, so ein großes Areal. Mit der heutigen Grafik, absolut. Da müsstest du wirklich Ist nicht auch einer der Vorteile, wenn du eine riesen Map machst, dass du auch sagen kannst, die Stadt an sich wird ein bisschen kleiner. Ja. Also es sind ja einfach verschiedene Settings, die du sonst in eine Stadt integrieren musst. So kannst du die ein bisschen auslagern, wie in Las Vegas oder so. Und das dazwischen müsste doch eigentlich, ich bin kein Entwickler, aber relativ einfach im Vergleich zu einer Stadt mit Wiesen und so. Das lässt sich doch generieren. Das ist ja jetzt nicht totales Hexenwerk. Da muss ja nicht jeder einen einzelnen Grashalm machen. Ich weiß ja nicht, wie es geht. Ist ich richtig. Sage nur, eigentlich müsste es einfacher sein, je größer es wird. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Rockstar den Anspruch mittlerweile hat. Du hast es ja an der Richtung gesehen, wie GTA 4 dort gegangen ist. Das zeigt ja sehr sie schön. Sie wollen es sehr anspruchsvoll machen. Es zeigt schon sehr, wie dieses GTA-Konzept, da können wir gleich auch dorthin überleiten in der Richtung San Andreas, eben, dass vielleicht Open-Worldigste aller Open-World-Spiele. Ne? Da ja. auch, ich habe 200 plus Stunden bei Vice City verbracht, nochmal doppelt so viel. Du hattest Erfahrungspunkte, du hast ein richtiges Erfahrungspunktesystem gehabt, du hattest die Möglichkeit, dein Aussehen zu modifizieren, allein auch das? In der Körperfülle. Genau. Du konntest muskulös oder ein richtiger Fettsack sein. Du konntest schwimmen auf einmal. Du konntest schwimmen, ja. Und endlich. Du wurdest ja auch besser im Schwimmen. Je mehr du geschwommen bist, desto besser wurdest du darin. Je mehr Auto du gefahren bist, desto besser wurdest du. Du bist seltener von Motorrädern runtergeflogen, wenn du viel Motorrad gefahren bist und dir Mühe gegeben hast. Das war schon toll und ich frage mich auch ein bisschen, warum sie den Aspekt nicht wieder aufgegriffen haben. Da haben sie, glaube ich, einfach eine bewusste Entscheidung getroffen, das eventuell eben wirklich nicht reinzunehmen, weil das offensichtlich bei manchen nicht so gut ankam. Das ist eher so eine Ecke und Kante, wo sich dann genug Käufer dran stoßen, dass sie es, auch wenn es Rockstar ist, einfach so wieder rundrubbeln. Und sowas in dem Fall beschneiden. Glaube ich wirklich, weil das ist super easy zu integrieren. Das ist sogar eigentlich genau der Weg, wie es sein sollte in jedem Spiel. Wenn ich das gerne mache, dann macht mir das besser. Und zwar relativ schnell, dass ich noch mehr Lust dran habe. So. Das ist total bescheuert, dass sie das... Aber egal, ich rede mich dann raus. Also wirklich, das Maß an Freiheit, was du hattest. Du konntest... es gab ja diese Minimission, da kann sich heute auch kaum einer mehr noch dran erinnern, dass man Überfälle machen konnte. Man konnte Häuser überfallen. Stimmt. Und so nachts einbrechen und hatte dann richtig angelehnt das ganze Haus. Genau, angelehnt an dem hierzulande indizierten Spiel vom Gameplay her mit heranschleichen und Leute von hinten dann abmurksen. Nee, das spricht nicht aus, sonst muss ich wieder den ganzen Podcast durchhören. Nein, er weiß ja, du musst es einmal mindestens suchen dann. Ja. Es ist ganz fürchterlich. Es ist ganz fürchterlich in der Hinsicht. Nee, man konnte, es gab tausend Sachen, die ich auch vergessen. Du konntest auch so Bimani-mäßig dann tanzen, das gab es in späteren Teilen dann auch mal am Strand, wo du dann den Leuten dann den Van geklaut hast, nachdem du getanzt hast im Club. Diese Lowrider-Duelle. Und die Werte gebounced bist mit deinem krassen... Ja, du konntest ja auch die Autos auch modifizieren, du konntest die tunen und so weiter. Genau, ich konnte meinen Lowrider... Und ich habe mich immer dann schwarz geärgert, wenn das Auto dann explodiert ist nach der nächsten Kurve, nachdem ich dann so viel Geld in den Mod investiert habe. Ja, wahrscheinlich fährst aus dem Ding raus, ins nächste Auto rein, bam. Also, das hört sich jetzt sehr, sehr, sehr, sehr tussig an, was ich sage, aber ich war bei GTA auch... bei GTA 4 war ich davon enttäuscht, dass es weniger Klamotten zu kaufen gab. Es gab eine geringere Auswahl an Kleidung. Und die sahen alle hässlich aus. Die sahen alle scheiße aus. Das war wirklich, voll die Assi-Klamotten. Es gab nichts Cooles da. Ich habe einen Anzug, geht ja immer, aber das war es auch. Ja. Ansonsten, die normalen Klamotten habe ich nie alle durchgeguckt. Ich war am Ende, mein CJ war am Ende so ein krasser, suaver Black Power Suit. Der hatte so ein rotes Barett auf dem Kopf, also wie so ein Black Panther von früher und so einen richtig geilen, super teuren Anzug. Und damit bin ich dann durch meine Villa gelaufen und habe mich gefühlt wie Gott der in Frankreich. Pimp hast du dich dann gefühlt. Super Pimp, wie Puff Daddy, glaube ich, träumt, dass das wäre. Von den ganzen Charakteren natürlich ist es immer, wenn du als GTA-Charakter dort spielst, kannst du auch ein absoluter Soziopath sein und dann herumlaufen, Leute kaputt. Ich fand CJ für seine Art als Verbrecher so, ich fand ihn mit am sympathischsten eigentlich. Er war der am wenigsten Angriffslustige, der wirklich eigentlich so die Stimme der Vernunft war, oder? In seiner Familie. So er war immer noch ein Gangster, er hat immer noch Leute dann umgebracht und so weiter. Aber bist du einmal Gangster, weißt du, ey, dann hörst du damit nicht auf. Du kannst den Jungen von der Straße nehmen, aber du kriegst die Straße nicht aus dem Jungen. Dieb. Pathos. Jetzt so eine Amerika-Musik im Hintergrund. Ich weiß aber noch, dass er am Anfang schon mehr so war, ey, was soll der ganze Abfuck, warum, was soll der ganze... Genau. Ich will hier und warum lass uns doch mal irgendwie nicht immer den ganzen Scheiß... Der war immer anti, was diese Gewalt- und Gang-Sache angeht, aber er hat es auch dann immer mitgemacht, was ja auch an seinem Bruder liegt. Das ist ja das Schicksal, damit GTA überhaupt... Damit GTA überhaupt funktioniert, musst du ja quasi willig sein, jeglichen Schwachsinn anzustellen. Und das, also bei San Andreas wird es auf die Spitze getrieben. Vielleicht ist... Ich habe es leider nie gespielt, Ballad of Gay Tony, da noch crazier, aber ich glaube, da wurde auch viel einfach wieder aus San Andreas aufgegriffen, diese Fallschirmgeschichten. Oh Gott, ich erinnere mich jetzt erst dran, dass man in GTA San Andreas Zug fahren konnte. Es gab ein Zugfahr-Minispiel und das habe ich total gerne gemacht. Du hast Geld dafür bekommen, wenn du richtig in den Bahnhof reingefahren bist. Ich habe mindestens 3-4 Stunden Zug gefahren. Das war geil. Es ist krass, was die für ein... Man fragt sich wirklich, wie sie das geschafft haben in der Zeit auch. Keine Ahnung. Es hat ja auch ein Jahr länger gedauert, aber es hat immer nur 2 Jahre nach Vice City gedauert, bis San Andreas fertig gewesen. Heutzutage bräuchtest du 11 Jahre für so ein Spiel. Ja, Duke Nukem Forever, das Kackspiel, hat 14 Jahre gebraucht. Vor allem hört ihr das hier, ey, man kann auch nur alle 2 Jahre einen Titel veröffentlichen. Ja. Ubisoft, ihr kann auch. Kann sich ihr sogar auch. 3 oder 4 Jahre. Nehmt euch Zeit, Leute. Es ist eben. Egal, es geht auf Taube Ohren. Ja. Taube Ohren voller Geld. Es wird in die Richtung dorthin. Ich glaube, wir können das gleich in den Kontext setzen, wenn wir zu GTA 4 gehen. Ich will nur mal kurz diese zwei Sachen einwerfen. Ich bin jetzt schon gespannt auf deine Überleitung. gab zwei richtige Spin-offs von GTA 3 sozusagen. Es gab Liberty City Stories und Vice City Stories. Die Teile für die PSP. Genau, für die und PSP erstmal und die dann rauskam. Auf die PS2 umgesetzt wurden. Quasi die gleiche Umgebung. Du hast Side-Characters dann gespielt, Geschichten, die kurz vor oder kurz nach den jeweiligen Hauptteilen gespielt haben. Liberty City Stories war Tony Cipriani, einer der Missionsgeber aus GTA 3, war dort der Hauptcharakter, einer der Mafiosi, der ein bisschen situierteren, aber verrückte Mutter, die ihn dann immer so zu Sachen anstiftet, die auch als Missionsgeber, glaube ich, dort fungiert hat. Eine sehr nette Erweiterung, hat mir viel Spaß auf der PSP gemacht, hätte ich jetzt nicht gleich direkt als Kaufgrund gesehen, wie für viele. Ich habe es auf der PS2 dann gespielt, hat mir das GTA 3-Erlebnis um mindestens nochmal 15 Stunden verlängert. Vice City Stories hast du im Prequel gespielt, dem Bruder von Lance Vance, Vic Ach, Vance. Ach, das ist mit dem, Moment, ganz kurz, sag's nicht, auf so einer Army-Station, oder? Genau, das ist so ein Marine, so, oder nicht, kein Marine, so ein Ex- nicht Soldat, aber er fängt als Soldat sozusagen an und wird auch schnell dort rausgeschmissen. Okay. Sehr, sehr, schön, sehr, sehr schöner Anfang, weil es läuft von Foreigner, I Wanna Know What Love Is und dann einen schönen Sonnenuntergang, dass die gleich die Stimmung gesetzt wird. Ist aber eben das Prequel, der Charakter, der am Anfang von Vice City stirbt. Du siehst ja den Drogendeal zwischen Tommy Vercetti und Vic Vance und den anderen Parteien. Das ist der Bruder von Lance Vance gewesen und das ist der Hauptcharakter. In dem Prequel spielst du eben ihn, der das dann quasi zu diesem traurigen Ende dorthin führt, wie Vice City da anfängt. Da muss ich sagen, das kam dann zu einer Zeit, das ist leider eins der wenigen GTAs, die ich dann nicht mehr ganz durchgespielt habe. Es hat noch Spaß gemacht, es gab lustige Sachen, es ist Phil Collins im Spiel mit dem kompletten Auftritt von In the Air Tonight. Oh Gott. Als virtuelle Figur. Wer sieht jetzt Mike Tyson vor seinem Gesicht? Man sieht nur noch Mike Tyson, es ist komplett überschrieben worden. So. Man sieht, oder? Ja. Phil says you guys might have some work for me. I'm Vic Vance. You want to hear about a little plan that is going to make us three very rich? Business is hard. This industry is full of criminals. That's the deal with the drug trade. It attracts the wrong sort. I told you not to get us in so deep. You want me to kill you now? No problem. It's all my coke, and I'll do with it whatever I damn well please. Look, I ain't interested in that side of the business. Unfortunately, you don't have a choice. Grand Theft Auto Vice City Stories, coming soon. Rated M for mature. Ein weiteres nettes Spin-off, ich habe es da leider nicht mehr ganz so geschafft, da komplett dran zu bleiben, weil ich schon dann von Chinatown? Chinatown Wars, eine Rückführung, das kam aber dann, kam es nicht nach GTA 4 auch Chinatown Wars? Chinatown Wars war quasi eine Rückführung zu den klassischen GTAs, top-down. 2.5 sozusagen. 2.5, ja. Genau, mit 2,5D-Grafik, mit Polygon-Grafik, aber richtig wieder von oben geschaut, so wie man es vorher kannte. Für DS zuerst und dann für PSP. Hat mir dann aber auch keinen Spaß mehr gemacht. Also ich hab's nur gespielt. Ich fand diese typische Nintendo DS-Spielkrankheiten, dass du mit diesem Touchpen jeden Piss machen musst, um ein Auto aufzuknacken und noch mit dem Stylus. Das sind genau die Sachen, die auch, du machst es einfach, weil es möglich ist, aber nicht, weil es unbedingt Spaß macht. Es macht beim ersten Mal vielleicht Spaß, aber danach ist es nur noch nervig. Chinatown Wars kam 2009 raus, also ein knappes Jährchen, kurz nach. Ist relativ kurz, ich glaube, der Trant hat damals den Beitrag hierfür gemacht, aber auch im Strahl gekotzt, dass er sowas auf dem DS spielen muss. Es soll aber nichts gegen das Spiel selber sein, ich glaube, es war gut für das, was es gewesen ist. Aber die PSP-Versionen laufen einfach besser und sind irgendwie wirken größer und schöner natürlich als die DS-Versionen. Ich würde es auch nur auf der PSP spielen. Es hat schon was Geiles gehabt. Ich würde es auf der PSP schon nicht mehr spielen, also die Tastenanzahl der PSP ist so gering, du hast ja keinen zweiten Analogstick. Und du hast zwei Tasten weniger. Es gab die Sachen ja anfangs auch immer dann nur für die PSP. Es hat auch auf der PSP trotz des fehlenden Kamerasticks einigermaßen gut funktioniert. Du hast so eine Center-Taste, die funktioniert hat. Und vor allem Liberty City Stories hat quasi fast jeder der alten PSP-Besitzer zu Hause stehen, weil das Spiel war, mit dem du die PSP exploiten konntest. Ich habe es tatsächlich nicht zu Hause stehen, weil ich so ein ehrlicher Hot bin. Nee, es hat auch nichts direkt mit ehrlicher Haut oder nicht ehrlicher Haut zu tun. Du kannst die quasi, um dann selbstgeschriebene Homebrew-Programme drauf ablaufen zu lassen, gab es eben für die Leute, die das haben, da gab es einen Safe-Bug und das kannst du dann irgendwie benutzen, um dir dann eine eigene Firmware drauf zu spielen und schon kannst du dann selbstgeschriebene Programme drauf laufen lassen. Also ganz komisches, verquertes Zeug. Also im Ernst, wie die Leute das rausfinden, das ist immer wieder faszinierend. Ja, die haben es rausgefunden. Das Problem war, dadurch wurde GTA Liberty City Story sehr teuer, weil jeder natürlich das sofort haben wollte, um da seine PSP. Ich habe mich auch gewundert bei Sony, das ging jetzt ab. Ja, haben wir ein geiles Spiel entwickelt hier. Ja, wahrscheinlich, ja, das haben. Ja, du musst ja auch sagen, das ist die Original-Erstauflage der Verkaufsversion. Ich glaube, Platinum-Version hattest du dann auch so ein automatisches Software-Update auf der UMD mit drauf gehabt. Achso, das ist dann wieder geholt. Ja, so blöde ist Sony dann auch wieder nicht. Es wurden nach und nach, genau, immer neue Spiele dann geholt, aber das war auch einer der Verkaufsgründe mittendran. Aber die zwei Sachen gab es noch zwischendrin. Natürlich, danach, vor allem, weil das jetzt auch wieder in die Game-One-Ära dort reinfällt. Endlich kommen wir mal in die Game-One-Ära. Genau, ich habe damals den Beitrag auch für die Sendung gemacht von Grand Theft Auto 4. Haben wir, Simon, uns auch dann sehr lang und breit darüber unterhalten und parallel gespielt und sehr viel Spaß gehabt. Und ich muss sagen, natürlich jetzt, wenn man das hat ein bisschen sacken lassen, ein paar Jahre Abstand oder sowas hat, würde ich schon nicht ganz mehr 100% zu den ganzen Aussagen stehen, die ich da gemacht habe. Weil ich finde, GTA 4 ist ein Spiel, was im ersten Moment super, super stark blendet in der Richtung, weil es ist geil im ersten Moment, wenn du spielst. Es ist schon super. Ja, mit dem ganzen Aufwand, der reingegangen ist, mit du siehst diese Welt, die du von San Andreas mittlerweile nur in wirklich schlechter PS2-Grafik gerendert kanntest, in wirklich echt hübscher HD-Grafik. Du hast einen interessanten Charakter mit Niko Bellic als Hauptfigur. Du hattest diesen mörderisch geilen Trailer. Kannst du dich noch erinnern, wo dann Nico in die Kamera reinläuft und immer der hier nochmal verlinkt ist. Also, und ich habe den gerade erst vor einer Weile geguckt, weil ich auch die Musik so geil fand. Jetzt, als der 5 rauskam, habe ich den Trailer, mir die ersten 2, 3 Trailer nochmal anguckt. Der erste war gar nicht so geil, wie ich in Erinnerung hatte. Der zweite, Musik hatte, wo zum Takt dann irgendwie klack, klack, Auto um die Kurve irgendwie so, ja, und dann läuft er in die Kamera, was du gerade meintest, ja. Wir haben das ja dann versucht übrigens nachzustellen. Hat aber gut geklappt, fand ich. Ich fand, das hat gut geklappt. You're looking for some people. We're all looking for that special someone. I need to know what happened. Give me that. For 10 years, I've been searching. I need this for you. I guarantee that you will find this man. Please, no more killing. Don't do anything stupid, cousin. We have to find him. Fine, you got it. You want my word? You got my word. Hat echt gut funktioniert und wir haben extra auch für den Beitrag eine der aufwendigsten Animationen von Jay basteln lassen, die natürlich dann niemand bemerkt hat, weil die so gut war, dass sie dachten, das wäre schon von Haus aus drin gewesen, wo wir ein selbstgebautes Cover mit bewegten Szenen aus GTA 4 mit einer Kamerafahrt gemacht haben. Muss man sich mal vorstellen, genau, das war genau so, wie du es gerade beschrieben hast, nur komplett als animierte Videos, wo allein dann so ein dummer Helikopter, oh ey, hast du 100 Stunden versucht, den richtigen Shot von zu kriegen und eben. So. Und das fällt dann niemandem auf, weil die Leute denken, das kriegen wir hier, so haben sie EPK-Material wieder untergebracht. Genau, wieder untergebracht. Brauche ich mir den Trailer ja nicht angucken, weiß ich jetzt schon, was da aber, drin ist. Aber das war in der Richtung, glaube ich, uns allen wert, nicht nur, weil wir eben wertige Arbeit mit Game One machen wollen, sondern weil ich auch als GTA-Fan, ich wollte für dieses Spiel einfach alles geben. Genau. Ich will da einen geilen Beitrag hinstellen in der Richtung, der wirklich dann anspricht, was funktioniert nicht. Aber ich konnte in dem Moment, da hatten wir gerade mal so 1,5 Wochen gespielt, haben schön NDAs unterschrieben, dass wir vorher nichts sagen dürfen. Oh ja, hattet 1,5 Wochen vorher Zeit, das zu spielen? Ja. Es gab mal bessere Zeiten, aber dann haben wir haben auch Haus und Hof verpfändet vorher, die hätten uns dann verhaftet, wenn da irgendwie. Die waren da alle wirklich mega. Die waren stressig. Wirklich dann ganz knallhart drauf. Ich war aber innerhalb von diesen 1,5 Wochen, ich habe es wirklich auch komplett durchgerockt und du hast es auch gespielt mit den ganzen Ricky Gervais-Sachen und alles. Wir haben uns ja ausführlich unterhalten, dich in den Beitrag nochmal mit eingebaut, mit den ganzen O-Tönen gewesen. Ich war geflasht zu dem Punkt. Ja? Ich konnte nichts sehen, wo ich dann sagen würde, hey, das haben sie nicht geil gemacht. Ne? Nico ist ein cooler Charakter, diese realitätsnahe Physik, ich glaube Physics Engine oder wie sie es genannt hat. Beim ersten Mal, ich weiß noch, wie wir das zum ersten Mal gesehen haben. Und dann so zusammengezuckt sind. Ja, ne? Wie man richtig zusammengezuckt ist, weil das so realistisch war, diese Autos. Dieses Ragdoll-Modell. Das ist ja nun mal was man auch nicht so gerne sieht, weil man es automatisch im Kopf ersetzt mit echten Menschen oder so, denen einem was liegt. Und das ist schon krass. Also ja, aber der Detailgrad... Heute ist es so, ist halt Physik, oder? Stimmt, aber selbst bei Red Dead Redemption fand ich es im ersten Moment krass anzusehen, wie das Ragdoll-Modell da nochmal verfeinert wurde und die Leute wirklich an jeder Gliedmaße, dass man den Leuten Pistolen aus der Hand schießen kann und so weiter und die halt dann auch so reagieren und theatralisch sterben. Das hattest du in GTA 4 zwar auch schon drin, in Red Dead Redemption war es noch krasser. Worauf ich hinaus wollte ist, die Welt an sich, wie sie grafisch gestaltet ist, ist in so einem Detailgrad ausgearbeitet worden, dass selbst, darauf müsst ihr mal achten, der Rauch, der aus Gullideckeln rauskommt, wenn es gibt da bestimmte Witterungsbedingungen, ich glaube nach Regen oder so ist es so, wenn Rauch aus den Gullideckeln steigt und ein Auto drüber fährt, dann verzieht sich der Rauch genau nach Fahrtrichtung des Autos. Ja, das ist schon abgefahren. Ja. Dass sie daran gedacht haben. Ja. Im Grunde haben sie San Andreas gemacht und haben nur die ganze Arbeit in die Grafik gesteckt. Also ja, so Detailgeschichten. So Detailgefrickel. Ja, wenn du ins Detail gehst, ist es genauso detailverliebt wie San Andreas mit der Größe. Ja. Deswegen wird es auch nie in San Andreas mit der heutigen Grafik geben. Nee, nee. Aber daraus hat sich dann wieder für mich so ein komischer Spagat aufgetan. Die Welt ist unglaublich realistisch, aber die Figuren in ihr sind wiederum nicht realistisch. Kannst du die so hölzern? Das hast du schon mehrfach gesagt, aber ich fand... Es gab einen ganz krassen Kontrast zwischen der wirklich extrem authentischen Welt und der Satire-Ebene. Die Radiosender fand ich plötzlich unangenehm und irgendwie pubertär anzuhören, genauso wie die Fernsehsender. Ich hab das gemocht und hab mir das auch alles gegeben, aber für mich war das immer, ich konnte es nicht verdrängen, dass so ein krasser Unterschied zwischen der Tristheit der Welt an sich, die man ständig sieht, existiert und der Craziness der Welt, wie sie sich in diesen Nebengeschichten wie dem Internet oder dem Fernsehen oder den Radioprogrammen darstellt, da bin ich irgendwie nicht so richtig drauf klargekommen. Da klaffte für mich tonal, von der Tonalität her, eine ganz gewaltige Lücke. Es ist durchaus nachvollziehbar. Ich habe es nie so extrem gesehen in der Richtung, aber es ist auf jeden Fall diese Art von Satire, die GTA immer natürlich viel ausgemacht hat. Es ist eine sehr, sehr feine Linie, die zu beschreiben. Wie gesagt, da hast du völlig recht und ich bin da auch so ein bisschen obsessiv, was genau diese Bedeutung, also diese Ebene von GTA angeht, das hatte ich ja eben schon angesprochen. Deswegen fiel es mir hier so auf. Und ich fand Niko Bellic als Figur auch ein bisschen flach. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, weil ich, als wir den 5-Trailer geguckt haben, ich meine, jetzt rückblickend muss ich natürlich zugeben, dass die anderen Charaktere auch echt geil sind und mir auch sehr gefallen. Aber Niko Bellic hatte so ein gewisses Understatement, was ich angesichts seiner Herkunft und für den sind irgendwie auch ausnahmsweise auch mal andere Sachen wichtig als Geld und Macht und Frauen. Wobei Frauen schon direkt dann noch wichtiger ist als Geld und Macht, würde ich sagen, bei ihm. Der will einfach nur, der hat Krieg erlebt und Co., der will einfach nur mal irgendwo hinkommen, wo es angeblich cool ist. Und sein Cousin versaut ihm die ganze Nummer im Grunde. Weißt du, der hätte genauso auch mit seinem normalen Leben, das er beginnen wollte, woanders anfangen können. Kein Verbrecher werden müssen. Das ist wie, Scarface, da siehst du in den ersten Minuten schon, kannst du vergessen, der Typ ist abgehakt. Er will sich an jemandem rächen, aber Pato, das hätte er ja erledigen können ohne... Nein, natürlich, klar, er kommt deswegen dahin und so, das ist schon klar, aber der Moment ist ja irgendwann auch passiert, dem er sich gerecht hat. Genau, es wieder in die andere Richtung kommt, wo du sagst, wenn er es jetzt macht, dann begibt er sich auf einen Pfad, wo es ein bisschen schade ist, dass er dorthin geht, weil damit hat er seine Chance verbaut. Ja. Das ist auch für eine Videospielfigur, und das ist tatsächlich stark an Niko Bellic, dass der so melancholisch ist. Das passt dann aber wiederum auch zu der tristen Welt. Mir fällt aber auch gerade auch kein so melancholischer, also der wirklich so detailliert eine latente Traurigkeit mit sich rumträgt, fällt mir nicht ein. Also ansonsten sind ja so Videospielhelden, die müssen dann natürlich richtig emo sein und die ganze Zeit am Heulen oder so traurig, dass sie dann nur noch wütend sind. Das Spiel, wo permanent Gold wird. Lost Odyssey. Ja. Okay, jetzt fiel es mir auch gerade wieder ein. Heul. Ich habe es ja auch gespielt. Das wird wirklich, der Gregor hat nicht übertrieben im Beitrag. Es wird permanent geheult. Du hast nicht gespielt. Ich wollte Lost Odyssey immer zocken, weil es ist nett, Spaß dir. Nein, es ist nicht dreckig. Also es ist nett maximal. Die Endgegner sind für meinen Geschmack teilweise zu hart, weil es ist ziemlich schwer. Wir reden über dasselbe Spiel, also dieses vom Final Fantasy Macher auf Xbox 360, 3 DVDs. Okay. 4 DVDs sogar. Ich kam nur zur zweiten. Ja, das ist halt aus dem Munde von RPG Heaven, Greg. Ich habe dreimal angefangen für die Sendung hier mit unterschiedlichen Preview-Versionen. Es hat mich gekillt irgendwann mal. So, dass das 25, 30 Stunden rein. Dass das dein Urteil dann letztendlich trübt, weil wenn man mehrfach so ein Singen immer wieder anfangen muss, dann irgendwann kann man den Anfang nicht mehr sehen. Und jeder Spruch, der am Anfang gut war, wirkt dann nur noch abgedroschen, wenn man es vor allem spielen muss, weil man weiter spielen muss. Hast absolut recht. Und ich hoffe, dass ich davon meine Meinung, wenn ich dann die Beiträge für die Sendung mache, nicht beeinflussen lasse. Nein, das glaube ich auch nicht. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Nur. Ich hab schon im ersten Moment schon lächerlich gefunden mit dem Geweine. Nee, okay. Aber in Richtung natürlich Emotionalität und Niko Bellic und so weiter. GTA hat schon immer versucht, mit den Teilen vorher, also mit den 3D-Teilen vorher, so eine leichte Geschichte zu erzählen. Hier war es natürlich das erste Mal, wo es dann wesentlich involvierter war, dass jemand wirklich so einen Character-Arc, wie man so schön dann im TV-Show-Business oder sowas sagt, dann bestreitet, dass Niko Bellic oder Bellic auf einen Punkt anfängt und dann irgendwo dann wirklich hinführt, wo es dann hinendet. Ja, würde ich schon, jetzt auch durch das Gespräch ist mir das nochmal so aufgegangen, so wie du es auch geschildert hast, da fand ich Tommy Vercettis Arc plausibler. Tommy Vercettis Arc ist der aber Tommy Vercettis Arc ist der von Tony Montana aus Scarface, ja? Ja, er aber sie holt und soll dann sterben, was dann nicht im Spiel passiert. Tony Montanas Arc aus Scarface ist ja auch nur die Arc von dem Scarface-Original aus den 30ern. Mhm. Das habe ich auch mal gesehen. Also es funktioniert immer und immer wieder. Diese Geschichte des Emporkömmlings, der sich am Mut überfrisst, am Ruhm und am Reichtum überfrisst und dann nochmal ganz radikal abstürzt. Ja, das ist ja im Grunde der Ederlust schon, weißt du? Das ist ja wirklich eine der ältesten Sachen so halt. Einfach die Lehre, pass auf, wenn du aufsteigst, nicht so hoch aufsteigst. Natürlich gibt es da auch einen Charakter, und auch CJ durchlebt durch die ganze Absurdität, die dort passiert. Am Ende wird ja, wie gesagt, auch das alles nochmal zusammengeführt mit den Los Santos Riots, die dann zusammenführen. Aber einfach, ich glaube, die haben sich jetzt bei GTA 4 auch wirklich dann zum Ziel gesetzt. Wir schreiben eine aufwendige Story. Na, es wurde viel belächelt im Netz, aber irgendwelche Kritiker oder Leute, die dann dementsprechend bewertet haben, gesagt, oh, GTA 4, das hat so eine Oscar-würdige Story. Ne? Für ein Spiel war es eine genau, viel Aufwand. Also es ist ein sehr, sehr starker Tobak-Hinricht, aber die haben schon ihre Momente dann mit Bedacht gewählt, da wollen wir auf die Tränendrüse drücken, da wollen wir das und das erzeugen. Könnte gleich eine Diskussion darüber anzetteln, ob Spielejournalisten nicht ein bisschen zu viele Superlative benutzen. Leute, die sich als Journalisten die 90er. Bezeichnen vor allem. Man freut sich halt ich kann das schon verstehen, weil man freut sich für jedes Spiel, wo man selbst mehr drin sieht, so auch als der Rest der Spiele, da freut man sich und das will man pushen und dann greift man gerne zu irgendwelchen Packungsrückseiten, Superlativen. Ich möchte gar nicht sagen, also ich habe ja auch Heavy Rain vielleicht ein bisschen gehypt. Ey, weißt du, das beste Spiel der letzten fünf Jahre. Naja gut, ich hätte... Mutig. Nicht das Beste, ich habe gesagt, eines der wichtigsten Spiele. Ja. Ich sag mal so, ich habe jetzt nicht wirklich recht damit gehabt, weil hätte ich recht haben müssen, hätte viel mehr rauskommen müssen in die Richtung. Aber man kann rückblickend sagen, das war schon eine Duftmarke. Eben, also ich würde bei Heavy Rain schon fast sagen, vielleicht ist es auch ganz wertvoll zu sehen, dass es nicht funktioniert hat. Vielleicht liegt der Wert von Heavy Rain darin, dass es ein Flop war, dass man merkt, man kann... nicht direkt ein Flop. Es ist nicht Heavy Rain. Aber kurz, um einen Satz dazu zu sagen. Also für mich hat es echt funktioniert. Mir hat es richtig Spaß gemacht und hat mich richtig berührt. Natürlich nicht wie ein Film oder wie das was anderes könnte oder eine Serie, die könnte mich ruhig bringen durch die Länge, aber egal, es hat nur einfach nicht die Leute und die Entwickler nicht animiert, mehr in bestimmte Richtungen zu investieren. Nee. Sonst hätte man vielleicht aus den Fehlern, die das Spiel hat, ja auch noch was Gutes rausschnitzen können. So ist es halt ins Leere gelaufen und nach Fahrenheit und Heavy Rain wird wahrscheinlich Quantum Leap die nächsten sein, die überhaupt nochmal wieder was zu dem Thema machen. Genau, als Höhepunkte des Storytellings von Heavy Rain zu GTA 4. GTA 4 hat eine mehr auf Story basierte Hauptmissionsstruktur gehabt. Ne? Die hat Niko Bellic eben schon einen gewissen Pfad entlang geführt, wo eben er diese sagen wir mal, Unhold wider Willen. Ne? Er wird jetzt gezwungen von den irischen Gangstern einen Banküberfall, was eine meiner Lieblingsmissionen im Spiel ist. Four Leaf Clover? Ja, ja. Ja. Oh ja, ich kann mich erinnern vom Namen her schon, dass ich die oft spielen musste. Ja, die hat aber auch echt viel Spaß gemacht. Da war ich relativ schnell durch, komischerweise. Ne, ich bin besonders schlecht. Das ist das Geheimnis. Nein, ich eigentlich auch, aber bei GTAs, ich habe das muss ich immer gestehen. GTA bin ich furchtbar schlecht immer, weil das so unübersichtlich ist. Ich habe noch kein einziges GTA durchgespielt. Aber echt? Was? Nein, noch kein einziges. Schäm dich. Weder den dritten, noch Vice City, aber das ist noch doch San Andreas, noch GTA 4. Das aber irgendwie wundert mich jetzt schon. Du bist so drin in den Charakteren und das soll, dass mich das echt wundert. Ja, aber ich war an einem bestimmten Punkt der Welt einfach über. Ich war satt von dem Ganzen. Ich hatte genug aus dem Spiel rausgeholt, was ich gerne haben wollte. Und ich habe mit jedem GTA mindestens 80 Stunden verbracht. Aber ich habe kein einziges durchgespielt. Ich würde gerne wissen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das vielleicht verwechsel, aber ich glaube, es war das Ende von GTA 3. Was du halt generell dazu sagen musst, wo er die Tussi am Ende hat und sie labert. Während die Credits anfangen, labert sie ihn unglaublich voll und am Ende hörst du wirklich nur einen Schuss. Ja. Und dann quasi wirklich es ist super gut. Sich mit dem Oberbösewicht angelegt wegen dieser dummen, nervigen Frau, wo du als Spieler schon denkst, ja, mich nervt die schon, hör doch, warum? Ja? Und dann am Ende hat er sie und dann nervt sie, dann knallt er sie ab. Das ist schon irgendwo Hardcore, ey. Das ist schon Hardcore-Shit. Das ist schon Hardcore-Shit, natürlich. Das kannst du heute nicht mehr machen mit so einer Story und dann am Ende macht er einfach sowas Debiles. Ja? Oh, ich weiß nicht, es gibt ja auch noch Red Dead Redemption, wo ich sagen würde, da fangen wir gar nicht erst davon an, weil das... Entschuldigung, aber das T-Shirt von Wolf ist... Nein, das ist ich weiß auch nicht, wovon ihr redet. La. Ich hab's durchgespielt, aber ich will's den Zuschauern nicht zumuten, dass das hier nochmal zusätzlich gespoilt wird. Nee, also es ist auch, ja... Man hat nichts erahnen können aufgrund dessen, was wir geredet haben. Ich glaube, das kann man aber zusammenbringen mit dem Punkt, wo du meinst, die Diskrepanz, dass die Welt ein bisschen realistischer sind und die Charaktere versuchen mehr in das dorthin zu gehen. Wenn du mit... Ich habe mich unwohl gefühlt, nicht wenn ich mit Nico Bellic nicht nur rumgefahren, Leute angefahren habe, sondern wenn ich mich da wie so ein Soziopath verhalte und Leute kaputt schieße und irgendwie Gangwarf, also wirklich mich mit der Polizei streite. Und im nächsten Mission bin ich wieder der liebe Kerl, der seine Freundin zum Bowling abholt. Oder zum Daten oder so. Übrigens, aber super nervig, ich habe das Telefon abgeschaltet irgendwann mal. Scheiße, Freunde, die mir eigentlich... Man konnte das abschalten? Man kann es abschalten, ja, dann rufen sie dich nicht mal an. Da kommen nur story-relevante Missionen dann durch. Geil. Ja, das habe ich aber nicht gemacht. Ich fand das... Mich hat es auch genervt, in den dümmsten Situationen dann immer von Roman angerufen zu werden. Ja. Hey Kasim, du Bowling, Aber ich muss sagen, ich habe die Möglichkeit geliebt, dass dieses... Das ist irgendwie auch... Das finde ich in so einem Spiel auch geil, dass hier diese... Du weißt nie, was passiert, dass sie dir quasi ein Gerät in die Hand geben, wo sie schon sagen, es kann sein, dass hier einfach zwischendurch immer was passiert, kannst du selbst entscheiden und ich gehe da noch jedes Mal ran und ärgere mich, wenn man eine Mission neu lädt und wieder dieselben Anrufe kriegt und so, aber ansonsten fand ich das voll gut. Ja, ich mag die Leute, ich habe sogar Brucey immer wieder gern mal angerufen. Brucey ist aber auch der Beste. Ja, Brucey ist die beste Figur und selbst die Figur wurde mir durch diese Telefonkacke verdorben, weil am Ende war Brucey halt nicht mehr so der Typ, der eigentlich komplett harmlos ist, aber vor dem ich Angst hatte, weil er einfach immer so seltsam ist. Und ist sauer. Der ist einfach wegen seiner Art, der ist irgendwie beunruhigend. Ich finde den unangenehm, aber das macht ihn aus für mich. Ja, deswegen finde ich den so epic und der ist eigentlich ein totaler Dödel, der nichts gebacken kriegt und viel zu viele Steroide gefressen hat. Brucey ist so gut, ich liebe Brucey. Aber Brucey steht halt auch, gerade weil er so herausragt aus den restlichen Figuren, merkt man halt, dass das Ensemble in GTA 4 auch nicht das Beste ist aus GTA. Das ist vielleicht auch eher Brucey so ist der Hammer, aber es gibt halt nicht wirklich diesen Früchte-Geschenkkorb voll mit geilen Figuren wie in San Andreas oder Vice City. Ja, ich muss dir wirklich zustimmen, dass du gerade in der Retrospektive auf jeden Fall schon recht hast. Ich nehme an, dass es auch daran liegt, dass es ein ernsterer Ton ist, dieses melancholische. Vielleicht passt das da nicht so ganz rein, auch wenn ich sage, eigentlich passt es, weil sie haben es auch, sie würden es sonst auch hinkriegen. Also es ist Rockstar, denen traue ich das auch zu. Es ist, glaube ich, man muss es leider sagen, dass es eben an dem Haupt-GTA passieren muss, aber es ist die Findungsphase da noch gewesen. Die wollten an der Formel ein bisschen was abändern, weil wenn sie nochmal versucht hätten, San Andreas zu toppen, alles noch größer, alles noch verrückter, alles noch absurder, wäre es erstmals nicht... Saints Row geworden. Genau, darauf wollte ich hinaus. Saints Row ist mittlerweile der legitime Nachfolger in Sachen alles nochmal eine Stufe weiter treiben. Ich bin ja nicht umsonst dann deswegen auf dem Event gewesen. Hast vollkommen recht. Ja. Saints Row 3 ist eigentlich San Andreas 5 oder sowas, einfach von der Scope, von der Absurdität, von den verrückten Sachen. Es gibt dort eine Kanone, die Männer verschießt. Ja? Ja, das Männerpult. Die Octopus-Kanone. Es gibt es ist, genau. Aber genau das, ohne Scheiß, das, was die Mods früher für GTA am PC... Genau, das ist mittlerweile Saints Row. Ich finde das geil. Ich glaube sogar, dass Rockstar auch jeden Abend drei Kreuze macht und sich bedankt, dass irgendjemand in diesen diese Bürde das abgenommen hat, dass man ständig angefangen hat, ey, macht mal wieder hier was Abgefahrenes, wie geht ja San Andreas oder Vice City, das kommt ja jetzt das schon. Das ist eine interessant, also, interessante Sicht, so habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen. Ja. Aber ich glaube auch, dass die da teilweise für dankbar sind. Ja, ich glaube auch in der Form einfach, dass sie nicht weiter so diese debilen Scheiß machen müssen. Lass doch die anderen Leute sich mit Dildos verprügeln. Genau. Wir machen jetzt mal was Ernsteres. Genau, und sehr, sehr, sehr viel, was speziell im Internet mit dem GTA 4 Backlash verbunden ist, dass viele Leute einfach San Andreas 2 erwartet haben oder San Andreas 2 einfach in der Größe, in der Verrücktheit, aber Rockstar sich eben einer neuen Formel zugewandt hat. Leicht ins Ernsthafte wieder rein, die Stadt anders modelliert. Es ist super viel Aufwand in der Stadt. Ich benutze heute noch GTA 4, um Bluescreen-Hintergründe für andere Beiträge zu finden, weil du kannst dort in den Park gehen, hast einen Park-Hintergrund. Ja, du kannst in ein Haus gehen, hast ein Haus in der Grund. Im Gegensatz zu Berlin ist Liberty City von dir noch nicht komplett abgefilmt worden. Ja, genau, das ist es. Ja. Sieht man noch nicht in jedem, überall. Sieht man nicht überall, aber die immer noch Ecken zu entdecken. Es steht so viel Zeug dort, die haben so viel Aufwand dort mit reingetan eben, und diese Art von Realismus, der Bogen, deswegen ist GTA 4 auch für meine Meinung, was meinem Blender eben am Anfang, du wirst eben geflasht durch die Kleinigkeiten, durch die Grafik, durch die Leute, die dabei sind, so eine Figur wie Brucey Flash da machen und dass Ricky Gervais dort ist und Standard, eine komplette Standard-Routine. Ich habe sie mir alle angeguckt und ich bin da wirklich mit Freude, ich habe mich richtig gefreut, wenn wieder eins vorbei war und ich zum nächsten konnte sozusagen, weil ich diese Stand-Up super lustig fand. Ich bin da wirklich so hin, ich war genau der Prototyp des Idioten, den Rockstar gerne gehabt hätte dafür. Ja. Ich bin dann da wirklich hingegangen, ich habe einen Kumpel eingeladen, bin ins Stand-Up gegangen, habe ich mir kurz gelacht, zurückgefahren. Bei mir aber genauso. Ja. Ich habe das am liebsten, ich wollte dann in GTA 4 konntest du es am ehesten machen, dass du so eine Art simuliertes Leben hattest. Was in den ersten so angeteased wurde in der GTA 3 Trilogie. In GTA 4 warst du am nächsten dran wie noch nie zuvor. Dass du konntest völlig normale, profane Sachen machen wie einfach schlendern und dir Passanten angucken. Und diese Passanten haben auch noch was hergegeben. Die hatten eigene Monologe. Ich hatte vor einer Wohnung in GTA 4 war, jeden Morgen stand da so ein verrückter Prediger, der einfach den auf dem Bordstein stand und einfach in die Menge gepredigt hat. Oder so verrückte Omas oder einfach ganz normale Leute. Das geht weit darüber hinaus, über dieses Easter Egg aus GTA 3, wo du, wenn du ranzoomtest an Leute, die einen Notizblock rumtrugen, gesehen hast, dass da so ein Phallus drauf gezeichnet war. Ja, unfassbar detailliert. Du konntest Leuten den Kaffee aus der Hand hauen und du konntest Arcade-Spiele spielen, in Stripclub gehen, Bowling, Darts spielen, was du alles machen konntest. Nicht so viel große Sachen, also wie in San Andreas, dass du dich in so einen Zug gesetzt hattest, obwohl das das ging in GTA 4 nicht. Du konntest Hochbahn fahren als Passagier, aber nicht als Fahrer. Als Fahrer glaube ich nicht. Diese Hochbahnfahren gab es schon seit GTA 3, das normale. Das war eine unglaubliche Atmosphäre und ich war 1999 in New York mit meinem Vater und ich habe wirklich Ecken in Liberty City wiedererkannt, weil du merkst ja, dass die sich an bestimmten Ecken echt bedienen. Du kannst in Vice City sagen, wo der Central, in Liberty City sagen, wo ist der Central Park. Es gibt sogar das Mad Life Building, das Get Alive Building, das Chrysler Building und was ich faszinierend fand, waren Pier 17. Das ist in Südwest Manhattan, so eine Ecke, wo es eine Mall gibt und einen Boardwalk und darüber geht die Hochbahn und das ist 1:1 so in GTA 4. Und das ist atemberaubend mit der Lichtstimmung, die sich verändert, dem Tag- und Nachtwechsel, der Physik und diese ganzen kleinen Elemente, diese unfassbar vielen Details kommen zusammen und ergeben so ein Bild von einer Großstadt, das einen einfach wegbläst. Allerdings, was dann dahinter steckt als GTA-Spiel, hat mich nicht so komplett vom Hocker. Ich fand es nicht schlecht. Ich habe es sehr, sehr zu schätzen gewusst, dass sie zum Beispiel das Aiming-System verbessert haben, dass es mehr wie ein Cover-Shooter funktioniert. Das war der Hauptgrund für mich, 4 richtig cool zu finden von Anfang an, weil mich das Geballere in all den, du hast GTA 3-Trilogie im Grunde, das Ding, hat mich so genervt. Das haben sie ja nicht. Sie haben es ja nicht mal versucht, wirklich zu verbessern oder zumindest mit der Engine nicht hingekriegt. Das Auto-Aiming-mäßiger war. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Wirklich, für mich war GTA bis dahin Autofahren, dann kurzen Abfuck und dann eine Zwischensequenz und dann wieder ein Autofahren. Ja, ich hatte, weil das wirklich mich genervt hat. Also, GTA 3 hat mich diese Schießereien fürchten gelehrt. Yeah. Und in GTA 4 hatte ich dann da viel weniger Angst vor, weil ich viel mehr in Kontrolle war. Ja. Ich hatte kein Problem damit, ein ganzes Haus voll mit Gangstern auseinanderzunehmen. Genau, und es gab wieder genug Missionen eben, wo du dich dann schön mit Deckungssystemen oder sowas durchgehen kannst. Ich fand es noch nicht ganz so Also perfekt ja, war es noch nicht. Nicht perfekt, ne? aber für ein GTA. Wollte ich gerade sagen. Für ein GTA war es sehr so, mir ist gerade durch den Kopf gegangen, aber das haben sie mit dem Teil noch nicht eingeführt. Eine Sache, wo ich dann sage, die für mich auch ein bisschen was an der Magie später zerstört hat. Du konntest bei GTA 4 noch nicht direkt die Mission wieder probieren, ne? Sondern du, wenn du eine Mission verhauen hast, da konntest du ja noch nicht in dein Handy hochgehen und sagen, oh, geh vom nächsten Checkpoint aus los. Also du musst die Mission wieder von vorne anfangen. Bei GTA 4? Bei GTA 4 musstest du die Mission ja wieder von vorne anfangen. War es nicht so? Da musst du wieder hinfahren und machen und... Du konntest die Fahrt skippen. Die Fahrt konntest du auch bei San Andreas skippen, das ist kein Ding. Aber ich meine, das wurde später mit The Lost and Damned eingeführt, dass es Checkpoints in den Missionen gab. Sozusagen, du bist dann abgekratzt und hast das... Ist natürlich ein Frustmoment bei vielen alten GTAs. Du hast dann eine halbe Stunde diese eine Mission gespielt und dann ist verdammt irgendwas schiefgegangen. Du musst wieder von vorne fahren, die ganzen Fahrten machen und alles. Vor allem, da ist ja so viel Mist auch mal schiefgegangen, weißt du? Du hast die Mission gepackt, bist kurz auf dem Weg zum Ziel, gehst über die Straße, bäm, tot überfahren. Ja. Oder fällst irgendwo runter oder irgendjemand fällt auf dich drauf und du hast überhaupt nichts gemacht. So ein Shit passierte. Ja, sehr große potenzielle Frustmomente, die aber auch ein bisschen was für mich von dem Charme des Spiels ausgemacht. Ich habe mich abgefuckt, wenn ich wieder Zeit verloren habe, dann habe ich den Mund abgeputzt und gesagt, fuck, ich mach's nochmal. Ja? Und das ist dadurch das Checkpoint später eingeführt. Das war bei GTA 4 noch nicht so. Da gab es auch ellenlange Missionen, wo du verloren gehen konntest, dass du die wieder von vorne anfangen kannst. Aber mittlerweile später, da konntest du einfach dein Handy rausholen und sagen, continue, und dann fängst du in der Mitte von der Mission. Das ist ja schon was, meine ich ja, wenn die Hälfte schon mal das Hinfahren oder so weg ist. Ja, als Pussy-Gamer von heute begrüße ich das, weil ich dann nicht mehr Zeit da machen muss, aber das ist was mit der fortschreitenden Serie ein bisschen so diesen Disconnect hervorgehört hat. Ich meinte vorhin, ich konnte die Stadt da nicht mehr so gut kennenlernen, obwohl die so ausgeführt war, obwohl die gemacht war. Ich kenne eben heute wirklich noch jede Ecke in Vice City und sehr, sehr viel von San Andreas, wenn ich dort unterwegs bin, durch das GPS-System, was dann einen automatisch dorthin leitet, aber auch die Stadt dadurch, dass sie so gut ausschaut, dass da viel so geleckt ist sozusagen in der Form, sie hat auf einmal, sie war kein Charakter mehr für mich richtig. Ich kenne Liberty City nicht wirklich aus GTA 4, obwohl ich es durchgespielt habe. Ich kenne alle anderen Städte, ich weiß nicht, ich bin damit nicht... Das ist eine Meinung, die ich jetzt weniger teile. Ja, ich glaube, das sieht jeder wahrscheinlich ein bisschen anders. Das ist auch sehr subjektiv. Dafür, für ein GTA, das ich nur einmal durchspiele, das muss was für das GTA-Spiel heißen. Ne? Und die anderen, also ich habe es vorhin erwähnt, Simon, da war es noch nicht da. Rockstar, macht euch Sorgen. Greg Snyder, euer letztes Spiel nur einmal durchgespielt. Ja, also doch, Red Dead Redemption habe ich auch nur einmal durchgespielt. Ist ja aber aus Zeitgründen. Da muss ich sagen, hätte mir einmal gereicht. Ich will keinen neuen Streit anfangen, aber einmal hat mir völlig gereicht. Ich finde es ein bisschen überhyped, was das alles angeht. Aber ein geiles Spiel, trotzdem ein bisschen überhyped. Ich wurde über das Ende gespoilert. Ich fand es aber auch nicht schlimm. Von Wolf oder was? Nee, nicht von Wolf. aus einem anderen Podcast, der Became One gar nicht so tun hat. Ich dachte, Marc hat wieder was gesagt. Nee. Wenn, dann ist es Marc oder Wolf. Es gibt nur die beiden. Ja, alle anderen. Die unterhalten sich dann beide. Und alle anderen respektieren das. Ja. Bei Ede musst du auch vorsichtig sein. Aber nur bei Filmen und Serien. Ja, genau. Der fängt einfach da mal an und dann. Ihr hättet das doch wissen müssen. Ja, eigentlich, das weiß doch jeder. Das ist immer sein Standardsatz. Das weiß doch jeder. Das ist so, danke. Aber es ist interessant zu sehen, ich glaube, viele Leute sind auch eben ähnlich nicht warm geworden mit GTA 4 aus verschiedenen Gründen, haben San Andreas erwartet. Ich hatte eben nicht ganz so die Connection mit der Stadt, dass ich mich da so richtig wohlgefühlt habe eben drin, um da mich wirklich auszutoben. Hat ein bisschen für heutzutage ein bisschen für einen leichten Backlash eben gesorgt. Ne? Die Game of the Year-Wertung, dieses perfekteste Spiel aller Zeiten, da findest du genauso viel Hater mittlerweile. Ja, aber das ist einerseits so eine Sache, da tut sich, glaube ich, die hypende Presse keinen Gefallen mit. Und andererseits ist, glaube ich, GTA 4 ein guter Beleg dafür, dass es sowas wie das Uncanny Valley, also dass je detaillierter etwas wird, desto seltsamer wirkt es für den Betrachter, dass es sowas halt auch auf inhaltlicher Ebene gibt. Mhm. Also dass du ein Spiel irgendwann mal so detailliert machst, dass du es ärgerlich findest, dass es immer noch ein Spiel ist, dass sie immer noch so unrealistische Elemente wie diese Autojagden und diese endlosen Schießereien drin haben. Und wie gesagt, diese inhaltliche Disparität zwischen Spaß auf der einen Seite im Radio und so weiter und diesem teilweise auch schon so ein bisschen pubertären Humor, sehr, sehr sexfixierte Jokes und so weiter, die nicht so richtig passten in eine Stadt, wo eigentlich die ganze Zeit unkommentiert und unmoderiert Jazz laufen müsste. Ja. wenn ein Spiel es schafft, mich schlecht fühlen zu lassen bei anderen Sachen, wo ich normalerweise Spaß haben würde. Ich kann so Amokfahrten kann ich dann nicht mehr wirklich machen in GTA 4. Genau. Ich fühle mich einfach scheiße dabei. Fall. GTA 4 bietet dir so viele Ansätze. Es hat so viele realistische Ansätze, dass du dazwischen, dass es einfach auffälliger wird, dass du darüber, ich finde die richtigen Worte nicht, aber dadurch, dass es so viele Details hat, wird es noch offensichtlicher, wo Sachen fehlen. Ja, ja, du, mit dem Uncanny Valley war schon richtig eigentlich, ja. So halt eine andere Art von, aber mir ist das nie so, ich gehe ja so Spiele, muss ich sagen, wenn ich den Test nicht machen muss, was ich in dem Fall überhaupt nicht machen musste, ja. Gehe ich da ja auch, versuche ich da nicht so analytisch, Spieleredakteur, oh, Arzifazi, ich muss jetzt aber hier Moment, alles Moment. Aber doof finden. Ja. Gehe ich da auch nicht so ran, also ich würde das, also diese Pubertär und diese ganzen Sachen. Ich persönlich war ja bis vor 2 Wochen noch gar kein Spieleredakteur. Nee, ich meine das ja jetzt auch nicht, ich meine ja auch nicht, dass das nee, jetzt habe ich schon verstanden. So schnell darf das offiziell gar nicht gehen, sonst ja. Wird das doch, würden wir ja unser eigene, den eben. Eigenen Ast absägen. Ja, genau, genau. Oh, das ist doch Jahre vor dir. Ja. Wenn du wüsstest. Nächste Woche ja. Mollmann und hallo zum Plauschangriff mit Felix. Ja. Ach, das ist alles okay. Nee, nee. Wir sind alle keine Spielredakteure. Ich meinte nur, ich gehe nicht mit diesem analytischen Verstand dann so ran. Und wenn es mich dann begeistert, bin ich halt begeistert und wenn nicht, dann nicht. Und da war irgendwie, da hat es alles gestimmt. Mich hat die Grafik auch darüber hinweggetröstet, dass so Sachen, die früher abgefahren, exotisch waren und größer, ja. Nicht mehr drin sind. Mich haben aber die Leute eigentlich überzeugt. Ich habe diesen ernsten Ton begrüßt, aber auch nicht. Also darüber hinaus, okay, ich finde es okay, wenn dann, ich mag zwar das Fernsehprogramm, ich mag auch das Radio, dass es so überzogen ist. Also ich hätte, wenn sie es jetzt ernster gemacht hätten oder den Humor ein bisschen subtiler noch versteckt hätten, ja. Wäre es halt irgendwie nicht mehr dieses lustige Überzogen, da wäre gar nichts mehr von dem alten GTA-Gefühl da gewesen. Und ich finde, das ist ein guter Kompromiss. Ich glaube aber auch, dass die intern genau den Shit auch besprochen haben und sicher ist Leute gab, die sagen, ey Leute, das passt nicht mehr. Ja. Und die haben sich irgendwann entschlossen, wir machen das so. Nice to see you, Mr. Big Shot, Captain Downtown. What's wrong, T? I've done a deal with the wrong devil, man. I'm the only man in the history of this town with the hottest gay and straight clubs at the same time, and I'm about to lose everything. Welcome. Welcome to the party. Things went a bit crazy, and I somehow lost my pad. Take your life more seriously, baby. Don't be like your father. Hi, mommy, por favor. I know I made mistakes, but things are better now. I mean, how many times we gotta go over this? Honey, that's the dance, the money. That's the dance, my friend. Gaytone, Lowe's be the king of this town. You are this town. Hat ja natürlich vor Teil 5, den sie jetzt gerade angekündigt haben, eben schon versucht auf diese Kritik, die GTA 4 entgegengekommen ist, obwohl die, ich glaube, sich auch ein bisschen frustriert gefühlt haben müssen. Die haben so viel Aufwand reingesteckt, so viel. Und dann kommt er und sagt, das ist ein Scheißspiel, das mögen wir nicht, fickt euch alle. Ne? Ja, man muss sich mal vor Augen halten, das ist noch schwieriger, als einen Film zu drehen, ein Spiel zu machen. Also es ist schwieriger, ein Spiel zu machen, als einen Film zu drehen. Die Leute Deutsch, sehen, Herr Lies. Also zum Beispiel. Genau, ja. Also der Arbeit, es ist ja, für einen Film brauchst du on set, um zu drehen, ein Team von, bei einem Hollywood-Film sicherlich 30, 40 Leuten. Beim Videospiel hast du mehrere Firmen, Subunternehmen und so weiter, die gleichzeitig an einer Vision basteln und das zu koordinieren und da auch immer noch Detailarbeit da die Hand drauf du hast zu haben, ja dann, zu sehen, dass ja, deine Vision rüberkommt. Du hast und mehrere Unternehmen, wo 100 Leute arbeiten und denen musst du dann sagen, ja, ich möchte, dass die Leute auf der Straße, wenn du an den Passanten vorbeigehst, dass der anders hustet. Du musst wirklich bis ins Detail und du musst antizipieren. Soll er irgendwie 200 Leute husten lassen? So ja, willst du ja, willst machen sie ja, auch, ja, genau. Ja. Und der Voice Actor von Niko Bellic, weswegen der wahrscheinlich auch nie wieder in der Branche arbeiten wird, hat sich über die Arbeitsbedingungen beklagt. Ich fand das plausibel, weil das, glaube ich, wirklich hardcore war. Der hat ja tagelang in diesem Tonstudio gestanden und musste schreien. Genau, und vor allem, also nicht speziell wegen der Arbeitsbedingungen, sondern weil er nicht prozentual irgendwie beteiligt war als Hauptcharakter, hat natürlich nichts jetzt gesehen von den 500.000 Fantastilliarden, die Rockstar damit verdient hat. Da müssen sie aber auch aufpassen, dass sie sich nicht die guten Synchrosprecher, die ja langsam anfangen, so ein bisschen ihre Aber bei Niko Bellic hast du schon gemerkt, dass das ein Ami mit gefaktem Jugo-Akzent war. Mit Ray Liotta haben sie es auf jeden Fall verscherzt. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich er ist, der jetzt bei GTA 5 da spricht oder nicht, oder ob es einer ist, der sich ähnlich dann dort anhört. Nein, worauf ich hinaus will, ist aber natürlich diese ganze Kritik, die dann entgegenschwallt. Es gab ja zwei Add-ons und dann wieder klassische, richtig Add-ons. Mittlerweile kann man es ja als DLC machen, als Downloadable Content, mit GTA 4 The Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony. Habe ich dann jeweils auch beide Beiträge in der Sendung dann hier gemacht, die hier nochmal verlinkt sind für beide Spiele. Die sind gekommen zu einer Zeit, wo ich schon natürlich diesen Prozess durchgemacht habe, wo ich gesagt habe, ey, GTA hat mir viel Spaß gemacht beim Spielen, aber ist nicht ganz das gewesen, was ich mir letzten Endes doch vorgestellt habe. Da fand ich beide Spiele jeweils, die haben einen anderen Ansatz, wieder mehr einen leichten Schritt in die richtige Richtung. Ballad of Gay Tony, gehen wir gleich darauf zu sprechen. The Lost and Damned hat alles ein bisschen noch in so eine Biker-Gang-Nummer mit eingebaut. Es gab jetzt mittlerweile Up-Stages in der Mission. Es gab ein paar Sachen, die nicht so ganz gut geglückt waren. Irgendwie, da gibst du diese Gang-Mentalität wollte wieder in den Vordergrund. Wie heißt denn dieser Film? Ich will die ganze Zeit, wo er am Anfang seinem Lurch irgendwie so eine Pampe macht. Oh, wo, und der dann in die Rocker-Gilden als Undercover-Cop eingeschleust wird. Cold as Steel oder Steel Cold. Du meinst hier mit Brian Bosworth. Wo sie an die Finger mit dem Motorrad abtrennen, weil sie es so reinhalten. Nicht? Kennt keiner? Doch, ja, ich kenne den. Er macht am Anfang quasi ganz fürchterliches Essen in einem Mixer mit so einem alten Pizzascheiß und irgendwie und so Snickers und denkst du, Alter, was soll das für ein Frühstück sein? Ja? Und dann gibt das seinem Leguan. Ja? Kennst du nicht? Und streuselt noch so Chips drauf. Es müsste Cold as Ice oder sowas sein. Ja, oder Cold Steel, ich glaube, Brian Bosworth. Irgendein 90s. Also Cold as Ice ist es nicht, weil... Nee, Cold as Ice ist Vanille-Eis. Ja, das ist cooles Eis. Ich werde das nochmal recherchieren und gegebenenfalls nochmal nachfügen. Ja. Die Bruderschaft. Eine Unterwelt auf Rädern. Sie kennt nur ein Gesetz. Gott vergibt die Bruderschaft niemals. Nur einer nimmt es mit ihr auf. Pass auf, wenn du als Anhalter mitnimmst! Im Auftrag des FBI führt er einen harten Kampf mit noch härteren Mitteln. Er steht für das Gesetz. Kalt wie Stein. Brian Bosworth, der Außenseiter, der mittendrin steht. Kalt wie Stein, wenn es anderen zu heiß wird. Stone Cold, kalt wie Stein. Ich habe den damals als, darf ich eigentlich nicht so laut sein, als Kind diesen Film sehr gemocht, obwohl er echt zu hart war eigentlich für mein Alter. Und ich habe mich sehr oft bei The Lost and the Damned genau so daran erinnert gefühlt. Klar, da gibt es Tausende von Easy Rider bis hin zu anderen 20 Filmen. Aber das war halt der eine, den ich kannte. Und das hat diese Stimmung, finde ich, sehr gut eingefangen. Die Stimmung hat es auf jeden Fall gut eingefangen. Und es hat auch diese Gang-Mentalität, die natürlich gefehlt hat. Das war ja nicht mehr wirklich so richtig groß vorhanden in GTA 4. Dieses Gang-Warfare, was natürlich extrem zelebriert wurde in Gangs generell waren irgendwie ein bisschen unterrepräsentiert. Es gab zwar welche, glaube ich, aber ich habe die nie wirklich wahrgenommen. Und weißt du warum? Weil die heutigen Bösewichte nämlich ganz oben sitzen in den Banken und Regierungen. Ist das der Klappentext von Wall Street 2? Jetzt kommt's härter, oder? Nee, aber es ist ja wahrscheinlich die Wall subtile... Wall Street 2 Electric Boogaloo. Ja. Nein, okay, aber die subtile Kritik könnte jetzt mal bei 4 darin stecken, dass man sagt, so, ey, diese klassischen Bösewichte aller der Pate oder so, die sterben vielleicht ein bisschen aus, weil einfach es professionellere Gangster gibt als sie, nämlich die es legal machen. Das wurde in GTA aber auch immer suggeriert. Großindustriellen, die da ankamen, waren immer große Drecksäcke. Ja. Lost and Damned hat zusätzlich nochmal ein paar Elemente reingebracht, die ein bisschen gefehlt. Und du hast ein Clubhaus, wo es dann sehr, sehr viele mehr Minigames nochmal gab, die konzentriert waren. Geld verdienen mit Erpressen, glaube ich, war wieder drin, wenn ich mich nicht komplett irre. Es gab lustigere Missionen ein bisschen. Also ich habe schon vorhin gesagt, ich bin großer Fan des Motorradfahrens bei GTA. Und das war natürlich sehr motorradzentriert. Johnny Clevitz. Es gab dieses Informationsfahren zum Beispiel. Ja, genau. Also das genau, war auch das war ein neues Feature und ziemlich geil, also gerade, weil ich mochte auch Motorradfahren sehen und dann so immer die Formation halten und wenn es dann geschafft hat, es dann so als Trupp irgendwie, so gefährlicher Trupp über die Straße zu heizen, fand ich geil. Mir gefielen auch von den Charakteren her, Johnny Clevitz selber als Hauptcharakter, als so Sub-Boss der Biker-Gang, wo dein alter Boss wieder rauskommt, den fand ich okay, als Hauptcharakter gefällt er mir nicht so supi gut, der war nicht so wirklich sympathisch, aber sein Boss, den du dann aus dem Knast wieder rausholst, das war schon eine geile Nummer. Also mir tat er leid. Weil er wollte eigentlich nur, er hatte diese Gang gerade so auf Vordermann gebracht. Genau, da kommt der Boss wieder und sagt, wir ficken alle, zerficken alle. Der wahnsinnige Boss und macht eine Kackentscheidung nach dem nächsten, als ob Stromberg irgendwie der Chef von der Biker-Gang war. Genau so scheiße war es. Ey, du hast dir die ganze Zeit nur gedacht, nein. Ey, und der, das fand ich wiederum gut. Er war halt jetzt nicht so, war jetzt kein richtiger Leader, was lustig ist, weil er war ja der Anführer. Mhm, aber, also ich meine jetzt den du meinst, den zweiten Mann. Ja, ja, genau. Quasi genau, den genau, Haupthelden, ja. Aber der hat schon so die richtigen Sätze versucht, ihm so beizubringen, die man als Spieler auch gedacht hat, so ey, komm, meinst du nicht, willst du jetzt unbedingt die Jungs, mit denen wir gerade 3 Jahre lang Geschäfte machen, jetzt unbedingt aufs Maul hauen und sie kaputt fahren und willst du ihr Gesicht jetzt auf dein Motorrad drücken, wollen wir nicht einfach... Harte Szene. Ja, aber das ist so dumm teilweise einfach, aber das ist auch das Geile, du siehst es einfach kommen, es ist klar, irgendwann wird der Typ auf dich sauer sein. Und und es kommt zu einem Showdown. So. Und das ist in die Richtung dorthin führt. Es ist ja mehr wirklich ein klassisches Add-on. Man kann es ja nicht so wie Vice City oder San Andreas sehen, dass es komplette Teile sind, sondern es ist so ein in sich geschlossenes 10-15 Stunden Abenteuer, was nochmal dazu kommt. Und ich fand ganz gut eben. Ist sehr lang für DLC. Ja, genau, also, was ich erstaunlich fand, dadurch Liberty City. Auf Disc rausgebracht. Genau, es spielt ja parallel zu den zu den Geschehnissen von GTA 4. Es gibt teilweise ein paar Überschneidungen. Wie trifft man den nochmal? Man trifft doch Leute. Ich glaube, du stehst sogar Nico gegenüber. No? Oder Roman? Ich weiß es nicht genau. Es gibt diese eine Mission, wo es in diesem verlassenen Haus so eine Drogenübergabe gibt. Ja, bei GTA 4. Und du spielst die bei GTA 4 von Nikos Seite aus und bei Lost in Damn von Johnny Cleaves Seite aus. Die war schlimm, die Mission. Und die war auch schlimm. Ich weiß, dass ich die in beiden Dingern gehasst habe. Ja. Ich habe Lost in Damn nie gespielt, aber bei GTA 4 war genau diese Mission... So ein typisches Hassding. Also die Mission, für die man GTA wirklich nicht schätzt. Ja, genau, das sind die Sachen, die dich dann nochmal ein bisschen mehr frustrieren. In der Form war es aber, ich meine, durch den Kontext, dass du eine Mission auf 2 Seiten dann zum Beispiel spielst. Und ich fand auch, dass sich Liberty City anders angefühlt hat als in GTA 4. Dadurch einfach, dass du ein anderer Charakter gewesen bist und andere Nischen-Ecken dann so. Also fand ich es sehr, sehr cool, dass sie aus diesem Universum, was sie gebaut haben, noch ein bisschen was mehr draus gemacht haben. In der Richtung, lass sogar zu Gay Tony dann dort weitergehen, das ist natürlich auch ein Spiel, was für Kontroversen gesorgt hat. In der Richtung. Was ist das? Nee, es hat gedacht, dass es für Kontroverse sorgt, aber es hat sich in letzter Konsequenz auch nicht alles 100% getraut, weil der Hauptcharakter war nicht schwul, sondern du warst der Assistentin. Und das finde ich immer, das finde ich ist auch, also so sehr man die auch gerne lobt, finde ich so, gut, vielleicht ist es einfach sinnvoller, vielleicht hat es schon einen Grund, dass das so ist. In ihrer Story oder in alles. Ja, ich habe es nicht durchgespielt. Ja. Dazu, also ich habe es innerhalb des... Komm, du kannst nicht Legend of Gay Tony und dann ist der Typ, heißt nicht Tony und ist nicht gay. Ja. Finde ich persönlich erstmal, hat einen Downer. Und der Hauptcharakter Luis Lopez ist auch ein richtig männlicher Hauptcharakter, der gleich in der ersten Szene mal schon einen Vibe auf der Toilette durchnimmt im Club. Ja, es wird direkt klargestellt, okay, der arbeitet nur wegen der Kohle für den Schwulen. Nicht wirklich. Er mag ihn auch. Er ist auch ein netter Kerl, das will ich gar nicht, aber er findet den Lifestyle jetzt auch nicht so, ist jetzt nicht sein Freund. Also ich glaube, das ist so das letzte Zugeständnis für die Leute, die sich nicht wirklich mit dem schwulen Charakter identifizieren wollen. Genau, und das finde ich aber scheiße, weil die sollten einfach das Maul halten. Ja, aber dadurch ist das Spiel eben so geeicht. Also ich habe auch sehr, sehr viel Zeit in das Spiel und in den Beitrag dementsprechend investiert und das ist auch einer der Beiträge, wo ich auch sage, da bin ich stolz drauf, dass ich den in der Richtung... es ist auf jeden Fall einer der kontrovers diskutiertesten Beiträge einer meiner besten und Budi würde was anderes erzählen. Kriegt jedes Mal rote Augen, wenn du das sagst. Oh, dann muss ich mir gleich nochmal angucken. Es ist einfach nur, das Lustige ist, dass... Hey, Frau Koludowik ist mit dabei. Da kommen einfach zwei Persönlichkeiten zusammen, wo das dem einen schon schnell too much ist, wenn er ein Kostüm anziehen muss und der andere gar nicht schmutzig genug sein kann. Nein, in der Richtung aber, was GTA Tony zusätzlich eben, ganz abseits, ich habe mich eben nicht darum gekümmert, primär in dem Beitrag, um das Gameplay zu hören, weil jeder weiß, wie GTA funktioniert. Ja. Es ist wieder eine leichte Richtung mehr, das hast du vorhin, Felix, erwähnt, in Richtung San Andreas gewesen, mit jetzt Base Jumping, mit jetzt Elementen. Es ist verrückter wieder ein bisschen geworden durch den Charakter Luis Lopez und diesen exaltierten Gay Tony, der dein Clubchef ist und dich dann sozusagen... Ist auf jeden Fall einer der cooleren GTA-Chefs, die man so hat. Das ist wirklich ein lustiger Typ auch. Genau. Und der lebt. Es ergeben sich einige Sachen dort, auch wieder eine Missionsüberschneidung, die Museumsmission von GTA 4. Spielst du diesmal von Louis Seite dann dort aus. Da passiert ja jede Menge Shit sozusagen bei GTA 4, wo du das Museum ballern. Museumspiece. Genau, wo das dann dazukommt. Was sie ganz gut gemacht haben, ist an der Seite von Gay Tony, dem Charakter Gay Tony, in den Cutscenes wird Gay Tony immer sehr, sehr viel homophober Hass reingeworfen. Ne? Also du hörst, ich glaube, das ist das Spiel, wo du am meisten Faggot und Gay und Klar, alles. Wenn du für Gay Tony quasi arbeitest, ist klar, dass du als der Handlanger dann den ganzen Shit abkriegst. Was vielleicht auch so gedacht ist. Genau, aber ich glaube, dadurch, dass du der Handlanger bist, kriegt der Shit, der kommt nicht direkt bei dir, dass du dich sofort als, ich glaube, es gibt genug Gamer, die, wenn die als Gay im Spiel dann bezeichnen, das spiele ich jetzt hier nicht. Dadurch, dass du aber an der Seite von dem stehst und er dann mitkriegst, dass das arme Würstchen sozusagen komplett nur wegen seiner sexuellen Ausrichtung niedergemacht wird, soll es, denke ich mal, auch leichter als so eine kleine Parabel funktionieren, wie dass du Schwulen hast, nah dran bei dir erlebst. Ne? Und was für Auswirkungen er hat. Er wird verprügelt, weil er schwul ist, Gay Tony. Aber das hätte doch dir selbst auch passieren können. Das ist ja die Frage. Warum dann ist der Handlanger halt dann konsequent nicht schwul? Wie gesagt, ich glaube, das wäre doch viel lustiger, Stufe. Wenn er auch schwul wäre und in Gay Tony, wie halt sonst, wenn du eine Frau als Auftraggeber hättest in einem anderen Spiel. Moment. Er macht dich dann immer an und du hast aber auch du sagst, ich will Bock aber gar einfach. Nicht. Also der Charakter hätte dann einfach keinen Bock, ja? Gibt es bei GTA 4 nicht auch eine Mission, wo man als Niko Bellic einen Schwulen verprügelt? Also nein, so nein, du hilfst dem Schwulen, der verprügelt wird. Genau, nee, stimmt. Und stimmt, die so war das. Zu Klump, die ihn, sorry. So sieht es nämlich aus. Weil das ist nämlich auch schon wieder eine ganz andere Aussage. Ja, klar. Da würde ich mit Niko Bellic auch nicht spielen wollen, wenn sowas passiert, ja. Ja, die Figuren aus GTA, die Hauptfiguren müssen ja auch alle tolerant sein, weil sie sich quasi jedem andienen. Jedem, sehr egal. Ja, ich steige du kannst ja nicht Rassist sein und sagen, nee, mit Asiaten mache ich keine Geschäfte. Also, Spiel zu Ende. Ich verstehe deine die Sichtweise dort. Ich glaube, dass es durchaus clever war, einfach um diesen Prozentsatz, der sich partout weigern würde, einen schwulen Hauptcharakter clever, selber zu spielen. Ja, mutig nein. Mutig, in der allerletzten Konsequenz. Mutig genug ist das Spiel schon durch die Aussehen. Und letzten Endes ist diese ganze Diskussion aber doch vorgeschoben gewesen, weil im Grunde ist es ein GTA wie jedes andere. Ja, es ist ein gutes Set und es macht viele Sachen eben wieder heil, sozusagen, die GTA 4 in die andere Richtung dann gelenkt hat. Also dieses Komplettpaket, was man mittlerweile kaufen kann mit eben, ich glaube, Liberty City Stories, kannst du dann die komplette GTA 4 plus Lost and Damned und Ballad of Gay Tony zusammenholen. Das ist wirklich ein komplettes und rundes Paket und ich glaube, das kann sich auch jeder entscheiden, wenn er die Spiele noch nicht kennt, wenn er noch nicht damit reingekommen ist, hat er da auch geboten in allen Richtungen was. Ne? Motorrad, hartes Ganglife, der hat dann die absurde Parachuting- und Base-Jumping-Welt aus. Das war übrigens echt geil. Das haben sie sehr cool gemacht. Dieses Hochhaus rein oder war das so aufs Dach? Oder genau, du musstest aus Hochhaus und dann Parachuting auf ein Hochhaus und dich dann durchs Hochhaus kämpfen. Und dann wieder runter, glaube ich. Und dann ich, wieder aus dem Fenster. Ja, du konntest dich dann entscheiden, du musstest so eine Zielperson finden und konntest dann, trete ich die jetzt aus dem Fenster, dass er dort runterfällt, oder gebe ich dem Fallschirm oder irgendwie sowas. Und du konntest selber hinterher springen dann. Und also mehr absurdes Zeug, mehr cooles Zeug. Ich glaube, die werden mit diesem Triumvirat auf jeden Fall was finden, damit sie Spaß haben können. Es kostet auch nicht mehr die Welt. Ne? Und die PC-Version kann ultra high quality gemoddet werden, dass sie noch geiler ausschaut. Es gibt, glaube ich, so super high nature Mod oder so. Sieht sie dann auch noch gayer aus? Auf jeden Fall. Kannst du ja den rosa Filter dann dazu schalten. Geil. Why did I move here? I guess it was the weather. Or the, I don't know, that thing. That magic. You see it in the movies. I wanted to retire. From what I was doing, you know? From that line of work. Be a good guy for once. Family man. So, I bought a big house. Came here, put my feet up, and thought I'd be a dad like all the other dads. My kids would be like the kids on TV. We'd play ball and sit in the sun, but, well, you know how it is. Das, denke ich mal, solltest du zu GTA 4 geredet und habt ihr noch was? Jetzt haben wir aber auch wirklich alles über jetzt alles geredet. Wir haben noch nicht abgehandelt. Da gibt es ganz kurz, da ist so eine Brücke und da unten links ist so ein Blumenbeet. Da haben wir, glaube ich, noch nicht drüber das geredet. Das Blumenbeet? Nee, dann lösche ich den Cast und wir fangen wieder von vorne an. Klack, klack, klack. Ja, das ist vernünftig. Ja. Moin, moin zu Blumenbeet 2.0. Ja, warte nur, irgendwann. Ja. Irgendwann wirst du dich totreden. Dann sind hier 2 Wochen vergangen und du bist einfach in Grippe, das immer noch nicht aufhört zu reden. Ja, die klopfen dann, weil es in der Podcast online. Das ist so wie bei 7. Irgendwann kommt dann jemand in dieses Büro von Quambusch rein. Ja, und lustig. Gerade jetzt kommt der Chris rein und wird wahrscheinlich sagen, er geht jetzt, oder? Ja. Ey, Leute, es ist 11 Uhr. Ich, ja, 11 Uhr, ich gehe. Ja. Ja. Ja, setz dich doch. Willst du was sagen? Soll ich dir mal Chris, wir waren gerade kurz zum Ende. Ich wollte noch mal kurz abschließen mit, ihr hattet euch den GTA... Nein, das war ich. Nein, ist alles gut. Ja, ja, ist alles okay. Ist alles okay. Läuft noch. Ihr habt, oder ich weiß nicht, ob du auch mit dabei bist, in der Runde den GTA 5 Trailer hier angeguckt, weil ich habe den zu Hause dann genossen. Nee, ich hab ihn alleine geguckt, weil ich tatsächlich, während alle anderen, ja, in eine große Runde geguckt haben, habe ich einen Download gesucht, um ihn dann hochzustellen. Der eine, der arbeitet. Moment, das war der Tag, an dem ich krank war. Ich war zu Hause. Und er hatte krank, nur einen Arm. Ich hatte nur einen Arm. Nee, aber ich war krank, war zu Hause und habe den Trailer hochgestellt. Sehr gut. Ja. Sehr löblich. So ist das. Bitte Applaus. Danke. Ja. Dann kurz mal die. Jetzt hat jeder einmal geklatscht. Das kriegt man nicht. Genau, den Brandon Fraser Klatscher hier. Ja. Kurz dein Eindruck zum GTA 5 Trailer. Können wir noch mit der Runde hier rumgehen und dann abschließen. Was dachtest du drüber, Chris? Ich fand's. Also, ich habe tatsächlich gedacht, es wird grafisch krasser. Aber ich glaube, das hat fast jeder vielleicht gedacht. Es kam. Ich fand's krass, dass er halt erzählt hat, ey, hier, ich bin ein reicher Geschäftsmann irgendwie und ich habe schon eine Frau, Kind, bra bra bra bra bra. Und er ist halt kein kleiner Gangster, wie sonst war. Mhm. Ja, weil so, was passiert jetzt, wenn er schon, oder wenn der Spieler wahrscheinlich dann schon reich ist, Familie hat und sowas, weißt? Ist natürlich eine ganz andere Ausgangssituation als in den anderen Teilen. Für mich ist sehr typisch Rockstar, so, man sieht ein bisschen was grafisch, man sieht ein bisschen von der Geschichte, ein, zwei Easter Eggs. So, der eine hatte zum Beispiel die Klamotten an von Niko Bellic, der Obdachlose. Ja, wo alle gesagt haben, das ist er wahrscheinlich. Ja, und so, bei jedem Schwarzen, da geht er, guck mal, ist CJ. Ja. Also ich fände es auch gemein, ich würde Niko Bellic nicht so ein offizielles Ende wünschen. Ich habe den immer sehr gemocht und ich möchte, dass er mein Ende hat, was ich erspielt habe. Wo er heute noch durch die Straßen streift und ihn keiner erwischt hat. Ja, Niko Bellic hat. Ist tatsächlich auch in meinen Augen der sympathischste Hauptcharakter. Also viele werden es jetzt vielleicht verneinen und sagen, CJ ist es recht. Vielleicht, aber ja, ich hab CJ gesagt. Ja, also ich du wärst ja auch gern schwarz. Ja, natürlich. Ich bin gerade schwarz. Also Glatze hast du ja schon. Nein, du weißt noch die Folge mit Bruce Darnell? Okay, ich weiß, du kannst schwarz sein. Ist ja auch wirklich eigentlich ein No-Go, gell, dass jemand weiß es sich schwarz. Ist eigentlich, würdest du überall richtig Klagen Blackface kriegen. Egal, bei uns das hat keiner gemerkt. Du kannst Blackface nur machen, wenn es als ironischer Kommentar auf sich selbst gemeint ist. Weil in Deutschland, ja, wir sind ja in Deutschland, da gibt es ja die Tradition von Minstrel-Shows zum Glück nicht mehr. Und zum Glück, zum Glück. Aber dazu sage ich nur, da mache ich Kacke auf deine Inner Revolte. Mache ich Kacke auf deine Inner Also du, Nico sagen wolltest. Ja, Niko Bellic. Also in der würde ich ihm auch nicht wünschen, dass er dann dort mit versandet, aber so dieser Outlook, auch jetzt als nicht der 1000% Fan als von GTA 4, mich hat es schon ein bisschen geflasht, dass ich wieder nach Los Santos zurückkehre, für mein persönliches Gefühl. Ja, aber ist es geil, nochmal dahin zu kehren, oder hättest du vielleicht doch lieber irgendwie Hamburg, Berlin... Okay, Hamburg ist ja mittlerweile in Modern Warfare 3 zerstört worden. Das ist dann nicht mehr... Ist nicht mehr so schön. Ist nicht mehr so schön, ja. Wir lachen, wir haben gerade heute an einem Ort gedreht, wie heißt der denn? Portugiesenviertel, wo auch die Fischauktionshalle ist. Ja, und, da war ich auch dabei. Das war aber kalt. Ach, natürlich, was soll ich sagen? Dir brauche ich nicht erzählen. Okay, erzähle ich es euch. Ja. Und es sah im Spiel wirklich, klar, es ist wie so eine kleine zusammengebaute Version aus den drei Elementen sozusagen, eine Brücke und irgendwie dieser Portugiesenviertel, dieses nach oben und zielgerichtete, was irgendwie so ein Keil zugeht und halt die Fischaktionshalle und dann irgendwo in der Mitte, wo jetzt halt noch eine Brüstung ist, kamst du halt mit dem Panzer und so vom Matsch aus dem Wasser hoch und das sah aber schon geil aus. Ich hab's im Spiel erkannt, obwohl ich da selten war und finde es total geil, wenn sowas gemacht wird. Ich verstehe den Erfolg von Autobahnraser. Jetzt, wo ich das mal hautnah erlebt habe, wie man da begeistert sein kann. Oh, GTA 3, ist die cool. Ich glaube, mich wird es flashen wirklich, nicht nur einerseits, weil ich gerade eben kurz vorher in L.A. gewesen bin, sondern einfach auch, weil ich Los Santos selber als Gegend mag. Deshalb glaube ich, dieses Zusammenkommen dieser Elemente. Ja. Mal sehen, was sie jetzt mit dem typischen Rockstar-Pomp draus machen. Es ist dann so ein bisschen wie bei Driver, wo wir vorhin drüber gequatscht haben, ey, wenn das jetzt GTA wäre, ja, so ist es dann ein bisschen bei GTA 5, hey, ich kenne das jetzt und hoffentlich sehe ich das und erkenne es wieder. So ist es ja auch bei mir, wenn ich Fußballspiele zock irgendwie und dann halt meine Liverpool Stars selbst übers Eis, wollte ich sagen. Übers Eis deine Pirouetten drehen lässt, ja, Fußball. Damit du dann endlich einen Touchdown machen kannst. Ja, damit ich endlich einen Touchdown machen kann. Ja, bei 3-3. So. Nee, wenn wir dann über den Rasen heizen. Im ganzen Overhall. Ja, und dann gibt's den Home Run und all sowas. Und da guckt man sich natürlich, deswegen ist es bei FIFA so schön, ja, Start drücken und sich alle Spieler genau gucken. Hey, haben sie jetzt hier genau den Spieler getroffen und sowas? Das sind halt kleine Details, die man dann aber auch bei Driver, wenn es nach San Francisco geht oder so, man war da schon mal, dann sucht man diese Ecken, dann denkt man sich so, ey, das kenne ich. Oh, hier habe ich vielleicht ein Foto davor gemacht. Und plötzlich sieht man es im Spiel und dann ist es auch wieder was. Ja. Ihr habt mich gar nicht gefragt, wieso ich überhaupt noch hier bin. Nein, wir fragen uns das sowieso. Aber ist auch gar nicht live, ne? Nee. Wie sonst immer. Ja. Wir senden jeden Podcast live, ja. Und auch diese Einspielung. Wir haben auch die Liveband, die Videospielmusik einspielt jedes Mal, wenn sie dann. Da brauche ich nicht verraten, dass es gleich ein richtig krasses Skyrim-Special bei uns gibt, oder? Ey, ein richtig krasses Skyrim-Special. Ja, von Wolf, der 30. Ja. Es sei denn, du bist schneller als jetzt. Oh, wenn du es in 17 Minuten hinbekommst. Ja, okay, mal sehen. Ja. Fast. Ja. Das Skyrim-Special wird super krass. Man muss auch mal die menschlichen Kosten, die dafür. Ja, Wolf hat tatsächlich 35 Stunden war jetzt hier. Ohne Schlaf. Ohne Schlaf und Alter. Maike ist um 6 Uhr morgens gegangen. Ja. Dann kam er hat drei Schnittmenschen den Tag verbraucht. Die Tage über verbraucht. Ja. Er selbst quasi. Er hat sich selbst verbraucht. Ja. Ja. Für Gesamtlänge 4 Stunden, 5 Stunden? 17 Minuten. Ja, aber dann auch geile 17 Minuten. Ja, eben. Ich freue mich sehr im wahrsten Wortsinn. Ja. Libido am Handgelenk. Aber, fernab davon, GTA 5, Los Santos, oder? Los Santos, ja. Ich war ja auch in Los Angeles, muss ich sagen. Ja. Wer war schon mal in Los Angeles? Alle vortreten. Nee. Aber fernab davon, die Stadt bietet halt auch einfach so viel mit den ganzen verschiedenen Vierteln, mit dem Aussehen der verschiedenen Viertel auch. Also das eine ist eher so asiatisch angehaucht, das andere ist halt, ihr kennt es ja. Mhm. Ja. Jeder, der schon ab und zu mal da ist in seiner Zweitwohnung, kennt es. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie halt die alten Erinnerungen, die man auch an Los Santos hat, jetzt ins neue Spiel portieren und welche Geschichten man darum strickt, ob man alte Charaktere vielleicht wieder trifft. Deshalb, das ist meine Erfahrung mit dem GTA 5 Trailer. Was ich an dem GTA 5 Trailer super krass fand und was mich gleich faszinierte, war die Bilder sozialen Elends, die man da gesehen hatte und die so deutlich waren, wie es bisher kein GTA zuvor behandelt hat. Also diese Zeltstädte, die sich unter gigantischen Autobahnkreuzen zusammenfinden, wo und das hat jeder, der in den letzten 2 Jahren mal eine ZDF-Doku geguckt hat, auch gesehen, wo da die Verlierer der Wirtschaftskrise unterkommen, deren Häuser verpfändet wurden. Am Anfang des Trailers wird sogar so ein Foreclosure-Sale-Holzschild in den Vorgarten von so einem typischen Einfamilienhaus gehämmert und die Themen, mit denen sich das Spiel beschäftigt wird, die werden, glaube ich, so ein bisschen angestoßen mit dem Trailer und das finde ich sehr, sehr spannend. Genauso wie wahrscheinlich die Thematik von illegalen Einwanderern, die in Niedriglohnjobs arbeiten, für die Amerikaner zu schade sind oder für die weil sie offiziell nicht legal in Amerika sind, für die auch kein Arbeitsschutz gilt und deswegen einfach so ein Pestizidflugzeug über die drüber düsen kann und seine Ladung abwirft und die Leute sich dann einen husten. Also dass man sich wirklich, also dass man noch ernster wird, das erwarte ich, weil diese Bilder, die auch einen gewissen Schockwert haben, also zumindest für jemanden, der noch nicht wirtschaftlich völlig abgeschmiert ist, aber schon die Angst hat, dass das irgendwann mal passieren könnte, ist das schon krass. Also es ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen wie die gesamte GTA-Reihe ein Abgesang auf den großen amerikanischen Traum, der jetzt tatsächlich in real life abkackt. Also glaubst du, dass der Hauptcharakter, beziehungsweise wir gehen ja davon aus, dass der spricht, dass die Sprecherstimme aus dem Off wahrscheinlich der Hauptcharakter ist? Oder einer der Hauptcharaktere? Es wurde suggeriert, dass es mehr, also es wurde nicht suggeriert, es gab Gerüchte, dass es, gibt es ja immer noch, Gesundheit, dass es mehrere Hauptfiguren gibt, die man spielen kann, das fände ich auch sehr reizvoll. Mhm. Es gab auch das Gerücht, dass der Typ am Anfang dieser ältere Geschäftsmann Tommy Vercetti ist. Aber was wolltest du eigentlich jetzt sagen? Nee, ich wollte eigentlich sagen, dass wenn er denn der Hauptcharakter ist, glaubst du denn, dass es quasi wirklich die Ausgangssituation ist, dass er noch reich ist, oder glaubst du, dass er vielleicht dann eben Opfer der Wirtschaftskrise wird und eben dort dann landet? Also vielleicht. Das kann sein, aber das wäre ein bisschen too much, glaube ich. Also wenn die Hauptfigur das wäre, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Profiteur davon ist, aber im Grunde sprichst du da einen ganz guten Punkt an, das könnte sein. Ich fänd's. Aber wäre das dann nicht der Holzhammer? Wäre das dann nicht die Holzhammer-Methode? Das wäre halt der Holzhammer. Nee, ich meine, nur am Anfang geht ja meistens bei GTA immer erst noch alles gut so und dann in den ersten Missionen oder schon in der ersten am Intro oder so, bam, geht's runter so als Beispiel. Dieser gescheiterte Drogenverkauf, glaube ich, in Vice City oder so. Als Beispiel. Aber die Idee ist mir noch gar nicht gekommen, aber es könnte echt so sein, ja, dass es sowas in der Art wird. Wäre wirklich ein bisschen plump. Ja. Deswegen bin ich auch gar nicht drauf gekommen, aber es würde andererseits auch niemanden stören. Du musst ja unten anfangen. Genau, er hat es ja einmal geschafft. Wer weiß, wenn es wirklich diese, also es ist ja jetzt eher alles spekulativ und es ist ja schön, dass man erstmal schön spekulieren kann. Das ist auch gewollt von Rockstar. Genau. Ja, wenn du diese Charakterstruktur hast, dass du mehrere Charaktere dort hast und darüber hinaus Fanboy-Tum, Tommy Vercetti ist dabei und ein anderer Charakter ist CJ und so weiter und deren Leben führen sich zusammen. Was weiß ich, da kommt noch Claude Speed dazu aus GTA 3 und GTA 2. John Marston. John Marston wird dann der Geist von John Marston. Marston wird aber ersetzt gegen Hayden Christensen dann von George Lucas, kommt doch dazu und dann könnte sich das alles zu so einem, so das große GTA Finale oder sowas, ja, Familientreffen, Finale. Ich habe so ein Machinima zuletzt gesehen, das hatte ich Simon kurz erzählt. Da ist so ein bekannter Machinima-Macher für GTA 4 Sachen, der hat die von GTA 4 hat er alle drei Hauptcharaktere, Johnny Klebitz, Nico Bellic und Luis Lopez dann genommen und auf den Times Square versammelt und dort läuft auf einmal der GTA 5 Trailer und die gucken sich den an und die sagen, ich gehe da jetzt hin und da sieht man nur ein Flugzeug, wie die dann nach Los Santos fliegen, ne? Da würde ich gerne, ich schnapp mir gerade mal dein Mikro, will ich was dazu sagen, weil das hat mir der Ede vor kurzem gezeigt, es passt so gut in diese Machinima-Atmosphäre. Ja. Es gibt auch so einen Vergleichstrailer zwischen 5 und den jeweiligen Stellen oder ähnlichen Stellen aus Los Santos. Jemand hat den GTA 5 Trailer mit San Andreas nachgeschrieben. Also so links siehst du halt das alte Ingame quasi und dann die neue Version und dann, ich wusste nicht, dass das teilweise ja wirklich identische Ecken sind. Mhm. Man denkt sich so, man hört's, aber das sieht wirklich beeindruckend aus, wenn du siehst, okay, das sind wirklich dieselben Orte, halt nur ein bisschen, ist schön noch zu sehen, vor allen Dingen, es sieht wirklich kacke aus, also in der alten Version, und da merkst du dann schon, okay, man kann sich nicht verdenken, dass sie lieber aus der alten Struktur nochmal was Geiles, Neues rausholen, weil, ey, das ist ja auch viel Arbeit, die sie da einsparen. Ich denke, aber in Teilen haben sie sich daran orientiert, aber es wird, glaube ich, sehr, sehr viel und sehr, sehr neu sein. Also der Unterschied wird schon sein von Liberty City zu dem neuen Liberty City, denke ich mal. Ich fand Felix' Punkt übrigens sehr gut, dass er gesagt hat, dass das erste Mal quasi ist, oder dass es noch nie so offensichtlich war und auch generell in Spielen gar nicht so oft diese Thematik da ist, zwischen Arm und Reich, diese Kluft. Mhm. Und wie du halt gesagt hast, dass es eben über Venice Beach, also über den Strand, du siehst die ganze Zeit die Jogger und du siehst die ganzen Leute mit Kohle und dann direkt ein harter Cut und dann siehst du eben diese Zeltstädte und du siehst Armut und du siehst Nico Bellic, wie er auf einmal kein Geld mehr hat. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Punkt ist, den viele gar nicht verstanden oder gesehen haben in dem Trailer. Die halt nur gesehen haben, okay, das ist coole Grafik, ja, okay, ist das jetzt, was macht das Flugzeug da? Ach, das fliegt erstmal nur rüber. Ja. Und dann sie verstehen gar nicht, dass Rollercoaster dorthin. Es wurden viele analysiert, aber man muss fast schon sagen, nur sehr, sehr oberflächliche Sachen. Ja. Ne? Aber genau so ging es mir zum Beispiel mit dem Flugzeug. Ich habe das beim ersten zweimal gucken überhaupt nicht gemerkt, dass die Pestizide abgeworfen werden. So, ich war teilweise, du achtest dann auf irgendwelche Details, weil du Nerd bist. Und Felix hat mich darauf erst hingewiesen. Und ich bin einer von diesen Leuten, die ein paar Sachen auch übersehen haben, weil das auch so schnell geht. Und das ist echt schon, ich hoffe, dass es vielschichtiger wird noch als die alten. Aber im Grunde glaube ich, es wird in die Richtung, die Felix auch schon angedeutet hat, so. Bin echt gespannt. Ich bin auch gespannt, ob sie das rocken. Also ob das wirklich so eintritt, wie ich das jetzt vermute und ob sie, wenn es denn eintritt, das auch umsetzen können. Weil also eigentlich sind Videospiele nicht sehr stark im Bereich Aussage. Also gerade bei so präzisen Fragen, gesellschaftlichen, halten sie sich ja oft vage. Also, dass man nett und hilfsbereit sein soll, das habe ich da Zelda jetzt auch gelernt, aber immer so versteckte Bashes jetzt hier. Sie treffen halt kein konkretes Statement. Und das müssen sie auch nicht, aber es ist trotzdem spannend, wenn ein Spiel es versucht. Mhm. Also, ich erwarte keine Message von einem Videospiel, das ich spiele, aber wenn es versucht wird und ich glaube, das ist am ehesten bei den Leuten in den richtigen Händen. Ja. Erfahrungsgemäß wird Rockstar, glaube ich, noch einen weiteren Rollout haben von mehreren Trailern, die danach folgen, die noch dann quasi die Spekulation entweder anfachen oder Sachen beantworten. Zum Beispiel bei San Andreas war es ja auch so, dass sie nur Los Santos im Anfang gezeigt haben im ersten Trailer und dann die anderen Sachen ja später, sodass du was erfährst, was dort passiert. Es wird noch ein bisschen übers Release-Date spekuliert. Ich glaube, bewegt sich jetzt mittlerweile, ist es Frühjahr 2012 oder Ende 2012? Schon Frühjahr 2012 finde ich sehr optimistisch. Aber du hast ja auch davon gesprochen, wie schnell die Output kreieren können und eventuell schaffen sie es. Und also ich war immer, das erinnert mich jetzt wirklich an die guten alten Zeiten, 2000, 2002, 2004, wo man wirklich die schäbigen Englisch ins Deutsche Übersetzungen von auf Gamefront gelesen hat, was es für neue Features gibt und wie man die sich dann vorgestellt hat. Und komisch, das war letzte Woche, wo ich schäbige Übersetzungen gelesen habe. Wusstest du, dass die neue Xbox ein Silberlicht haben wird? Ja. Ach, ja. Mehr sage ich da nicht zu. aber man kann wieder schön spekulieren und schauen und aus irgendwelchen Quellen tauchen immer einfach Gerüche und hier Gerüchte auf. Natürlich, da tauchen sehr viele Gerüche auf. Kleine. Ja. Ich versuche gerade klar zu machen, wie er in einem Podcast mit euch verkehren muss, wie ein Keil muss er sein. Er darf keine Millisekunde Leerpause, muss Grieche sofort ins Gesicht. Am besten anfangen mit und dann denkst du schnell, so wie bei einer Raterunde. Ja, wie in der Schule. Aufzeigen und dann drei. Bitte. So, jetzt erwarte ich aber auch was Gutes. eine Frage ist ja auch. Genau gemacht. Das Eier kam mir zu falsch. Ich wollte eigentlich darauf hinaus. Grafisch spekuliert, also gibt es Spekulationen eigentlich, ob es Current Gen ist oder ob es dann vielleicht doch Next Gen werden wird? Grafisch ist es ja doch schon Current Gen. Also Grafik sehe ich Xbox und PS3 nicht mehr da momentan. Natürlich Wii U vielleicht noch. Ja, oh Gott. Ja. Sicherlich. Großer Spaß. Ich war tatsächlich fast am Überlegen, dass ich mir dafür, wenn das Ding da ist, den PC mal aufrüste, weil ich jetzt, also die Grafik in 60 Frames und ein GTA in 60 Frames hätte ich schon Bock, ehrlich gesagt. Ja. No? Weil also es ist einfach so persönliche Präferenz für irgendjemand, muss sich ja das PC auf der Maschine reden, wenn es soweit ist. Und wenn nicht dafür, vielleicht für was. Habe ich mir hier gerade mitgenommen, von wegen PC. Ja, ich habe mir hier Anno 2070 mal mitgenommen. Ja, Spielen nämlich auch PC-Spiele. Wir finden nur die meisten doof. Ja. Oder aber. Das fliegt mir wieder um die Ohren. Das ist natürlich nicht so gemeint. Das war nur ein Witz. Wir spielen wirklich gerne PC-Spiele. Simon hat im Cast gesagt, PC-Spiele sind kacke. Und alle, die spielen auch. Und Kingdom Hearts. Ah, nee, das bin ja ich. So. gar nicht erst anfangen davon. Aber ich finde ja generell Konsolen kacke, die nicht mit Xbox beginnen. Und das ist ja. Ach ja, stimmt. Also, Chris, das kannst du echt nicht machen, Chris. Also, damit beleidigst du alle Leute, die PS3 und PC mögen. Ja. Ey, es ist mir eigentlich egal. Hauptsache, es ist ein geiles Spiel. So, ich spiele auch Wii. Wenn Donkey Kong rauskam, habe ich Wii gezockt. Ja. Möchtest du jetzt eigentlich im Moment gerade Wii spielen? Ich habe da so ein cooles Spiel am Start. Das kannst du einspielen noch. Ja, aber zu Konsolen oder Plattformen oder generell wurde gar nichts gesagt. Es wurde nichts gesagt. Also jeder denkt einfach PS3, Xbox, PC. Interessanter als die Plattform, man vermuten kann, finde ich das Release-Date. Wann kommt das raus? Ja, aber vielleicht ist es ja tatsächlich Wii U exklusiv. Ja. Also Wii U exklusiv. Stellt's euch mal vor, ey. Ja, ich glaube, das wäre einfach auf. Dann würde die Wirtschaft zusammenbrechen. Ja, würde das passieren, was in diesem Trailer gezeigt wird. Ja, ich fände es interessant in der Hinsicht, was einfach wirklich da der Arsch am Dampfen wäre, sozusagen. Ja. Ne? Wenn das dann raus. Exklusiv für Wii U und dann nur, was weiß ich, in der Japan-Version erhältlich. Ohne Untertitel. Ja. Ich fände von wegen Release-Date her so ein Frühjahrs-Release-Date eigentlich ganz praktisch. Da würde ich wahrscheinlich direkt vom Mass Effect 3 so langsam mich dann dorthin bewegen in das Spiel rauskommt. Ja, bringt es am 22. Mai raus. Das ist mein Geburtstag. Nehme ich mir frei und komme hier gar nicht hin, sondern spiele GTA 5. Frei bekommst du mich nicht, du musst mich frei nehmen. Jetzt bekommst du das Recht nicht frei. Ja, richtig. Aber Mai klingt gut, aber so November rum mal wieder, das wäre, glaube ich, nicht die Zeit, weil da halt die... November passt nie. Sich selbst da stapelt sich immer alles. Ich bin jetzt schon erschlagen. Das ist wie bei Rayman. Habt ihr das mit Rayman mitbekommen? Das ist eine Sache, die man unbedingt ansprechen muss. Was denn? Der Erfolg von Rayman soll sich darauf auswirken, ob es ein Beyond Good and Evil 2 geben wird. Warum? Ja. Das hat alles zu tun. Ich hab's nur gelesen. Das Gegenteil von salomonisch. Das ist salmonellisch. Salmonellisch. Nico Bellisch. Das ist Scheiße. Ja. Also ich hab's nur gelesen und fand das sehr, sehr frech. Naja, wenn Rayman. Vor allem, sie veröffentlichen das jetzt mit Call of Duty, Battlefield und all den anderen Spielen. Und eigentlich ist Rayman ja ein geiles Ding, glaube ich. Du weißt genau, dass dahinter eine ganze Entwicklerabteilung sitzt, die sich am Kopf greift, Facepalm, kollektives Facepalm. Und die alle sagen, diese Arschgeigen von wer auch immer dafür verantwortlich ist. Weil das ist offensichtlich dumm. alles, ja, das dahin zu legen, ja, das Ding irgendwie falsch zu bewerben mal wieder oder so, einfach in diese Zeit überhaupt, dann bringt's doch im Sommer, weißt du, das ist so bescheuert. Auf jeden Fall. Das hättest du auch nächstes Jahr noch im Sommer bringen können. Okay. Also die ersten Wertungen gleich aus. Hm? Ja. Die ersten Wertungen eingefahren übrigens, Raymond, 9,5, 93%, 89%, ja, richtig krasse Sachen. Hoffen wir, dass es nicht nur so ein Kritikerliebling leider wieder wird. Kannst aber davon ausgehen, ja, Beyond Good and Evil. Raymond Origins, wir haben ja das Repeating Video von Buddy gesehen, das ist ein Team von 15 Leuten, die das macht. Also das wird sich sicherlich refinanzieren. Ja, mal sehen, was dabei rumkommt. Aber zum Glück GTA, egal ob es jetzt im Frühjahr oder im Winter kommt, ist ein Spiel, was, glaube ich, relativ resistent ist. Ja. Ey, wie viel Kohle die scheffeln werden mit GTA? Die werden so viel Geld machen. Die werden so viel Geld machen, sie können sich ihren Arsch vergolden. Oh, okay. Das konnten die Arsch vergolden sollte, glaube ich, auch unser richtiges Schlusswort hier sein, weil goldiger als das können wir nicht werden. Wir haben sie tatsächlich allumfassend besprochen, die GTA-Serie von den Anfängen bis zum Ende, bis ich versteck den Counter einfach mal wieder, bevor alle Leute weinen. Weitestgehend alles. Wir sind bei Minute 222 gerade hier. Also iPhone auch besprochen? Schnell aufhören. Naja, ich mach eben. Das iPhone auch besprochen? Die iPhone-Version? Also, weil die ist tatsächlich nach Hause. Es kommt GTA 3 für iPhone. Die ist tatsächlich richtig gut. Echt? Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Aber ist nicht da. Und die Nintendo DS-Version ist ja auch super. Darüber haben wir kurz gesprochen. Ja. Okay. Ja. Ich bedanke mich in Abwesenheit bei Sebastian und Anne und dann nochmal an meine fleißigen mit Chris, Simon und natürlich Felix, der seinen ganzen Nachmittag geopfert hat. Und da kommt dann nur Anne auf das Teaser-Bild oder was? Ich hab doch ein Bild. Weil du sie süß findest oder wie? Ich mache jetzt ein Bild von euch allen. Wir können ja in die Postkarte von Annes Kleid eingefügt werden, sodass man es fast. Na, Anne kann gerne präsent, sehr präsent auf dem Ding sein, aber wenn so viele Leute mitarbeiten. Ja, aber räum mal die Cola-Flaschen auf. Die Cola-Flaschen. Gut, dass du es schon in deinem Kopf eingespeichert hast. Die Digger heißen Cola-Flaschen. Das ist doch schön. So, ja, so richtig. Gregor war zum Glück nicht dabei. Das ist doch ein süßes Bild, ja. Ist doch schön. Man sieht, dass wir in der Ecke sitzen. Ja. Ich lass da Jay einen schönen GTA-Filter drumherum machen mit allen. Dann sieht es auch viel, viel besser aus gleich. Und viel motivierter. Ja. Nee, ich bedanke mich aber an euch allen. Hat mir immer wieder echt großen Spaß gemacht. Speziell dadurch, auch wenn jetzt hier gerade aktuell kein GTA-Teil ansteht, einfach das Feuer war wieder ein bisschen geweckt durch den Trailer. Und es ist eben eine meiner liebsten Spieleserien. Und von vielen von uns allen auch. Man hat gesehen eben, wie im Karussell hier die Leute durch. Jeder wollte was zu GTA sagen. Und das sagte schon einiges drüber aus, was diese Serie, egal in welchem Teil, wirklich für einen Appeal hat. Ja. Großes Zeug. Also, danke nochmal an alle und ich sag hiermit Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ich habe mehrfach Tschüss gesagt. Sag doch nochmal. Jetzt habe ich dreimal Tschüss gesagt. Egal. Ja. Tschüss. Isn't it a shame you can't buy napalm anymore? I sure could use a barrel of the stuff. That, or a remote-controlled explosive device. But like draining the wetlands to build golf courses, it's progress. Just like my hair. I love that show. Some of the values are a little old-fashioned, but it's good entertainment that shows the value of patriarchy in our society. And speaking of fatherhood, next is a man who has listeners and some of the staff laughing through tears. Maurice Chavez, with Pressing Issues. Okay, hello and welcome to the show. This is Pressing Issues with me, Maurice Chavez. At one time, my show was buried in overnights. But now, I am a man on the way up. Today, helping me to press the issue and separate the sweet juice of truth from the pulpy discharge of lies and misunderstanding, we have technologist Martin Graves. First, Martin, please explain to every person listening at home what on earth a technologist is. Hello, Maurice. I'm all about the future and about how technology has the power. That's very interesting, Martin. But let me finish my introductions first, okay? This is my show, a public service to Vice City. Just ask like the man who takes your dead poodle and mounts it on a commemorative plaque at Petstuffers. But how can we worry about our elderly family members or dogs soiling themselves when there are nuclear missiles aimed at Vice City? It is well known. Vice City is a prime target, as the Russians hate our speedboat culture and enormous melons. But enough of orange analogies for the moment. So a technologist is... I'm sorry, there are other people on the panel. I said, I should press the issue, my friend, not stroke your ego, okay? I don't like that. Please, where do they get these people, eh? Okay, bueno. Next up, we have America's favorite female industrialist, Forbes Waverly III. Hello, Forbes. Hey, Chavez, can we get on with this? There's a real estate closing I have to get to. Has someone got a light? Certainly. And my, those are very empowering cigarettes. Interesting name, by the way. Kind of manly. Not exactly gender-specific, but hey, what do I know? Nothing, clearly. Moving on. Finally, on our little panel of experts, here to press the issue, we have a woman who is a local activist, attending every city council meeting to mouth off. Intense public activist, Bryony Craddock. Hello. Nice to meet you, Bryony. You know, I can't help but notice you are wearing a half shirt and have a large belly. Are you by any chance pregnant? Yes, obviously. Look at me. What do you think? That I was just a fat bitch? Typical patriarch. Hey, okay. Hold your temper there. You know, to my people, fertility is very important. The Aztecs all went sterile from UFOs. I read it in a book. Who is this guy? Yeah. Thank you, Mr. Grace, for chiming in there. And goldfish live in trees. Welcome. Okay, as I was saying, a pregnant woman is very beautiful. Is it your first? No, dumbass. It's my 16th. 16? Yeah. Good Lord. And as my people say, the Grand Canyon is a very big place. And if you're going, please, take a flashlight. Are you not worried about overpopulating? Well, someone's got to make sure we aren't overrun. Plus, I'm producing nothing but top-quality offspring, Mo. Oh, please. Hey, excuse me. It's Maurice, please, okay? Not Mo. I'm not a farmer. I'm trying to build a career here, eh? A reputation. A pathway that will take me all the way to the Pulitzer. You know, if public radio cannot influence policymakers, I don't know what can. Bribes, blackmail, blowjobs. Yes, debate, please. Wow. Healthy debate. A young idea. Getting pulled into maturity by people who know. Go-getters on the path to being broadcasting superstars. One day, I will be a news anchor on a major station. Let's press the issue. What issue? I was getting to that. Okay, listen, all of you. You know, this show only works if you let me speak. I'm the ringmaster, okay? You're the lions. You clap like seals when I say something. And then a clown comes and scoops up my poop. And the children clap. And this, my friends, is show business. Ugh. So, let me do my bit. Okay, lady? You are so rude. I'm a mother. I take priority. Please, miss, let us press the issue first and fall out later, okay? Now, in today's hectic society, in this age of mini portable filing systems you carry everywhere so you know the date and the phone number, of high-tech wristwatches with digital readout, in this crazy time of condominium development and junk that has been turned into buns, anything is possible. American workers are drunk. Factories are shutting down. Youths wearing leather moccasins and piercing their ears. And even the family itself is under threat. Dear God, no. Yes. And as that drag queen in charge in Britain said, there is no such thing as society. So let's press the issue. Modern life in 1984. Crazy or what? Is that it? Modern life? Crazy or what? That's an issue? Oh, you are so pathetic, Mr. Hola Man. I was told we were here to discuss labor issues, to discuss deregulating the corporate shackles that are strangling this town. What kind of pathetic loser journalist are you? Yeah, take another drag of your ciggy, Waverly. You know, you make me shiver the way you look at me. Like I shiver in the bathroom, looking down at the urinal. And I say, man, that's a lot of men's hair. Then I say, Maurice, you are packed full of testosterone. You are massive! Ew! Is it just me, or is it just this angle? What was she talking about? My little boy got the job done. But you know what? I'm drifting. The fact remains, they are the same thing. For the working man, too much work. For the fat cat, or in your case, very thin and sexless, nicotine-stained cat, too many regulations. The working man wants spare time and spare money to indulge his hobbies, like strip clubs and alcoholism, while the fat cat wants increased profits to pay for divorces and having uncooperative spouses killed. How do we use modern technology such as the enormous shoulder pad or the espadrille to make life better, eh? Not worse. Martin Graves, you work in the field of technology. What do you think? I'm glad that finally, because I've been here. I think the single most incredible thing in the whole universe is the human spleen. Apart from the giraffe's neck. Please, somebody shut him up. Miss, don't be angry. We have the power to save ourselves, and technology is the solution. In less than 5 years, manual labor will be entirely obsolete. I have no idea what you're saying. Go on. In el 20, I can't, I'll get a dictionary. Shops will be staffed by robots. Robots. Coal will be mined by robots. Dogs will be worked by robotic cats. Even the dogs themselves will be robotic. I mean, if you think you want a baby, but don't know for certain, you'll have a robot baby you can build and raise instead. It will drink oil instead of milk. You're a robot. Yes. That's great for the economy. I wish I was a robot. God, that's atrocious. That is inhumane, sir. You're very narrow because you're from low income. Excuse me? Nonsense. Because it's already happening in Japan, Australia. Did you know one of two babies born in last year in Sweden was a robot? And the rest already act like them. They have the happiest society on the planet. Are they making these robots? What are you talking about? I feel like I'm alone in this room. Do robots ever top themselves? Are they ever on top? They're usually bottom. Do robot women ever spend all your money on shoes and complain about how you empty the bank account of $5,000 to own the future? An electronic future? They don't have the conception. Do robots invent idiotic religions? No, but that's but not nothing, the point. You silly little tiny person. Excuse me? Excused. What's the difference between an electronic friend I make in my bedroom and the unnecessary fetus you're carrying right now? All right, we both made them. Who are you to say your method is better than mine? Who made you God? You are revolting to use God's name that way. How dare you speak to a pregnant woman like that? Oh, shut up, sweetheart. What? Stop it with that pregnancy stuff. So you've knocked out a few puppies. Good for you. Oh. You expect this little jerk with his midget dick to be nice to you? I don't understand why this is even an issue. This country was founded on the fact that we should take land from whomever. In this case, alligators and swamp people. What the hell? Florida is about development. What? And I didn't move down here from my beautiful Connecticut to have some hippies stand in the way of progress. My father ignored me throughout my childhood so that I could have loads of money and buy designer shoes and be mean to the help. I don't have time to bang the help, much less be down and out for 9 months. Pregnancy ruins a body. Please, you can just tell by looking at that enormous elephant sitting across from me. Somebody get me some ice cream. What do you know? What would you know about any of this? You are barren. And I'm helping the economy. It is a vast wasteland in that uterine excuse for a body you have. I'm really not happy about the anti-family tone of this panel, especially people who put mothers down. Mothers founded this country and covered wagons with full uteruses. If you didn't have a mother, you would be asexual. And then what would you do on Friday nights when you get lonely? Get a hooker like my husband? Split into two? Mitosis? I mean, you can't raise a kid in this climate. Thank God. These commercials these days, like little Lacey Surprise. It's disgusting. It's immoral. I like that ad. Certainly, it is a little vulgar. Imagine charging that much for children's underwear. It's impossible to keep my kids from mimicking what they see on TV. All mine wants to do is yell and scream and shout and kill foreigners. What the hell is he watching? He's been watching the State of the Union address. Good kid. And thank God we campaigned successfully to get Crow off the radio in this town. That album was indecent, and I don't like it. And nobody should be able to buy it ever, yes, ever. Yes, yes, yes. But you know what? I quite like this album. It's so moving. Sounds like El Futuro Blanca. Shiva's got a shiv. And Wet Children in the Rain. Oh. The one that got him in the most trouble, eh? But what is art? Someone explain that to me. Is it tossing cans of paint and chickens into a jet engine? Or is it leaving your friends behind so you can make a lot of money? Like when Crow left Ambulance so he could sing the tune Red Scare. A song about a young woman in the middle of the Soviet bureaucracy that is late for her period. We certainly are pressing the issue. You know what, mister? That kind of trash doesn't need to be on the radio. Especially songs about doing yoga and how to make love for 3 days without coming. Ooh. I don't know what Aztec jazz or Carl Jung is, but my kids shouldn't be exposed to it. Well, all of this spawning leads to one thing. Unworkable economic systems. What? TV shows with 3 boys and 3 girls sharing a bathroom. It's obscene. In my house, where rich people live, we have 6 bathrooms per person, and only the men shower together. Kinky. It's how we were raised. You know what happens when you have collective ownership, a man will come use your tractor and your wife. And I'm not just talking about baking biscuits, dear sweetheart. God. I'm talking about making sure that bun in your oven is yours. What? About owning the oven. About owning the whole bakery. Listen, I know it's mine. I haven't even left the hospital bed from delivering a baby, and my husband is already on top of me, wanting a new one. Oh, he's a red-blooded American man with a full working penis. He says he's only attracted to me when I've got that motherly glow. I think you're all getting a little too personal. Excuse me? I'm just giving my opinion. I think you're getting a little too personal for this. Gestation's a lie. Science. You should hear what they're teaching young minds in science class in college. Homo superior? Yeah, right. Listen! Education should be privatized, and I don't care whose land we took. This is today, and it's simply not fair that I can't run bingo and sell tax-free cigarettes in clear slums, all because of some hideous, puritanical streak in people. Religion has everything to answer for this. Technology's my religion. For me, an electronic calculator is like the Bible. People used to try to understand the universe through things like parables and abstract ideas. Now we understand it completely with numbers. I can type things and turn the calculator upside down and spell words. Now this is something I'd like to see. Sure, and I know for a fact that life is completely pointless and meaningless. If I have an imaginary friend, I'd be put in a home. But if you let a man wear a dress and write a book about it, they call you a saint. Life is random. Religion is for the weak. I could be killed tomorrow. Thank this God. Woman right here could sit on me with her stomach and kill me. I have a painful hemorrhoid. Whenever I think about killing people, or when I write a computer program and hit delete, I know it is the end for those lines of code. And quite frankly, that makes me feel good. You're a sad and lonely man. You have some very strange ideas. You should probably go into politics. Bryony, can technology really save the day? Is religion pointless? It's patriarchy, this kind of talk. Calculators are a way of keeping women down, just like slide rules were in the 60s, of ruining families. Have you got a family, Maurice? In my opinion, we are all one family, really, especially in Utah. And you have a lot in the car. Sometimes you stick 10 of them. You know what, mister? If you did, you'd understand. This city has lost its soul. It used to stand for something. Now it's just about real estate speculation and cocaine dealing and tax avoidance and gunfights. All vital parts of the economy. What? What exactly did this place ever stand for? For freedom, my friend. For freedom. In a much controlled way in which everyone is alike and looks alike and is just like me and can stand on their front lawn with a 12-gauge shotgun. That is democracy. Stop talking! And so it would seem. Anyway, let's take a quick break to discuss this station's funding problems with Jonathan Freeloader. Over to you, Jonathan. It's me. Oh, hey, Michelle. Hello, so you haven't got a family, you little turd? No, what are you doing? How many times do I have to tell you? I'm pregnant, you asshole. Michelle, please. Either marry me or pay for me to have it sorted out, but don't ignore me. I'm not some cheap slut you can treat like this. But we are on radio, my dear. This is hardly the time to... Hardly the time? What do you know about the time? Michelle? When I found you, you were a failing clown working the birthday party circuit for juvenile delinquents in corrections institutions, getting your clown hair set on fire. I have been in this business since you were making dogs out of balloons. I made you, Maurice Chavez, and you treat me like a lady of the evening? We're both consenting adults. You said no commitment. I'm going to get you, Chavez, you little shit, if it's the last thing I do. Please, Michelle. Okay, there, you see? Healthy debate. Give generously. It's a great cause. I make a meager salary and... You revolt me. Oh, stick it, you self-righteous bitch. Maurice Chavez is done with you. I am going to have an agent, and maybe someday a car with T-tops. This is a perfect example of why the government shouldn't be funding the media. It gives people ideas above their station. This histrionic sow should be working in the fields, not giving people ideas they don't need. Such as? Such as holidays and sick pay. If something is good for the economy, it's good for the country. Period. Otherwise, you must be Russian. Americans need more patriots. Patriots carry guns and shoot British people on sight. The British are obsolete, like Fortran. I mean, the metric system. Don't make me puke, Britain. They measure things with rocks over there. Okay, I just peed a little in my pants. Hold on, what? Okay, I'm being told we're running out of time. Seems so quick. Yes, you know, I would like to keep going with this panel, but as they say, if the elevator cable snaps, if your life support machine fails, and there's a nuclear missile hurling towards your hometown, find the woman to hold, even if she is a frigid mess who only cares about draining the wetlands. I want to talk about the beauty of motherhood. Not again! Many men found pregnant women attractive. Yes, yes, but in the same way a car crash is sexy. But really, afterwards, all you are left with is a broken wreck and a puddle of antifreeze. And the muffler is like a placenta, I think. I don't know. But what I do know is I am Maurice Chavez. This has been Pressing Issues, and I think we have shown that liberal debate is well and healthy and living alive and in America. Martin Graves. Thank you. My closing statement? No. Technologist and future serial killer. Forbes Waverly. Hateful capitalist with absolutely no human soul and That's completely me. Sexless. Bryony? Bryony, are you okay? Do I look okay, you dumb shit? I'm going into labor. Quick, somebody do something. Ay, Dios mío, what? I have a robotic thing for this. My water that's broke. Beautiful. I need a cigarette. Pressing issues, good first American breaking. Water that broke. Oh, my God. Something's wet on me. What's just relax. I need a cigarette. Let it I out. I can't handle this. Okay. Her hemorrhoid just popped. Does anybody have... Do you here. Have any... Your head is crowning. Ew, that's it's disgusting. Wait, so someone get some put power. Put it back and, in. Just and really, put that's all we have time for. Just breathe. This is she's making a mess of my studio. Get her out. Ay, Dios mío. This is some stressed out mess. I don't even think I can go near one of those things again. It's disgusting. That was Pressing Issues here on VCPR, hosted by the intelligent and topical Maurice Chavez, whom I've been calling for a week and doesn't seem to ever answer the phone. We've really got to talk, Maurice, and I mean really. I'm not a cheap slut you can just use. This next show is brought to you by Unplanned Parenthood of Starfish Island, Maurice. Don't wait until the last minute to take care of important business. Now it's Bait and Switch with Larry Joe and Bobby Ray. Woo-wee! Hot shit, you got one, Bobby! Woo-wee! Yeah, well, fishing for me is more than putting food on the table. It's about mud diving, beer chasing, and gator wrestling. Yeah, domestic violence and a deep-seated hatred of foreigners. Hell yes, that too. It's time for Bait and Switch! Woo! Guns! Glory! Guns! Fish! Boats! Death! Death! Death! God damn, that feels good. Bait and Switch, Vice City's only radio show devoted to water sports. Power boats, water skiing, furry flounder fishing, and dialectical materialism. Oh, wrong script. Who wrote this shit? Tits! Yeah, that's more like it. And tits. It's Bait and Switch with Larry Joe and Bobby Ray, only on VCPR. Well, welcome to the show. And we're going to start the show the way we always do, with a prayer. All right, let's fuck up some wildlife. Amen to that. All right, now today's a special episode of Bait and Switch, coming at you pre-recorded from the Vice City Boat and Sports Show. Man, oh man, this place is incredible. Now, there's so many boats and guns, you put them together and I'm in gunboat heaven, I tell you what. And later on, we're going to be talking to some folks who know a lot about guns and boats, including one lucky guy who's turned his passion into a job. State Executioner Jason McKay. I love that guy's work. Hell yes, it's a deterrent, you know. Now, we'll also talk to a couple of boys from the Panhandle who've invented a new kind of dynamite fish. But first, our regular feature, you and your boat. Now, let's talk about the fundamentals of what to have on your boat. This is a bit akin to last week, but then it was about the basics, and this is about the fundamentals. You know, I mean, it's a big difference, but not one I care to explain right now. That's right. That's one of them things. Either you get it or you don't. It's like herpes. Really. Absolutely. The most important thing is not to bring the old lady. Leave the women folk at home. Amen. They get bored and they ruin everything. Testify. Fishing with your best friend is a lot of fun, man. Couple of men on a boat, we're out in nature, we're all alone, we're hungry, we're happy, just like in caveman times. These are the simple pleasures no one understands no more. That's right. Now, it's important that you choose a body of water not too far from your house. You don't have to drive very far or at all to get home. Now, after a day of fishing, you're gonna be drunk if you've done it right. But since we're volunteer policemen, we don't get in no kind of trouble. Yeah, Larry. But folks should also make sure it's a real body of water. I once drank a case of lager. I got real morose and down and shit. Got some dynamite. Went manatee hunting like you do. Blew the shit out of them bastards. Only when I sobered up, I saw the police and the ambulance and stuff, that I realized it wasn't a proper waterway. But the local... fucking water park. That's what it was. It was the local water park. What the? I was fucked up, man. But those bitches was fat. They looked like goddamn manatees. Yeah. Not a good day's fishing. I killed 19 people. 19? And if you screw with me, I'll do the same to you. Jesus, Bobby. You back in Nam? Fuck no! We came out of that together, remember, Bobby? I mean, you saved my leg. Not a good day's fishing. Thanks. Thanks a lot for that, Bob. Thank you. Moving on with the show. Yeah! You got a beer, LJ? Hell no. No? Hell no, not a beer. I got a fucking case of beer. Drink up, boy! Man up! Nice! Yeah, that's gonna be some good fucking show, I'll tell you what. Yeah, that's right. Yeah, goddamn, Bobby, you're a regular wind tunnel in there. Holy burping, shit, fishing, smells fucking like a fucking camel. Man, you crack me up, man. Thanks. Drinks! Yeah. That's the good stuff. You know, LJ, I just want you to know. I mean, man, you mean a lot to me. A real lot, man. Fishing in these parts, see, it's all about selecting the right way to go after your prey. You really gotta think about how to approach the fish, you know? What kinds of pole you gonna use? And make sure you use the right bait. I mean, I use a stink bait by rubbing night crawlers or grubs on my junk. Real nice. It's unresistible, my junk. Legendary. It's true. They still talking about it in the platoon. Every time we get back together, every single Memorial Day, we always hear about the smell of his junk. Yeah. Hey, when you're in a foxhole, you gotta do what you gotta do. Well, I've seen fish just jump straight out the water and bite his nuts. Remember that time in a foxhole? Me, you? No, I believe I blacked out that time, and I never did find out why. You said you're sure it was the Viet Cong did that to me. You're a host. Talk. I'm sorry. Tell you, fish can't resist a good stink bait. Or a jerk bait. I do that a lot, too. It's really primal, you know? I mean, what am I going to do? Fishing makes me horny sometimes. You know what I'm talking about, Larry. No. You know, it's like football, you know, in the changing rooms after a big win. Whoa, hey, watch out, Bob! There, got the fucker. I'm telling you, man, fishing and hunting at the same time is good, too. Oh, yeah. You know, because you don't have to pick between the two things you like equally, you know? And people don't judge you unfair for it. You know, like some folks who get all judgmental and shit and start calling it a sin. Hey, listen, you're fishing inland from Vice City, waiting for bass and lily pads filled with gators and snakes and copperheads. That's a snake. All right, well, anyway, it's always a hoot. Now, the way I see it, something's gonna get it. You know what I'm saying? Man's gotta eat. That's right, man. You know what I do? I lure him in with my big shiner, my rod tip, dancing on the edge of the water, just waiting for a big, wet bite. You wanna see? No, I do not, Bobby. Look, when you catch that big one, that's what I'm trying to say, you gotta wrestle him in a boat. It feels so good to pin something to the ground, you know? They're wiggling around, they're trying to resist. You know, when you're out there, it's easy to conceive of men without women, you know? And, like, women without men. You know, about three of them, you know? Like, I don't know, Swedish or some shit. You are out of your fucking mind, you know that? Hey, listen, most important of all, make sure you sink every penny you own into a good boat. Yeah, because then they can't get any of that alimony, you know what I mean? No alimony for the bitches. Yeah, because women are trouble. Amen. Let me tell you something. That's why when I go to a strip club, I tear the bills in half, and I get two stuffs for a buck. Women are teases, and they only care about money. Sick of it. Kids, you listening up? Hey, and you know fishing's competitive, too. I mean, trying to break the sound barrier to get to a fishing hole early in the morning is a great way to spill the cooler full of beer and knock the transom and bottom half of your motor off your boat, you know? I mean, 50 boats going 0 to 70 in 15 seconds all in the same body of water in the dark at 6 a.m. while drinking? Woo! Now that's having fun out in nature. That is fucking conservation. And if turtles or liberals or anybody else gets in your way of your good time, just shoot them. Survival of the fittest, man. That's how I got here. I mean, to think there were a million other sperm I had to compete against swimming around in my mom's love tunnel. What the hell are you talking about? Thank the good Lord is what I'm trying to say. Because I am the highest form of life on the earth, all from that one day. That and because I got these thumbs. I call them trigger bitches. That's what I call them. You know what? Whatever. Let's take a quick break. You're listening to Bait and Switch, and even though the environmentalists cry every time we say it, this is VCPR, Vice City Public Radio. And this is Jonathan Freeloader, formerly of Channel 4 News, now here at half the pay because that's what public radio is all about. Doing good. Feeling very good about yourself. But like I told my divorce attorney, I'm going to starve that bitch. Bait and Switch is brought to you by Double Ott Lager Beer. When you're trying to ease the pain of life with a TV cowboy for a president, do it fast with Double Ott Lager. Now back to Bait and Switch. Okay, you're back on Bait and Switch. Now, me and Bobby here was just talking about these do-gooders trying to save the whale or the giraffe or the manatee or the platypus or the echidna, whatever. Now, when I'm fishing a good spot in a cove or open ocean, that big dumb sea cow just gets in my way. I saw a manatee at the Vice City Aquarium last week. It let out a feces the size of your head. Yeah, and I tell you what, I don't want anyone coming in my bathroom and watching me do a number two. Oh. Okay. So, remember, survival is important. We hunt to kill, but nature hunts us to kill, too. I meant that. If you get stuck out in the bush and you had to stay warm, say, what would you do? Look, hey, man, a man's got to live off the land, That's you know? That's right. You got to be prepared to wrap yourselves in plastic wrap together and share the warmth, man. You know, hey, two bodies pressed together and, you know, it's cold, you know... You do what you gotta do, man. Or as an alternative to that, you know, you could could just bring some gasoline, set something on fire. Yeah. You know what? That's it. Burning shit is great. Hell yeah. Fuck, burn people too. I don't care. That's how we won Nam. Any scrubber forest should do it, really. So that's it. Everything you need for a successful trip into the wilderness. Yeah. We got boats, fishing poles, high-quality ordnance. Beer. We got more beer. Yeah. And a buddy. Don't forget a buddy out there. Yeah, and you'll have yourself a good old time. You know, some Indian tribes have beauty contests where the female contestants have to kill and slaughter a sheep. I mean, to see a woman all covered in blood and sinew, what I'm saying is, they're all rabbit bitches anyway. Yeah, amen to that. Amen to that. Now, that was this week's You and Your Boat. You're listening to Bait and Switch with me, Larry Joe, and my co-host, Bobby Ray. No. Wait. We're more than co-hosts, all right? We're buddies. I'd take a bullet for you. Well. A big load in the face, bro. Yeah. What? We're best buddies, is what I'm saying. Sure. I mean, we did that thing together, but we're best buddies. No, we did not do that thing. No, now, you asked and so. I said, no, we could we not did do so. That. We did we not became, do that. We became blood brothers, okay? Oh. Yeah, after you cut your hand, taking that treble hook out of that C&I dog, you accidentally snagged. Right. Yeah, that. That's what you're talking about. Of course. I mean, we have the best times, you know? You, me, the guys, men. Having fun together. We're laughing, crying, hugging. Shut up with that funny shit. Just can it right there, Bobby Ray. Give me a goddamn break, man. This stuff's important to me. Listen, I have a wife listening right now to the show. Yeah, she's a goddamn whore. What? Oh, man. Oh, well, no, not this again. Again. All right, now we're on the air. Damn. We're at the boat show, okay? Good times, man. Think happy thoughts. Outboard motors, dead fish. Bullets ripping through flesh. I'm thinking about death right now, man. Oh, great. That's happy. So anyhow, listen, Bait and Switch is coming at you today from the boat show here in Vice City. I hate myself. I just hate myself, look, man. Don't lose any sleep over it, all right? Just don't worry about it. Forget it. We met some great folk here at the boat show. Real people, not office folk. I mean, people with necks. A couple of girls with big tits advertising the ammunition bazooka sale. I said to her, hey, you got a license to carry them 44s? Ha, ha, oh, she didn't get it. The sluts, man. You know what I mean? They're just sluts. All right, shut up. Okay, you hear me? Just shut up, all right? I ain't doing this no more. And I mean no more like never. You hear me, Bobby Ray? You hear me? You are acting hysterical, acting funny, and I don't mean ha-ha funny. I mean funny like... Yeah, man. All right. I hear you, Larry Joe. It's just, all right, so say it. Look, man, all right? I'm sorry I called your wife Mary Sue a whore, okay? And those two hooker sluts. I'm sorry. All right, look, Bobby's just upset at this big old striper that he had, and the line broke. Rizzi's about to pull into the boat. I mean, I understand that. Now, he's just letting off some steam, trying to relax. Sometimes, relaxing can be stressful. It's like when you accidentally hit a bitch in the face for mouthing the fuck off to you. You know what I'm saying? Yeah. And you be quiet, or I'll walk, and you'll be back at the truck stops and off the goddamn radio. Oh, man, relaxing is great. And here at the boat show, it's all about relaxing. I'll tell you, man, you know what relaxes me? Jerking off. Right now on Bait and Switch, we got a guy I met earlier with something no serious outdoorsman should be without. Welcome to Bait and Switch, Kenny Crane. Hi, guys. How y'all doing? Hey, have a lager beer. You bet your ass. So, Kenny, how you enjoying the boat show? Man, it just gets better every year. I mean, this year is just amazing. I mean, it's just full of boats upon blocks. Yeah, it's incredible, you know what I mean? These boats, I mean, you know, you see guys standing around thinking about what comes natural and primal. You know, like in a circle. Yeah, you bet your sweet ass, Bubba. I'm here representing my product. Something I invented, you know. That no serious hunter should ever consider going into the wilderness without her. It's deer urine. Hey, now what in the high holy hell are you talking about, son? Have you ever curd yourself in deer urine? The bucks can't resist it, boy. They'll roll up on you. Look at old wide-eyed, scratching their antlers on the trees. It'll give you a big throbber, I'm telling you. Look, I don't care. I ain't putting no animal urine on me. I will. I mean, for the show. That just about wraps up our program, broadcasting from the Vice City Boat and Sports Show. Stop down here if you can. You'll see a lot of things make you proud to be a man. Like other men. Like guns and Yeah. And flags for your trucks and beating up on little girls and stuff like that. You know, new ways through technology of showing who is the dominant species. Until next time, stick in your rod and screw the limit. And if it moves, fill it full of hole. Amen to that. Oh, shit. That was Bait and Switch. Wow, Florida has a lot of heritage, doesn't it? They say the South will rise again. And look, they've infiltrated this station. But that's what public radio is. It represents the public, 25% of which is at least that dim-witted and lazy. I'm Michelle Montaneous, now one from the archives of old-time radio, from before this was a public station, a show that first aired 40 years ago, The Time Ranger. The Vice City Broadcasting System and American Oil and Motors presents The Time Ranger. He travels through time, hunting the biggest game of all, public enemies that try to destroy our America. He's Ernest Kegel, a man of mystery, wealth, a student of science and polygamy, a man who has a time machine in his pants that, when he masters, he travels back in time to right wrongs, save women, and pleasure himself. With his sometimes lover, when he's intoxicated, the lovely Trixie Lane, the Time Ranger meets up with danger tonight in Boxing the One-Eyed Clown. Oh, heavens, Ernie, do you have to carry on like this every night? Quiet, Dame, quiet, will ya? Why are you always emotional at the wrong time? Oh, Ernie, Ernie me. Go sit in the corner, you dumb cluck. This is something I gotta do. Not just for me, not just for you, but for everyone. Why, when I take out my time machine, I can go just about anywhere. My mind wanders, see? And I'm a Union soldier storming into the home of a defenseless southern slave owner. Or at a Roman orgy somewhere with a centurion's helmet on. Or the girls' locker room at a high school at some godforsaken town. Now, if you'll pardon me, Toots, I shall go into the commode there and travel back in time. Be back in about 5. And so our hero travels back in time. Where to? He never knows. Wherever he is needed most. Sire, why art thou getting intimate with thyself in yonder corner? Ah, say what? You can't see me. I'm completely invisible. Now, don't break my concentration, kid. I must have traveled to the wrong place. I wanted to be at a Viking solstice feast with a couple of milkmaidens sampling the dairy products. You get the idea. But I too can see thee. You better put that thing away. Mother caught me doing that and made me... All right, stow it. I don't need to hear your personal history story, son. This is my time machine, see? And by the way, it's not an ordinary... Gee willikers, it sure is small. Knock it off. I don't need to know what I already know, all right? Hey, who knows? Maybe I'll travel back to high school and save Mary one more time from marrying that awful bounder who became a disreputable senator. Oh, Mary, you're some cheerleader. Let me have that, those pom-poms. What's that, doll? Under the bleachers? You got it. Yes. Hey, don't give me the cold hard stare, kid. When you get middle-aged and spend each day in self-loathing, you'll understand. Believe me, you will. Hey, by the way, tell me, what year is this anyhow? The sundial says it's 1175. This is England. Dragons roam the land, and we are also infested with cliches. Tell me about it. Wow, you can travel the future. Yes, of course I can. Don't you listen? I told you, that's where I'm from. I'm the Time Ranger. I like to travel through time and fight injustice. So tell me, boy, what do you do for fun? I like to torture animals and slow kids. Good for you. Tell me more about the future. Well, kid, let me tell you, things are a little different there. Might want to get a quill and write this down. You could learn something. Let me tell you a few things about life, 800 years from now. First off, there's a big difference between excitement and what you call arousal. But these newfangled penny arcades will give you either at any time. Next off, sometimes use special potions and emollients and rubs and ointments to make their, testes reach the floor. You know what I'm talking about. Testicles, family jewels. And women, they paint their faces yellow and are sometimes called Brian walking the streets of the village. And that, my boy, is the future, like it or not. Hello, Richard. Have you burnt those plague victims yet? Who are you talking to? Mother, mother, this is my new friend. Why, I don't see anybody. I need you to get on with killing those lepers. But first, empty the chamber pots on their heads. No, really. It's the Time Ranger. He's from the future. He says in the future, unicorns go around pleasing women. Well, they try anyway. Well, that sounds interesting. I'll say the future sounds saucy. Now, don't you and your invisible friend get hot under the collar. I don't want any more of your silly ideas. Autoerotic asphyxiation, indeed. Tell me, does my pox look okay in this top? The king is coming by to take me illicitly. How you doing, doll? Forgive me. Nice to meet you. I'm the, Time Ranger. Good heavens, the ghost! No, it's the Time Ranger. That's what I just said. He's got a special mini thingy that when he rubs, helps him right the world's wrongs. He showed me. You did what with my son? Don't get your knickers in a twist, sweetheart. What? I kept it on the up and up with the boy. Now, while it sounds confusing, it is in fact completely natural. And my own empirical research has definitely proved you don't go blind, which is lucky for me. Besides which, I am from the future. And now, I know my mission. I must save you from this awful king who's coming to have his vicious way with you. I must overthrow this maniacal monarch and establish a democracy. Yeah, where people are free and everyone has cars and double-enders. Well, yeah, that sounds about right. Well, well, well, I appreciate your kind offer. But to be honest, since my husband got slaughtered by the Gothic hordes, I rather enjoy the king's visitations. It's the only action I get. Besides which, his waters have turned black and he'll be dead soon. I got no clue what that means, sweetheart, but it does sound pretty awful. Well, times are tough since the Black Death took 1 in 3. The king ensures we have enough grain, he drowns the witches and protects us from the dragons. All right, I get it. This king must die. You don't gotta spell it out for me. Well, we all must die. We all must die. But the real question is, will we go to the fiery pits to burn in eternal torment, or will we really suffer? Now, that's where you're incorrect, dollface. You see, I'm from the future, like I told you. From 1938. Where I live is just like heaven. Why, we even had a brief period recently where cocaine could be purchased from a pharmacist and the cheerleaders never grow old. Ah, that future sounds awful. Time Ranger, leave us to burn the lepers in peace. Your time here is done. Then, madame, if you'll excuse me, I must enter the dark recesses of time through this special portal I carry about my person. Oh, fiery heavens! Richard, avert your eyes! Ah, so small! The Time Ranger is a eunuch! Oh! I heard that, Toots. And so our hero travels in time once more. Where to? He never knows. Wherever he is needed most, and whichever way his time machine points him. Sometimes forwards, sometimes backwards. Always fun if you're open-minded. Oh la la, monsieur! What are you doing with that little gherkin? Ah, stow it, mademoiselle. Nothing. You see, you can't see me. Oh, boy. That's better. Anyway, I'm from the future. Zut alors, monsieur. This I know nothing about, but these are terrible times. People are being slaughtered. What? We can't have that. Well, fear not, young lady. The Time Ranger is here. My time machine must sense a disturbance. Yes, off with your head, off with your head. Either off with your head or off with your frilly skirt. C'est abominable. Whatever that means, but tell me. Abominable. Yes. Who's committing this atrocity, anywho? The revolting little peasants. The scum, they want food and not to be whipped. I mean, who ever heard of such a thing? They are peasants, monsieur, and as such, we must piss on them. And now they have cut off the heads of too many people. It is a tragedy. All right. Turn off the waterworks already. You're soaking my loafers. Oh, now, you just bring that heaving bosom right over here. Yeah, a little closer. That's it. Fantastic. Now, if you don't mind, I'm just going to rest my time machine right between them. Right. Likes a little change of pace once in a while. Keeps things spicy. Now, with my magical powers, I will bring down the revolt and restore order to the world, and eventually, well, peace shall reign. Oh, monsieur, you are my only hope. All right, yeah. Now, don't be alarmed, sweetheart. You will feel a gentle rocking. Keep your hands to yourself, but I assure you it is quite safe. I am a good girl. I only do that with the executioners and with blood relatives. Lucky them. I have already had one slow child. Well, then it'll be on your head, you foxy French harlot. Come on, let me have at you. Oh, no, monsieur time traveler. The peasants are rising up to take off our heads. The peasants aren't the only thing that's rising. Will our traveler be safe? Will he survive the angry French mob? Will his travel machine return to full working order in that perky French bosom? Who knows? Find out next time on The Time Ranger! Wow, it's a shock that show was taken off the air so fast 40 years ago.